Bist ein bisschen langsam? Nein, ich habe auch schon angefangen. Hier. Ah, das hat. Jetzt. Ja, genau. Jetzt, pass auf, jetzt kommt Mika auch gleich noch bestimmt. Der ist gerade oben reingekommen. Siehst du, ich wusste doch, auf Mika ist doch Verlass. So, jetzt haben wir. Wir nehmen auf. Wir haben heute wieder auch ein paar Zuhörer. Genau. Geh du mal eben durch. Erstmal schönen guten Abend an alle. Wir haben heute live dabei Dr. Ringding, den Hoja Haha. Der Interceptor ist endlich wieder da. Wir müssen keine Shownotes mehr zusammentippen. Mika ist da, die Schlemmercacher sind da und der Stellinger ist anwesend, mehr oder weniger. Mika macht sich. Ja, schön. Ein paar Leute haben es geschafft. Vielleicht kommen noch ein paar dazu. Gucken wir mal. Mika macht sich über die Pünktlichkeit lustig. Du, ich fange gleich wieder mit wie einem Pferd an, Mika. Wir sind immer pünktlich, es sei denn, man hat unseren Raum für uns gesperrt. Das ist dann natürlich schwierig, das nochmal zu machen. Da haben wir dann aber nichts mit zu tun. Genau, diese Probleme haben wir dieses Mal zum Glück nicht. Dieses Mal sind wir tatsächlich pünktlich 20 Uhr. Das genau. Ist ja, Holger, wirklich tatsächlich unser Ziel, immer pünktlich. Genau, Holger ist diesmal leider verhindert. Verhindert, ist da nicht müssen da. Heute leider müsst ihr mit uns zwei hinauskommen, das hilft alles nichts. Ich gucke gerade, wir haben... Dafür ist es Oh, da ist noch jemand gekommen. Dafür habt ihr es diesmal mit einer luftigen Aufnahme zu tun, denn ich bin wie immer ohne Hose am Start. Ja, das ist ja nicht, das kennen die ja. Ist ja nichts Neues. Ja, dafür fehlt die Skihose, es gleicht sich alles mal aus. So, was haben wir? Wir haben wieder Spenden bekommen. Und zwar auf Phonic-Stunden. Und wieder mal hat einer nicht dazu geschrieben, wer es war. Genau, steht wieder das uns, wäre, ja. Das wäre schön, wenn der sich einfach mal bei uns per Mail meldet. Ja, wenn er nicht genannt werden möchte. Genau. Genau. So kriege ich nur someone donated 5 Stunden One-Times Credit. Wir haben jetzt also auch genug Spenden. Vielen, vielen Dank. Aber bei Auphonic haben wir jetzt wirklich, also reicht jetzt. Würde ich mal klar so sagen. Ja, genau, genau. Und dann können wir auch schon mal kurz die Hörerpost erwähnen, würde ich sagen. Warte, bei Auphonic kann ich noch mal zusagen. Also ja. wenn Spenden, dann, genau, ich habe es hier ein bisschen doof sortiert in unserer Liste, dann es wäre jetzt echt so Potzi, das sind die Einzigen, die noch gar nichts gekriegt haben. Und wenn ihr gar nichts spenden wollt, spendet ihr gar nichts. Fertig, das ist auch überhaupt kein Problem. Also wir sind da echt nicht irgendwie, das überleben wir alles. Oh, mal, Elli Pirelli ist auch noch gekommen. Jetzt wird es richtig voll hier langsam. Jetzt wird es richtig voll. Also genau. Spenden, wer sich immer noch berufen fühlt und unbedingt was spenden will, denkt auch mal an Potseed und dann immer kurze Mitteilung auch an uns, damit wir auch wissen, da ist in unserem Namen was angekommen. Ist immer ganz gut, wenn man mal mit den Leuten irgendwie verhandeln muss oder so. Ja. Genau, dass wir sehen, es gibt auch ein bisschen Feedback von unseren Fans. Ne? Genau. Eine Spende haben wir noch, bevor wir mit den Spenden durch sind. Von Luis Michael Seifer Pfaff, ich weiß jetzt immer noch nicht, unter was er im Moment firmiert. Früher Luis Seifer, im Moment steht, glaube ich, eher Michael Pfaff, ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube, die meisten wissen, wer es ist. Der hat uns, die habe ich auch vor ein Bild geschickt, 2 Coins und zwei so. Ach, das kam von ihm. Ja, genau, 2 so Ansteckpins geschickt als Spende für unsere Gewinne auf dem Event. Das noch gar nicht gelistet ist, aber das wird schon reichlich bewerben. Also haben wir richtig Fettgewinne jetzt. Der Pott ist voll. Ja, wir haben auch ein bisschen eingekauft. Das ist das alles da. Ja, ist alles gekommen. Ah, super, schon. Und ich würde jetzt fast sagen, es kribbelte in den Fingern. Und nicht in den Fingern. Ne? Ich wollte sagen, ich mach's nicht. Ne? Ja, auf jeden Fall wird es 2 Weihnachtspullover geben. Die haben wir über Twitter ja auch schon ein paar gesehen. Da habe ich 2. Und dann haben wir ja noch ein Echo Dot habe ich sogar noch rumliegen von Google. Und ach, allen möglichen Schrott. Wir haben ich zusammen. Es gibt ganz viele schöne, lustige, kleine Sachen. Ich habe noch ein T-Shirt dabei. Und kann auch nächste Woche losgehen, dann kann ich das Listing quasi einreichen, dann sind wir 3 Monate vor dem Event. Ja, genau. Ja, das ist ja dann das Problem. Ne? Also Ende nächster Woche werde ich es einreichen und dann wird es auch hoffentlich schnell gepublished. Und dann kann es im Februar losgehen. Genau. Und dann Kekse, 29.02. Kekse, Kuchen, alles wird es geben. Immer schöne gerne. Wanderung, schöne Ausblicke, schöne genau. Gespräche. Was, wie ihr das von uns gewohnt seid. Was hat der Interceptor da im Chat für einen Link? Über PayPal spenden? Wow, den kannte ich noch nicht mal. Das ist ja cool. Und ich habe immer nur Potseed selber verlinkt. Nee, das, vielen Dank. Ah, ist ja, wenn man, ne, ist gleich viel besser, wenn man so einen Mann hat, der das alles mitschreibt. Genau. So, jetzt haben wir wieder schon ein paar Gäste dabei. Haben Michel und Graf Zahl sind auch da. Wollte ich gerade sagen. Guck, wir haben von ich lese das gerade, was ich vorher gar nicht wusste, bei der PodWG hier. Wir dürfen, also 50 Mann dürfen sich gleichzeitig anmelden. 9 haben wir jetzt, also ein bisschen Reserven haben wir immer noch. Sonst kostet das nämlich Aufpreis, dann muss man nachrüsten. Aber noch haben wir das Problem. Ich glaube, live wird das ja auch immer so ein bisschen sich in Grenzen halten. 50 live, da müssen wir mal hinkommen, ne? Ja, das reicht. Was haben wir noch? Karten. Karten aber wieder kommen von der Nordseetaufe. Die fand ich übrigens sehr schön, die Karten. Das, also die Karte war klasse. Von Pixelco, ja, mit allem. Da waren, die waren alte. Ja, da waren ja viele alte Hasen dabei. War schon ein bisschen fast, ne, wie so, ja, Retro, hätte ich fast gesagt. Ich guck gerade mal, die Schlemmerkescher waren dabei, der Stellinger auch, also ja. Live-Zuhörer waren auch auf der Karte drauf. Ja, klasse. Ja. Haben wir nicht noch eine Karte bekommen? Ja, vielen Dank dafür. Die ich hier vergessen habe. Nee, ich natürlich, nicht. Graf Zahl. Graf Zahl hat auch noch eine Karte geschickt. Mit der Einladung. Genau, Graf Zahl hat auch eine Karte geschickt. Ja, die habe ich hier nicht mit bei. Bremerhaven. Ja, genau. Genau. Bremerförde. Ja, ich verwechsel den Namen. Bremerförde. Der Hafen ist zu klein. Ah, ja, Heike wohl kommt aus der Ecke Bremerförde, deswegen komme ich da immer so ein bisschen, ja. Ah, okay. Ja, aber die Einladung, vielen Dank. Also da macht es einem ja im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft, mal aufs Event zu gehen. Ne? Obwohl ich da sowieso überlege, hinzufahren. Warst du da? Fährst du hin? Ne? Ich? Nee, ich war da vor Jahren. Achso, du meinst, ach, Bremerhaven. Nee, ich wollte. Ja, in Bremerförde war ich schon mal. Ja, aber in Bremerhaven zum Event war ich tatsächlich auch noch nicht. Beim Event am Meer. Ich habe immer Angst vor dem Penis. Vor der Penis-Hüpp-Burg. Ich sehe gerade, Stellinger hat natürlich im Chat recht, die Karte ist von ihm, aber die ist ja trotzdem von der Nordseetaufe. Ja, aber stimmt schon, Stellinger ist der. Ich habe auch, war nicht so ganz zu erkennen, aber ich hatte mir auch Stellinger als Aufschrei, als Autor drunter geschrieben. Oh. Stimmt, so. Der steht auch dran von mir. Siehst du? Ja, hat er recht. Und dann haben wir noch eine Karte gekriegt von Elli Pirelli. Stimmt, wieso habe ich die auch noch Karte. Vergessen? Sag mal, bin ich alt oder was? Ja, Jörg, es ist kurz vor Wochenende. Ja, es ist so. Morgen musst du nicht arbeiten, hast schon abgeschaltet. Ne? Ja, das habe ich Montag schon über. Ja, stimmt, Elli hat uns auch eine Karte geschickt. Mit diesem komischen Anker, der so aussah, als wenn er in den Wolken verschwindet. Das ist doch ein Pickel. Hier ist, das ist doch so eine Hacke, so eine Spitzhacke. Ja, aber findest du nicht das obere Ende? Jetzt weiß der Hörer natürlich nicht, wovon wir reden, aber ja. Auf jeden Fall sah sie auch cool aus. Ich freue mich über jede Karte, die wir kriegen. Ja, ohne Wenn und Aber. Karten sind cool. Sind die besten Spenden. Allerdings habe ich mich vertan. Genau, ich habe mir für den Keller so einen Vorhang für 50 Postkarten gekauft und habe die dann erstmal zerschneiden, weil das nicht passte. Und dann waren die Dinger in 2 Minuten voll von früher. Die alten Karten habe ich auch noch. Und ich habe mir gedacht, naja, 50 Karten, das wird so in etwa hinkommen. Nee, das sind über 100. Ich muss noch mal gucken, da muss ich mir noch was überlegen. Ich muss die doppelt reinstecken oder so. Ich kann da nicht den ganzen Keller tapezieren. Naja, mal sehen, da fällt mir auch schon was an. Ja, da muss ich vorher sagen, irgendwann immer die alten nach hinten oder so. Ne? Also siehst du, Elli Pirelli schreibt mir, das ist Dokumentarkunst. Die Spitzhacke des Herkules. Wer das googeln möchte... Die hat er an die Fulda. Das haben wir als Postkarte. Fulda geschmissen. Ah. Guck mal an, was es alles gibt. Ja, den Duschwang. Ja. Den muss ich mir jetzt mal eben angucken. Bei Interceptor, der hat auch in den Chat gerade den Duschwang geschmissen. Ist das meiner? Ja, genau, das ist meiner tatsächlich. Gute Sache. Gibt's bei Amazon. Ah, okay. Der heißt Hab und Gut, bla, bla. Einfach nach Fotovorhang suchen. Transparenter Taschenvorhang mit 50 Taschen für Hoch- und Querformat geeignet. Also da passen so 50 Postkarten rein und das ist wie so ein großer. Ja, wie großer Vorhang halt. Wenn man da mit der Schere beigeht. Ist der von der Qualität gut? Ja. Also erstaunlicherweise habe ich den mit der Schere praktisch in eine Dreier- und eine Zweierbreite zerschnitten und das ging sehr gut. Also wirklich problemlos. Ah, okay, weil das ist ja auch mal so interessant, vielleicht so einfach für Familienfotos, ja, ne? Die man genau. Also ausdruckt. Also. Ah, okay. Die kriegst du auch für DIN A4 sogar an. Also das hat mich sehr begeistert. Das hängt jetzt im Keller mit den Karten. Sieht auch echt gut aus. Da habe ich sowieso, okay, da kommt in den nächsten Tagen irgendwann ein Artikel nochmal mit Bildern davon. Ich muss ja unseren, ne? Hörern und Lesern auch zeigen, dass wir die Karten auch nicht hier in den Müll schmeißen. Nein, das muss man jetzt klar sagen. Ich freue mich da auch mal drüber. Früher konnte ich ja immer nur zuhören, wenn du irgendwelche Karten bekommen hast. Aber man freut sich schon, wenn man auf einmal von dir eine Nachricht kriegt, eine Karte ist angekommen. Ich finde das klasse. Ich finde Karten auch immer cool. Keine Frage. So, was kommt als nächstes? Kommentare. Ich habe gedacht, die anderen Podcasts behandeln alle die Kommentare. Das müssen wir ja eigentlich auch mal machen. Ne? Also sind wir eigentlich den Hörern dann auch schuldig? Ja, da hast du natürlich recht. Das stimmt. Da hat Mika kommentiert, kommen wir mal ganz kurz zusammen. Ich will die ja nicht alle vorlesen, sondern er hat uns tatsächlich den Interceptor wiedergebracht, der ja auf meine Mail nicht geantwortet hatte. Nicht wahr? Und auf meine Mail damals auch nicht. Ich hatte ihn ja mal angemeldet wegen der damaligen Events. Da kam auch nichts zurück. Ja. Aber ich wusste schon nicht, wer weiß, wo ich hingeschrieben habe. Muss er sich schämen. Aber Mika hat die war einfach die Idee für uns. Der hat einfach ihn über die Funktion bei Groundspeak angeschrieben und schwupps hat er sich gemeldet. Ja, Gott sei Dank. Das freut uns sehr. Von ihm kam nämlich auch der nächste Kommentar, der sozusagen die Rückmeldung war. Genau. Würde auch noch was neu für unser Revival. Das ist ja kein Revival, das dürfen wir auf keinen Fall sagen, weil Groundspeak hat damals ja mit Ächzen und Stöhnen diese Abschiedsevents genehmigt. Deswegen haben wir ja jetzt neuer Name. Neun, neue, also komplett neue Besetzung. Also alles ist neu. Alles neu. Ja, es ist wie Gewinne ist. Ja, alles neu. So. Wir sind pünktlich, wir haben am Anfang keine Technikprobleme, es ist alles anders. Ne? Ja gut, bis zum letzten Mal, aber... Da waren wir nicht schuld. So, da haben wir Dr. Ringding. Guck mal, die ganzen, das ist ja auch die, ne? Die Live-Hörer haben auch alle kommentiert. Dr. Ringding war auch noch dabei. Freut sich, dass wir wieder da sind. Ja, wir auch. Aber wir sind ja nicht wieder da. Ach, genau, wir sind der, ja neu. Ich habe das gar nicht mitbekommen zuerst. Ne? Genau, ich hatte das Gefühl, da waren einige, die das nicht so ganz mitbekommen. Da war ich auch überrascht. Normal spricht sich sowas ja irgendwie blitzartig. Ja, man muss es einfach mehr in Blog-Einträgen auch kommunizieren, dass es wieder was gibt. Ja, da kommen wir auch wieder dazu. Das ist so. Na, wir wurden diesmal auch mehr so ignoriert, habe ich das Gefühl. Also wir wurden auch nicht in Blogs und hier ist ein neuer Podcast genannt. Und so. Also ich meine das jetzt auch gar nicht negativ, sondern fiel mir nur so auf. Und deswegen sprach sich das vielleicht nicht ganz so schnell rum, aber wir sind Das ging wahrscheinlich rum, wie sie sind wieder da, ne? Und dann hat man natürlich immer erstmal Angst, ne? Oh Gott, genau. Das Gemecker geht wieder los. Ne? Genau, das Geschimpfe geht wieder los. Jo, haben Sie auch recht, beiden. Dann kann man noch einen letzten Kommentar, Old Death, zu dem Mega da in Hannover. Fand ich sehr schön, aber auch interessant, dass man einen Mega in Hannover macht. Viele Aktivitäten in der City macht und auf dem Weg liegen dann die Dosen, wofür die Mega-Orga Geld verdient. Ja, hat er irgendwie schön zusammengefasst. Ja, das stimmt. Braucht man eigentlich. Ja, da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Nee, ich auch nicht. Diese Weggeschichte, da mag er recht haben, ja. Ja, das ist, könnte durchaus sein. Das ist Werbung, die sogar noch Geld bringt. Also das ist eigentlich eine coole Idee. Wobei ich ihm das aber echt nicht unterstelle. Der hat wirklich Lust gehabt, zum 10-jährigen Geburtstag da ein Event zu machen. Da will ich ihm das noch nicht mal unterstellen. Kann man, aber... Naja, also du im Endeffekt... Nee, und er verdient ja sowieso sein Geld schon mit irgendwelchen Sachen und ich glaube jetzt nicht, dass er das Event jetzt auch rein auf Kommerz ausgelegt hat. Ich glaube tatsächlich, der möchte ein Jubiläum feiern. Ja. Und ich glaube, der Ansatz, sich da an diese Veranstaltung in Hannover ranzuhängen mit den Orten, die er da irgendwie präsentieren will, ich glaube, das wird gar nicht mal so schlecht. Ja, das denke ich auch. Gucken wir mal. Und dass er da Eigenwerbung macht, gibt er ja auch selber zu. Das gehört ja auch dazu, mein Gott. Also wer das jetzt noch bemängeln will, weiß ich auch nicht. Dann ignoriert man das Event und fertig. So. Boah, ja, ganz ehrlich, es ist ja so, da muss sich jeder mal in seine Lage versetzen. Wenn das mein Unternehmen wäre, da hängen ja auch ein paar Leute dran, die da arbeiten. Ich weiß, ihr habt ein paar Festangestellte. Ja, da machst du Werbung. Das ist einfach, der hat ja auch genug Zeit, sich in den sozialen Netzwerken da irgendwo damit zu beschäftigen und immer was rauszuhauen. Ja. Und ich hab auf dem Event bei Hartwig habe ich mit jemandem gesprochen. Die sind tatsächlich mit ihm schon mal auf Reisen gewesen und waren total begeistert, ne? Die sind schon lange dabei, cashen schon lange und sagen, also gerade wenn du keinen Mietwagen dabei hast, brauchst du dich da um nichts kümmern. Ne? Also du hast was vom einen Cash zum nächsten transportiert und man kann es selbst organisieren, aber die sagen mittlerweile, nö, warum? Es läuft doch. Er macht das gut, es macht Spaß, die Sachen sind interessant, die sie da anbieten. Und die fahren jetzt, glaube ich, nächstes Jahr, hat er gesagt, planen sie zweimal wieder mit Cacher-Reisen zu verreisen. Also, warum nicht, ne? Ja, mir wird das manchmal auch ein Tick zu kritisch gesehen. Also, was mich auch ein bisschen stört, dass er da schon gleicher behandelt wird als Gleiche, weil wieso darf er sich jetzt mit Mega an so ein Stadtevent anhängen? Weißt du, also, das ist sonst an sich immer völlig verboten. Und er darf das wieder. Das ist, glaube ich, das, was die Leute ihm immer übel nehmen. Also, ist schwierig. Ja, aber ich glaube, das haben die eh schon ein bisschen gelockert, oder? Ich habe schon jetzt einige Events wieder gesehen, so in den letzten 2 Jahren, die mehr oder weniger sehr nah an anderen Veranstaltungen dran waren, auch teilweise auf den Veranstaltungsgeländen mit, dass das nicht mehr so eng gesehen wird, ne? Also, ja, ich meine, was soll's denn auch? Aber es ist doch egal, ob ich es nun auf dem Event mache oder 500 Meter daneben. Das ist doch völlig egal. Ja, ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, mir wird's auch ein bisschen zu kritisch. Für mich ist zwar klar, dass ich nicht auf das Event, sondern auf das andere gehe, aber das hat ganz andere Gründe. Also, wie gesagt, ich fühle mich da auch schwer. Ich kenne den auch nicht. Also, mir wird auch zu oft immer von dem Pflegeanzug gesprochen. Wenn, rede ich über einen Geheimpunkt, nicht über den Typen, weil den kenne ich nicht. Den kann ich einfach nicht irgendwie. Was soll ich denn dazu sagen, wenn ich den Menschen nicht kenne? Das ist sowieso so eine Sache, die immer irgendwie so durcheinander gewirbelt wird. So Person und Sache. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das stimmt. Ich, da wird zu viel verknüpft, ne? Also noch ist die Lausitz um 70 Tents vorne. Ja, ich habe meine Attent in Hannover noch nicht geschrieben und mit meinen 17 Sockenpuppen-Accounts auch noch nicht. Ne? Ja, die sind ja wirklich. Aber ich werde halt eher nach Hannover fahren, weil es halt mit kleiner Familie doch dichter dran ist und von daher für mich interessanter, weil in die Lausitz fahre ich mit der Familie nicht. Ne? Und, das ist doch cool. Von daher werde ich wahrscheinlich nach Hannover fahren. Ja, das wäre doch cool. Dann könnten wir über beides berichten. Deswegen kann man das auch ein bisschen vergleichen. Das wäre ja cool. Passt eigentlich auch. Ich weiß auch nicht, vielleicht mache ich es auch so, dass ich mit den öffentlich-rechtlichen, mit dem öffentlichen Nahverkehr nach Hannover fahre und dann bei Schmelli aufs Wohnmobil springe, weil der fährt auf beiden Events. Ne? Ja, der ist wirklich cool, der hat sogar beide Events, wie immer er das macht, aber das fiel mir durch Zufall auf, weil das einfach so der Name, den kannte ich halt und dann guckte ich durch und das war gleich der Erste, der oben stand an der Zeit. Da musste ich auch ein bisschen lachen. Also Schmelli ist der Erste, den ich schon mal auf beiden Events als Anmeldung gelesen habe. So innerhalb zwei, also Schmelli, drei Wochen auseinander. Wenn du das hier hörst, Schmelli, ich habe ja selten Hose an, also die Anhängerkupplung reicht mir. Ne? Nee, ich weiß auch nicht, wie er das macht, aber ich bin gespannt. Vielleicht sehe ich ihn auf beiden. Also, du siehst ihn dann erst in Hannover und ich sehe ihn dann in der Lausitz und umgekehrt. Wir werden sehen. Oder nur seine Rücklichter, wir werden sehen. Ne? Ja, er muss ja schnell sein. Ja, dann, das fiel mir so am Rande auf, mit dieser 15-Länder-Tour, da ist man ja, also man begründet immer noch was rum, also warum das immer noch in Ordnung ist und man muss ja mal, und das muss ja erlaubt sein und die spinnen ja, die wollen ja alles jetzt kaputt reden. Nee, will ich gar nicht, mach die doch ruhig und trotzdem bleibt sie klimatechnisch gesehen Idiotie. Also, woran die ganze Klimadiskussion echt scheitern wird, sind diese Sätze, ja, aber der da macht doch noch. Und aber das muss man doch noch dürfen. Das sind die zwei Sätze, die dafür sorgen, dass sich nie irgendwas bewegen wird, bin ich sicher. Ich fand es auch wirklich interessant, dass man mit Hängen und Würgen versucht, auch irgendwelche anderen Aktionen, die viele machen, schlechter zu reden und dann zu sagen, ja, so schlimm war es eigentlich. Ja, nicht, ne? 15 also, Tage, das geht aber noch, das ist gar nicht so schlimm. Und die sind ja mit dem Bus gefahren. Nein, Jungs, klimatechnisch gesehen ist und bleibt das scheiße. Ihr könnt das noch 30 Mal begründen und ihr könnt dann auch immer versuchen mit denen, ja, wenn es nach denen geht, dürften wir überhaupt nicht. Ja, ihr könnt auch versuchen, uns zu diskreditieren, aber eigentlich zeigt ihr mit eurer ganzen Aufregung nur, dass ihr eigentlich wirklich wisst, dass ihr da Scheiße baut und das versucht gut zu reden. Steht doch einfach dazu, sagt, ja, das war klimatechnisch scheiße, ich mach's trotzdem nochmal. Aber davor haben sie Angst, könnten sie einen Hörer oder einen Leser verlieren. Und das... Und das ist ja das, was wir letztes Mal auch schon gesagt haben. Im Endeffekt ist es ja eh ein schwieriges Thema. Geocaching an sich ist ja ein naturverbundenes Hobby, aber eigentlich sind wir ja auch Umweltverschmutzer, weil man fährt ja wirklich, das macht jeder, kann mir keiner erzählen. Viele fahren halt durch die Gegend, um nur irgendwo hinzukommen, um zu cachen, so. Und das hätte man vielleicht sonst nicht gemacht. Und das ist also, deswegen, diese Klima-Umweltschutz-Diskussion im Geocaching ist schon schwierig, finde ich. Ne? Ja. Ich find die grundsätzlich schwierig. Das ist ja das, was ich immer mir hoffe, dass die Menschheit mal wieder auf den normalen Pfad zurückkommt und wir jetzt wirklich mal anfangen, darüber zu diskutieren. Im Moment wird das ja eher sowieso, das sind ja Glaubenskriege, die ja geführt werden. Und ich finde das immer so schön, wenn du, also da gebe ich ja auch zu, da piesacke ich auch gerne, weil ich genau weiß, da erzählen mir Leute, wir müssen was fürs Klima tun, die dann gerade von der Nordseetaufe gekommen sind zum Beispiel. Wo ich sage, ja, finde ich auch okay, die mitzumachen, aber überlegt mal, was ihr da an Diesel raushaut. Also von daher. Ja. Da fahren einige von halt Süddeutschland nach Nordfriesland. Ne? Das ist ja, halt, aber das Schiff alleine. Überlegt mal, was so ein Schiff durchballert. Das. Während der da durch das Band fährt. Ja, das ist, ich finde, ein schönes Thema. Da kann man immer mit ärgern, die Leute. Okay, das stimmt. Was wir als letztes auf den letzten bezogen noch haben, dann können wir das nämlich abschließen, den Rückblick sozusagen. Ellie war fleißig und hat herausgefunden, dass es diesen rosa Tack da schon gab, diesen TB-Tack. Hat sie tatsächlich. Den du für neu. Ja, sie hat sogar Bilder gezeigt. Ich habe mich da zu sehr auf den Laden verlassen. Wahrscheinlich war das neu, dass der jetzt leuchtet. Der soll ja irgendwie so reflektierend leuchtend sein oder nachleuchtend im Dunkeln wahrscheinlich oder so. Also was dann da neu ist, habe ich nicht so ganz begriffen. Aber bei cashcorner.de gab es den ja. Und so ganz habe ich nicht durchschaut, also was dann das Neue an dem Ding ist. Muss man Cashcorner mal dazu befragen, aber dazu habe ich eigentlich... Ich wollte gerade sagen, da wirst du vielleicht mal ein bisschen recherchieren. Aber wie wichtig. Wir sind Boulevard und keine Tageszeitung. Ich habe mich da ein bisschen zu sehr auf den Laden verlassen. Also der Rosatec ist nicht komplett neu, da hat Ellie recht. Sie hat auch Bilder gepostet gehabt. Da gab es schon welche. Den Link hatte ich nicht. Nee, habe ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall schon welche. Und Cashcorner schreibt irgendwie so, es ist jetzt leuchtend rosa. Vielleicht meinen sie das leuchtend. Ja, vielleicht haben sie tatsächlich die Farbe ein bisschen überarbeitet und er kann dann leuchten. Ja. Also wenn es euch ganz sehr am Herzen liegt, dann mailt Cashcorner an. Ich werde nicht nachfragen. Und fragt mal nach der Geschichte des pinkfarbenen TVs. Und die könnt ihr dann gerne als Audio-Kommentar bei uns reinsprechen irgendwo. Ach nee, wir haben da gar nichts für, ist egal. Sprecht das trotzdem rein, wenn es dich glücklich macht. Ja, so, das war so der Rückblick auf den letzten, würde ich sagen. Ja, genau. Dann habe ich ganz am Anfang, ich habe es jetzt mal bepöbelt wegen Podcast genannt, so schlimm ist es aber gar nicht. Ich, also um das mal einmal zu erläutern, ich lese mal den Text, soweit er für die Geschichte, die wir hier behandeln wollen, eigentlich nur wichtig ist, vor. Den Namen nenne ich mal nicht, wir nennen sonst immer Namen und Reiter, aber das ist hier Quatsch, weil der eigentlich der wollte mich nur anpuppen. Da geht es also nicht darum, dass der beim Geocaching was gemacht hätte, sondern dann ist der Name nicht so wichtig, finde ich. Also ich lese das mal vor. Ich habe eine Message bekommen über dieses beknackte Message-Center, was sowieso schon, finde ich, immer schwierig ist, weil man nie weiß, ob das da ankommt. Hallo Jörg, mir ist aufgefallen, dass du deine gefundenen Caches, da hat er deine groß geschrieben. Ja, meine Rechtschreibung war sowieso nicht ganz so. Mir ist aufgefallen, dass du deine gefundenen Caches in der Regel mit einer Verlinkung auf deinen Podcast und Blog loggst. Warum jetzt Podcast und Blogs in Anführungszeichen steht, weiß ich nicht. Eine Verlinkung zu Werbezwecken ist gemäß den geltenden Nutzungsbedingungen von Geocaching.com in epischer Breite unter bla bla bla einsehbar, nicht zulässig. Ich möchte dich daher bitten, deine Logs auf unsere, deine kann man doch groß schreiben als persönliche Anrede, so meinte er das vermeintlich. Deine Logs auf unsere Caches bis zum 21.11.2019 dahingehend zu überarbeiten, dass die Verlinkung gelöscht wird. Es würde mir leid tun, wenn ich ab dem Folgetag genötigt wäre, die Log-Einträge andernfalls vollständig löschen zu müssen. Diese Maßnahme erscheint dir möglicherweise drastisch, jedoch sind wir als Owner für die Sauberkeit in unseren Log-Einträgen verantwortlich. Insofern gehe ich davon aus, dass du Verständnis aufbringst und im Rahmen deiner Möglichkeiten zur Mitarbeit bereit bist. Da meines Erachtens in deinem Podcast im Allgemeinen und in der Kategorie Cash-Tipps im Besonderen getroffenen Aussagen unserem Verständnis an redaktioneller Qualität nicht im Mindesten entsprechen, möchte ich dich an dieser Stelle auch bitten, jeglichen Bezug auf uns und unsere Caches in deinem Podcast und deinem Blog zu vermeiden. Wir sind sicher, dass wir in diesem Zusammenhang kein Problem miteinander bekommen werden, denn die von dir gefundenen Blablabla sind unspektakulär fertig, mehr will ich da gar nicht zu sagen, sonst forscht wieder einer nach, wo ich war. Bitte verzeih den rauen Ton, aber wer unsere Freunde angreift, greift auch uns an. Gruß, bla bla. Ich weiß also immer noch nicht, wer die Freunde sind. Wir vermuten, dass er die Wese des meinen könnte, die wir aber gar nicht angegriffen haben, sondern wir haben deren Caches sogar gelobt. Ich habe zwar gesagt, dass ich die nicht mag, aber trotzdem haben wir die gelobt und haben die ja nicht umsonst in Cache-Tipps drin. Das hat er wohl nicht so ganz begriffen. Aber Leute, die für andere sprechen, sind mir sowieso immer. Wir hatten in diesem Land früher schon viel zu viele, die meinten, sie müssten für andere sprechen. Ja. Frau Wiese, der hatte sich sogar bedankt für die Erwähnung ihrer Caches. Ich wollte sagen. Und wir hatten ja auch daraufhin nochmal, sie hat ein paar Sachen erklärt, wie sie was gemacht haben und wie das funktioniert mit der Bevölkerung und den Eigentümern und so. Ja. Also von daher. Also auch nochmal ganz klar die Aussage, also falls da irgendwas missverstanden, offensichtlich gab es ja immerhin einen, der es nicht begriffen hat. Die Wese des greifen wir sowieso nicht an, weil wir die gar nicht kennen. Also ich zumindest kann die gar nicht angreifen, weil ich sie nicht kenne. Und ich bin ja hier gemeint und angesprochen explizit. Irgendwie bin ich sowieso immer der, der Schuld hat. Wiese, das würde ich nie angreifen und ihre Caches auch nicht. Ich finde die Caches nicht so gut, weil mir das viel zu viel Gehampel ist. Aber ich nehme die auch nicht umsonst bei Cache-Tipps auf, weil ich weiß, dass 90% der Community solche Caches lieben. Also von daher, das ist Quatsch, was der Typ schreibt. Tut mir jetzt leid, aber ist einfach so. Vermutlich weiß auch nur er was davon. In dem Account ist die ganze Familie, aber ich glaube nicht, dass Frauen und Kinder da was von wissen, was er da schreibt. Also, Kinders, das ist Schwachsinn. Dass die Wesedis machen Top-Caches. Ich wollte sagen, das sollte man auch noch mal mit einem Punkt jetzt versehen und sagen, ja, also ich habe ja auch ein paar Caches von denen gemacht. Einige waren wirklich gut, einige haben nicht so funktioniert. Das lag am Wetter, das lag an mir. Aber im Endeffekt sind das schöne, außergewöhnliche Caches. Ja. Jeder mag was anderes. Und den einen oder anderen mag ich, den anderen mag ich halt nicht. Aber im Groben und Ganzen haben die eine ganze Ortschaft ringsherum mit hochwertigen Caches versorgt. Und das ist eine schöne Sache und das kann man durchaus mal lobend erwähnen. So, muss man auch sagen, genau. Top gepflegt. Ja, und reagieren sofort, wenn irgendwas ist. Ich habe ja auch ein Problem gehabt, da war er gleich wieder hin, hat es repariert. Also der meldet bestens. Sich auch mal ein und sagt dann Bescheid, was das Problem war und so. Also wie gesagt, der Typ hat, ich glaube, der hat einfach morgens schlecht geschissen oder was, genau. Ich muss das jetzt so sagen, dann hört er uns wenigstens nicht nochmal, weil das ist ja redaktionell noch schlimmer als beim letzten Mal. Aber wenn mir schon einer was von unser Verständnis an redaktioneller Qualität, wie soll ich mir das vorstellen, sitzt die Familie morgens zu viert am Frühstückstisch und macht erstmal ihre Redaktionskonferenz, mit welchem Podcast sie einverstanden und welchen nicht. Und dann frage ich mich immer, wieso hört der uns dann? Weißt du? Ich glaube noch nicht mal, dass der uns großartig gehört hat. Also ich glaube, der hat wahrscheinlich nur irgendwo Buschfunk gehört oder so. Dass da irgendwas gelaufen ist. Weil sonst, wenn er uns gehört hätte, wüsste er, dass wir die Fese des da nicht angegriffen haben. Das kann natürlich auch sein, weil die meisten kommen sonst mit der Ausrede, ich habe nur ein Stück gehört. Ja, hat mal eben 3 Stunden gehört, bis dann diese Texte kamen. Ja, es ist egal, will ich mich gar nicht wieder aufregen. Die Antwort kann ich ja vorlesen, die ich geschrieben habe. Ich fand die gut. Ich habe mich zusammengenommen. Also ich habe geschrieben, kein Problem. Ich denke, ich habe alle erwischt. Ansonsten bitte einfach nochmal kurz Bescheid sagen. Nein, es erscheint mir nicht drastisch, eher albern. Aber wenn der Owner etwas möchte, habe ich das immer respektiert. Was ich im Podcast erwähne, geht dich hingegen schlicht nichts an. Sorry für meinen Ton, aber ich habe keine Ahnung, wer die Freunde sein mögen. Daher kann ich dazu auch nicht schreiben. Ist aber letztlich auch relativ egal, da ich eh nicht das Gefühl habe, dass es hier um ein wirkliches Gespräch geht. Von daher sollten die lösbaren Probleme ja nun beseitigt sein. Und damit war das auch abgeschlossen. Also kam jetzt auch nichts mehr von ihm oder so. Das habe ich jetzt aber schon länger wieder in Länge gezogen, als ich eigentlich wollte. Was es mir eigentlich darum geht, ich habe dann auch mal auf Facebook und Twitter so gefragt und keiner weiß so richtig, ist eine Verlinkung in Logs nun erlaubt oder nicht? Also es ist ja nur so, ich mache das ja auch. Ich habe ja auch Podcast und Blog verlinkt in meinen Log-Einträgen. Hast du es jetzt immer noch drin? Na gut, jetzt muss ich dazu sagen, ich habe jetzt die letzten 2 Wochen nicht wirklich viel gemacht. Ja. Aber ich lasse es auch erstmal drin, solange nicht wirklich bewiesen ist, dass es nicht erlaubt ist. Weil, also ich habe es jetzt bei Ihnen rausgenommen, weil ich das nicht eskalieren lassen will. Ne? Also da habe ich es entfernt. Das hätte ich auch gemacht. Als ich zuerst die Nachricht gesehen habe, habe ich gedacht, da musst du jetzt demnächst mal hin, ist nicht so weit weg von mir, lockst du mal schön. Freut er sich. Nee. Mach ich nicht, würde ich da halt auch nicht machen. Ich habe es halt auch drin und ich habe zum einen erstmal gelesen, was Werbung eigentlich heißt. Ja. Ne, weil machen wir Werbung? Wir haben ja keine kommerzielle Seite oder so. Und da steht ja tatsächlich unter Wikipedia zumindest drin als Erklärung, dass Werbung tatsächlich auch schon die Information über ein Angebot ist ja schon Werbung. Ne? Also, ist meistens natürlich kommerziell. Genau, aber in seltenen Fällen auch unkommerziell und das machen wir ja. So, und aber dass das direkt Werbung ist, was nicht erlaubt ist, in den Guidelines da, ich habe es durchgelesen, so richtig schlau geworden bin ich nicht. Ja, schwierig, ne? Ja, deswegen bin ich mal gespannt, du hast eine Anfrage gestartet, mal sehen, was da kommt. Ich wollte gerade sagen, ich habe mal Groundspeak geschrieben, über das Kontaktformular, habe das alles brav ausgefüllt, habe das sogar über einen Translator in Englisch gemacht, aber ich habe bis jetzt noch, das ist jetzt 3-4 Tage her, aber leider ist bisher noch keinerlei Antwort gekommen. Schade. Wenn da was kommt, dann werden wir natürlich einen Artikel drüber machen oder natürlich im nächsten Podcast werden wir dann berichten. Ich habe es erstmal rausgenommen. Einfach, so wichtig finde ich es jetzt auch nicht. Ich finde es hübsch, weil ich eigentlich gut finde für Leute, dass sie mal gucken können. Weil wenn sie sowieso Logs lesen, interessiert sie sowas vielleicht auch. Gut, aber wenn ohne das nicht wollen, erstmal habe ich es jetzt rausgenommen. Ich kann es ja genauso schnell wieder hinzufügen. Ich warte mal, was Groundspeak antwortet, aber egal, was Groundspeak antwortet, bei ihm werde ich das jetzt nicht wieder ergänzen. Der soll zufrieden sein. Bei manchen ist es so, ja, man weiß es ja nicht. Die finden uns einfach scheiße, aus welchem Grund auch immer. Und dann soll er uns halt scheiße finden. Und wenn ihn das dann glücklich gemacht hat jetzt und er da ein schönes Wochenende durch hatte, uns das geschrieben zu haben, alles gut. Können wir alle mitleben, denke ich mal. Ja. Oh, ich lese gerade. Ja, ich denke auch, dass. Siehst du das von Stellinger gerade? Ich sollte mal bei einem Cache meinen Need Maintenance löschen, nachdem der Owner den Fehler am Cache beseitigt hatte. Er wollte das Listing sauber halten. Ja, das ist wieder so. Ach, deutsche Gründlichkeit, ja. Oder wie soll man das nennen? Aber Graf Zahl schreibt gerade, man braucht nicht in Englisch senden, der Support spricht gut Deutsch, Leiter Customer Service ist Deutscher. Ja, das mag sein, aber wenn ich das Newsletter von denen sehe, ja, das kriegt der Leiter vom Customer Service nicht vor die Nase. Ne? Also. Vielleicht dauert deswegen die Antwort zu lange. Ich habe das jetzt in Englisch formuliert, ihr sitzt da in Deutscher und muss das jetzt in Deutsch übersetzen. Ja, DNF wurde bei mir auch schon mal gelöscht, Elli, das kenne ich. Also ab und zu, manche Owner wollen das bei ihren Cache nicht. Die begründen das dann auch ganz absurd. Aber mal ganz ehrlich, bevor ich das ausdiskutiere, ist es sein Listing. Das ist zu viel Speicherplatz im Internet. Sonst platzt das Internet irgendwann. Ehrlich, es gibt da die dümmsten Begründungen, aber dann sollen sie es doch machen. Also das ist mir echt egal. Mir geht es jetzt wirklich mal drum, mich interessiert tatsächlich, ist so ein Link unter so einem Log zulässig oder nicht? Also wenn ein Owner sich wirklich beschwert, würde ich es immer entfernen. Selbst wenn es eindeutig erlaubt wäre. Aber so die grundsätzliche Frage von Grauzweig bin ich jetzt mal gespannt drauf. Ja, obwohl das auch ist, einmal jetzt so grundsätzlich, wenn der Owner sich beschwert, also ich sag mal, wenn es ein Cache ist und viele nehmen ja auch nur die ersten 5 Log-Einträge mit, die sie sich irgendwie runterziehen. Auf was für ein Format auch immer. Ja. Nach 6 Log-Einträgen ist es eh weg. Und danach liest es doch eh kaum noch einer. Also, ich auch mal so. Also, Elli schreibt auch gerade, sie braucht die DNFs, damit sie wissen, dass sie schon mal dort war. Das stimmt, das finde ich eigentlich auch angenehm. Aber mir ist es trotzdem die ganze Aufregung und Diskussion nicht leid. Und deswegen sage ich mir immer, ja, ich hätte die auch gerne, sonst würde ich ja gar kein DNF schreiben. Aber sich darüber zu streiten, ja, wenn ich lange warte. Man kann ihn ja auch entgegnen, indem man den, wenn er den DNF löscht, macht man einfach ein Nils-Archiv-Log draus. Ne? Ja, ist alles möglich. Man kann sich auch an Grauzweig tatsächlich wenden. Die sind da ja ziemlich zickig. Ne, also, wie gesagt, wir warten mal, was Grauzweig jetzt sagt. Und ich denke mal, man kann ja auch manche Sachen einfach mal, man muss ja nicht alles eskalieren lassen. Also, kann man sich aufregen, kann man nicht. Ja, es kommt tatsächlich so. Also ich sehe ja auch, dass wir mit dem Podcast dann auf dem richtigen Weg sind mit unserem Boulevard, wenn schon wieder die Ersten jetzt anfangen, uns beim Cachen anzupuppen aufgrund des Podcasts. Also noch schräger kann es fast nicht mehr werden. Wobei, wer soll die darauf hingewiesen haben? Ich wette mit dir, die haben den gehört. Ich weiß, dass einige von dem Podcast früher auch wussten und auch jetzt wissen und dann sagen, nee, den hörst du aber nicht. So, und dann, weißt du, dann gibt es dann doch irgendwie so, hier und da hört man was und ich kann mir vorstellen, dass so stille Post und nach dem 17. Adressaten kam dann nur noch raus, die haben über euch gelästert. Ne? Ach, ich fand schon immer, also ich mag doch lieber einen Podcast machen, wo ich hier 50% hören uns, weil sie uns lieben und 50% hören uns, weil sie uns hassen. Diese glattgeschmirgelte Scheiße, die darauf ausgelegt ist, dass 100% sie mögen, hat auch alles ihre Berechtigung, aber das wäre für mich, da hätte ich keinen Bock drauf. Wenn der Trump auch alles immer nur weich geschmeichelt twittern würde, würde sich auch keine Sau für den interessieren. Ne? Ja, eben. Also von daher. Sind wir auf dem richtigen Weg? Das war wieder eine Bestätigung. Wir warten auf die Antwort. Leider konnten wir die heute noch nicht geben. Wir sind auf die dunkle Seite, aber genau. So, ja, warten wir mal ab, was da so kommt. Elli stellt ihre Loks dann wieder neu ein. Elli ist auch so eine Kleine, die will denn auch recht haben. Meistens hat sie auch recht. Ja, sie hat auch im Winter viel Zeit. Ne? Ja, genau, im Winter stimmt. Naja, und im Sommer muss sie andere auch lösen da Rätsel und sie haut ihre Log-Einträge wieder rein. Ja, sie arbeitet ja auch nicht. Sie zupft auch noch ein bisschen an Blumen rum. Kann man da die Explosion auf dem Chat sehen? Nee. Ganz dünnes Eis. Ja, okay, dann machen wir mal weiter. Ganz aktuell reingekommen. Du hast es noch gar nicht richtig gelesen, glaube ich, ne? Ich habe das vorhin nur kurz überflogen. Es kam auch auf Twitter gleich zweimal per persönlicher Message rein. Finde ich aber auch gut, also davon mal ab, ne? Ich finde das immer geil, wenn uns Leute Tipps geben. Ob wir das selbst gesehen haben, scheißegal. Lieber dreimal schicken, als dass wir das nicht mitkriegen. Ich habe es aber gesehen. Und zwar mit der schönen Clickbait-Überschrift, die ich ja auch gerne nutze. Die würde ich sofort genauso nutzen. Naht das Ende der Mysteries. Ja, obwohl das Wort sterben wäre noch besser gekommen. Und zwar hat der Saarfuchs auf der Seite wieder berichtet über eins. Ich fasse das mal zusammen, weil du hast das ja noch nicht komplett gelesen. Ich habe das vorhin mir nochmal angetan. Er schreibt ganz viel, er erklärt das technisch auch, macht da alles sehr gut. Also das ist jetzt nicht abwertend gemeint, ganz im Gegenteil. Er schreibt das wirklich sehr detailliert, was er damit macht. Kurz mal zusammengefasst, um das jetzt hier nicht, wir sind nämlich auch schon wieder bei einer halben Stunde. Man installiert sich, es gibt ein Skript, das man sich installieren kann. Ich vermute jetzt mal hier so ein, wie heißen die Skripte? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Grace Monkey oder sowas. Genau, Grace Monkey vermutlich, schätze ich jetzt jedenfalls mal. Er hat es nicht verlinkt. Temper Monkey heißen die. Temper Monkey und Grease Monkey, die beiden sind das, ja. Die beiden Varianten gibt es. Ja. Er hat jetzt nicht das Skript selber verlinkt. Das muss jetzt Interceptor gleich machen. Ich hätte es verlinkt, ehrlich gesagt. Weil er meint, das würde das nur fördern. Das will er nicht. Kann ich aber auch verstehen. Er schreibt auch, nach seiner Einschätzung verstößt dieses Skript auch gegen die geltende EU-Datenschutzgrundverordnung, da hier ohne das Wissen des Nutzers personenbezogene Daten, User-ID, persönliche Cache-Notiz, persönliche Zugriffstoken auf einen fremden Server hochgeladen werden. Da gebe ich ihm recht, das würde ich auch vermuten, obwohl ich auch gleichzeitig vermute, dass die Vertreter der Datenschutzgrundverordnung an der Stelle darauf geschissen sagen würden. Man installiert sich dieses Skript, das meldet sich unter dem Namen dessen an, der das installiert hat. Der muss natürlich seinen GC-Namen und GC-Passwort eingeben, sonst wird es ja gar nicht funktionieren. Und wenn man jetzt ein Mystery anschaut, das Listing, dann geht dieses Skript sozusagen im Hintergrund bei und guckt, ob er in seiner Datenbank die Lösung dafür hat. Wenn er die Lösung hat, dann blendet er das ein. Also sozusagen, das ist die erweiterte Fassung dieser Lösungsdatenbank, die es schon mal gab. Ich glaube, da waren die Mysteries das erste Mal gestorben, als diese Geocaching-Lösungsdatenbank rauskam. Das ist ja so vor 4-5 Jahren gewesen, ne? Genau. Und jetzt ist sozusagen das Skript gekommen. Wenn ich das so richtig lese, und er hat auch nicht alles rausfinden können, aber das vom Programmieren her hört sich das auch ganz, ganz danach an. Dieses Skript schreibt praktisch in irgendeine Datenbank irgendwo in die Tiefen des Internets und holt da auch seine Informationen her. Und wenn man sich jetzt halt einloggt, dann geht er bei, guckt, ob irgendein anderer das schon gelöst hat, dann würde das ja in der Datenbank stehen. Falls ja, zeigt er einem das an, falls nicht, dann nicht. Hat man das selber bereits gelöst und, das ist wichtig, und hat das Stehen in diesem, das kann man doch irgendwo eingeben, genau, in die korrigierten Koordinaten, wenn man das da erfasst hat bei Groundspeak, dann merkt das Skript das und schreibt das in diese Datenbank. Das heißt also, jeder, der das Skript nutzt und irgendwo ein Cache gelöst hat, dann wird es quasi in die Datenbank gehauen. Also jetzt mal ganz abwende von der moralischen und von Mystery Owner und bla laber Sülz. Eigentlich ein geniales Tool, das eigentlich nur Cacher miteinander vernetzt, die das auch möchten. Ich sag mal, du installierst das jetzt bei dir und ich bei mir auch. Und als richtiges Beispiel müssen wir, du löst jetzt einen Cache, ne, und schreibst das in diese korrigierten Koordinaten. Jetzt benutzt du dieses Skript und dann guckt das in der Datenbank nach, findet nichts, aber du hast ja die Koordinaten eingetragen, also deine Daten werden jetzt in die Datenbank geschrieben. Jetzt benutze ich das Skript als nächster. Ich kriege dann die Lösung angezeigt, weil deine Koordinaten sozusagen abgesaugt wurden. Ja. Was schreibst du da gerade? Was ist in den Saarfuchs rein? Ich hatte, glaube ich, gerade einen Tastenklemmer. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe das auch gerade gesehen. Ja, sieht etwas wie, macht doch nichts, stört doch nicht, ist egal. Das ist kein Problem. So, und so funktioniert dieses Skript. Also im Prinzip so eine Art P2P für Mysteries. Ja, so würde ich es auf den Punkt bringen. Er ist jetzt völlig dagegen, weil das halt die Owner von Mysteries und bla bla bla, das kennt man, das kannte man vor 5 Jahren, das kennt man eigentlich, diese Diskussion hört nie auf. Und da gibt es halt solche und solche Stimmen für. Grundsätzlich, klar, das konterkariert natürlich ein Mystery. Da hat er erstmal grundsätzlich recht. Ist das wirklich schlimm? Das wird den Teil finde ich diskutabel, weil was ist... Wenn es ums Cachen geht, dann heißt es, ich lege da einen Cache und die anderen sollen ihn finden. Und wenn die das umgehen, dieses Rätsel, und ihn trotzdem finden, dann kann mir das eigentlich egal sein. Das heißt, das Einzige, was da geschädigt wird, ist das Ego des Owners, weil man nicht seine Vorgaben erfüllt hat. Punkt. Ja, und bei ganz vielen ist das große Problem. Ne? Die legen ja die Dose nicht, damit man sich findet, sondern damit man sich drei Jahre lang Kopf zerbricht. Ne? Ja, genau. So, und, genau. Und das ist der einzige Schaden, der da entsteht, in Anführungszeichen. Klar, das ist, also mal ganz ehrlich, das Skript ist noch nicht mal grundsätzlich gegen irgendwelche Regeln. Du darfst ja nicht vergessen, genau, die Schwanzvergleiche funktionieren nicht mehr, das stimmt. Du darfst ja nicht vergessen, wenn ich dieses Skript benutze und dadurch das Rätsel löse, gegen welche Regel habe ich denn verstoßen? Ich habe das Rätsel doch gelöst. Zwar nicht auf dem Weg, wie der Owner das möchte, aber ich habe eine Lösung gefunden. Also ich sag mal so, wir haben jetzt neulich kam hier in der örtlichen Geocaching-Stammtischgruppe das auf, dass in Dänemark ist eine neue Rätselrunde rausgekommen. Ja. So, und ich feiere nächstes Jahr auch nach Dänemark. Ja. So eine ratzfatz ging's los. Es sind irgendwie 120 Caches oder so. Ja. Lass uns eine Rätselgruppe machen. So. Ja, klar. Wo ist denn da das was anderes? Ja. Da sitzen da 10 Leute zusammen. Jeder löst, ich sag mal, 10 von den Rätseln, mehr oder weniger, die er kann. So, das ist genau das Gleiche. Dann haben sogar noch alle was getan. Guck mal, so wie Ellie das schreibt, hat sie nämlich komplett recht. Was ist der Unterschied zu, ich laufe am Wochenende mit Freunden mit, die das Rätsel gelöst haben, ich habe keinen Schimmer von dem Rätsel und logge trotzdem. Ja, recht hat sie. Ist genau das Gleiche. Also ich finde dieses Rätsel, dieses Skript lange nicht so verwerflich wie der Saarfuchs hier. Überhaupt nicht. Also ich weiß, dass das ist ja auch für Streit sorgen wird. Und deswegen würde ich es auch eher gut finden, wenn es das nicht gäbe. Punkt. So. Aber grundsätzlich. Ja, aber im Endeffekt ist es ein Automatismus für das, was sowieso schon unter den Stammtischen mit Zettel hin und her schieben läuft. Ja. Ne? Er hat da nochmal in Rot markiert und das ist auch wirklich wichtig, um es für Nicht-Techniker unter euch klar und deutlich zu sagen, mit der Nutzung dieses Skripts gebt ihr den Betreiber des Skript-Servers vollen Zugriff auf euer Geocaching-Com-Konto. Und da hat er recht, wenn der Programmierer auch nur einigermaßen geschickt ist, dann komme ich letztendlich damit wirklich an alles, was ein User hat. Also wenn das einer ausprobieren will, würde ich ihm zumindest empfehlen, legt euch so einen kostenlosen Fake-Account an und probiert das damit. Und überlegt euch lange und gut, ob ihr euren richtigen Account damit benutzen wollt. Ja, das stimmt. Das ist, da sollte man sowieso grundsätzlich aufpassen bei solchen Skripten, ne? Dass man da weißt du nie, was da noch so hintersteckt. Ne? Ich lese auch gerade interessiert hier, Graf Zahl schreibt das gerade, bei Projekt GC kann man korrigierte Koordinaten über das virtuelle GPS auch mit anderen teilen. Da weiß man aber auch mit wem. Ja, das ist natürlich die sicherere Variante, aber das verbreitet sich natürlich lange nicht so gut wie dieses Skript, wenn das wirklich angenommen wird. Ja, und im Endeffekt bei diesem Skript noch so abschließend, eigentlich ist es grundsätzlich, kann es dem Owner auch ziemlich egal sein, wenn ich im Logbuch stehe, wirklich vor Ort im Logbuch stehe, wie auch immer ich das gemacht habe, dann stehe ich da drin. Weißt du, was ich mir wünsche? Ist auch die Hints, ne? Dass es so einen zweiten Hint gibt, wo praktisch, hier findest du den Cache, Koordinaten und haarkleine Beschreibung, wo der liegt. Wer das so lösen will, der soll das doch machen. Das tut doch keinem weh. Ja, ich hasse ja so richtige Rätsel hasse ich ja auch wie die Pest. Ne? Also ich bin da zu doof zu einfach, muss man ganz klar sagen. Ich habe da auch selten den Ansatz, irgendwie, dass ich weiß, wie es geht. Und im Moment ploppen ja hier überall diese ganzen Puzzle-Caches auf. Und mittlerweile muss ich echt sagen, also die mag ich tatsächlich viel lieber. Die sind zwar tierisch nervig, aber da hast du wenigstens eine faire Chance, das Ding zu lösen. Ach, du meinst die... Das dauert zwar lange. JDG-Puzzle oder wie die heißen. Ja, genau, dieses also richtig wörtliches Puzzle, ne? Genau, ja. Ja, bist du 5-6 Stunden dabei, aber das Ding kannst du lösen. Das ist halt einfach eine Fleißarbeit. Auch eine nervige Fleißarbeit, aber die Dinger kannst du halt machen. So. Und da würde ich mir eher wünschen, wenn ich das Rätsel nicht lösen kann, dass ich eine alternative Möglichkeit habe, zum Beispiel so ein Puzzle zu machen. Ne? Das wäre cool. Ich muss mal hier den Link da, ich weiß gar nicht, ob der Interceptor, ob du den kennt. Jigidi. Stellinger sagt, ich bin nicht zu doof, ich habe keine Lust dazu. Beides vielleicht. Ja, dann übernehme ich den Teil. Ich bin tatsächlich zu doof dazu, weil ich denke meistens echt anders. Ich habe dann auch teilweise schon gehabt, dass ich den Owner angeschrieben habe und der gesagt hat, hast du recht, das geht ja auch oder kommst ja auf was ganz anderes. Ja, super. Und das passiert mir zu 90%. Ich bin echt anders beim Denken. Ja, weil du in einer Parallelwelt lebst. Ne? Ja, das macht alles, weil das ist wirklich, da weiß ich, bin ich echt ein komischer Mensch. Aber wirklich, ich nehme mir Rätsel, fange die an und weiß, ich finde genau so, wie es nicht gemacht werden soll. Absurd, aber es ist so. Da bin ich auch nicht stolz drauf. Das ist nicht, dass ich jetzt sage, oh, ich bin toll, ich bin extra. Ich wäre viel lieber völlig 0815. Aber manchmal ist das scheiße. Ja, leider bist du nur 0816. So ist das halt. Nee, stimmt, auch noch 08. Siehst du, da geht's schon wieder los. Nicht mal 0815 habe ich geschafft. Also es gibt da so ein Skript, welches weiß ich nicht. Ich hoffe, ich kriege das irgendwann noch von irgendwem mal zugeschanzt, Link zu diesem Skript, weil ich würde es veröffentlichen, weil ich das Problem überhaupt nicht sehe. Also wie gesagt, ich kann die Owner nicht wirklich komplett verstehen oder ich weiß, warum die sauer werden, aber ich finde den Grund, warum sie sauer werden, genauso wenig okay. Nämlich, weil sie einfach den Leuten nicht gönnen, ohne dass sie sich mit ihrem komischen Köderrätsel da beschäftigt haben, den Cache zu finden. Und das ist beim Cachen genauso verkehrt, finde ich, wie das zu umgehen. Also das nimmt sich da nicht viel. Das hat mir das letzte Mal ja das schon gesagt. Das doof. Caches liegen da seit 3 Jahren. Ja, genau. Und keiner kann sie lösen. Und ja. Was soll das? Also ja. Leute, es geht, ja, ein Rätsel. Also ich habe zum Beispiel auch ja ein Rätsel hier in Schneeferding liegen, aber das ist da deshalb entstanden, weil ich direkt an den Koordinaten den Cache nicht legen konnte. Das ging ja, okay, einen das Abstandskonflikt von fünf Metern, also musste ich ein Mystery draus machen. Wir waren so. Dann da der Rap und überschlagen. Ja, mittlerweile ist es kein Problem mehr, weil das Final, was mir im Weg lag, ist jetzt archiviert. Ne? Also ich könnte jetzt theoretisch ein Schratti draus machen, aber mache ich jetzt nicht. Das Rätsel ist auch nicht schwer. Ne? Ja, Mysteries werden immer so ein Streitpunkt sein. Von mir aus können die. Ich hoffe, der Saarfuchs behält recht und die sterben, dann ist das am besten weg mit dem Mist. Ich brauche die nicht haben, ich will die nicht haben. Nee, im Endeffekt, ich sehe auch keinen großen Sinn dahinter, außer dass man irgendwelche lustigen Bilder auf die Landschaft nageln ja. will für die ungelösten Zeichen. Oh Gott, Geocaching Art oder wie das heißt, da war eine bei Facebook am Fragen. Ja, ja. Oh mein Gott, da drehten gleich wieder alle ab, was da für Mist gibt. Da war ich erstaunt, wie viele es gibt. Ich lese aber gerade im Chat. Warte mal kurz, der Solver für die Puzzles geht nicht mehr. Da gab es einen Solver für diese Yigidi-Puzzles? Es gibt einen Solver, den habe ich auch. Der löste das Puzzle. Aber halt, der Vorteil ist, du hast halt ein relativ hoch aufgelöstes Bild, um das Ding zu lösen. Also, um besser zu gucken mal. Ne? Ah, du hast kein Vorschaubild, was du abspeichern kannst als Vorlage, sondern hast ein großes Bild. Aber lösen tut das sie direkt nicht. Ne? Ah, okay. Also, zumindest ist das der, den ich gefunden habe. Ne? Ich habe auch gedacht, juhu, da ist einer. Ja, genau. Ja, es gibt den gerade. Ich muss auch, ich sehe mich nachher schon Interceptor-Chat mit aufnehmen. Da muss ich ja nochmal krass. Ja, ich habe Mystery gemacht, damit mein Best-Bastel-Cache nicht überrannt wird. Ja, das kann ich alles verstehen, aber die Frage ist ja, wie geht man damit um? Also wie macht man den lösbar oder nicht? Und ja, wie gesagt, die Diskussion ist auch eine ewige Diskussion. Da gibt es Argumente in meinen Augen für beiden Seiten. Mir ist das ja sowieso beim Cachen manchmal zu verbissen. Ich schmeiß die Mysteries einfach mittlerweile echt auf Ignore und habe dann meine Ruhe. Da, das ist mir einfach alles zu. Jawohl, Ich bin ja noch mal am Überlegen, dass ich hier irgendeine Gegend finde, wo ich so 30 Dosen legen kann. Da würde ich auch so ein Geoart machen. Ich möchte ja schon immer mal so mitten auf dem Wilseder Berg einen Penis haben. Ne? Aber liegt da nicht noch einer? Ja, vielleicht wenn wir da stimmt. genug Events anmelden, so Eintages-Events, die können wir dann ja alle über das Lafettes 366er da machen. Und damit müsste das ja gehen. Du, ich bin tatsächlich, ich habe ja noch eine Woche Zeit. Ich habe ja schon das Listing vorgeschrieben. Mir kribbelt es ein bisschen in den Fingern, was mit 366 zu schreiben. Ne? Oh, nimm dich zusammen. Denk dran, keine falschen Links und so, gibt gleich Ärger. Und ich habe gehört, dem Glider haben sie gleich unterstellt, dass er das absichtlich gemacht hätte mit auf seinem Event, dass er den Link auf die DKMS erst nachträglich und so. Oh. Ja, ich wollte sagen, das war ja auch so ein Ding. Ne? Ich habe das zuerst gar nicht richtig kapiert, was da gelaufen ist. Aber der wurde ja quasi hintenrum von jemandem angeschissen, auf Deutsch gesagt. Ne? Ja, das fand ich auch. Also haben sich ja mehrere aufgeregt. Ich habe auch zumindest einmal auf Twitter geschrieben, dass ich auch irgendwie das nicht gut finde. Also mir gefällt dieses Verquicken nicht. Sollen machen, wer will, DKMS. Aber wenn ich auf ein Event gehe, will ich nicht. Was kommt dann als nächstes? Dann stehen da die Zeugen Jehovas daneben und wollen mir ihre Bücher übergeben. Und nee, ich will das nicht. Mach das irgendwie anders. Also ich mach das mal, weg. Wenn sie da ein bisschen Aufmerksamkeit wollen bei sowas, dann sollen sie da so einen kleinen, ich sag mal, hier so ein Display hinstellen, wo man so vielleicht Anmeldeformulare oder sowas ja. nehmen kann. Ne? Ja. Das finde ich dann okay. So Werbung quasi, aber alles andere finde ich, ja. Ich kann natürlich mal sagen, er muss da nicht hingucken und so, aber ich finde es auch. Doch, du hast dann so eine Art Gruppenzwang und dann wird da doch drüber geredet und ich weiß genau, was kommt. Ich kann auch immer schlecht lügen. Ich stehe dann da und sage, nö, will ich nicht. Ich bin Befürworter, dass man irgendwann auch mal sterben muss. Punkt. So. Und dann geht's schon los. Und deswegen will ich das da alles nicht. Ich will dahin GIF-Filme gucken. Ich weiß, ich kann das noch nicht mal so richtig begründen, aber ich mag's nicht. Ne? Korrekt. Alter, ja, ich finde das auch. Also, wo hat H. Michel denn jetzt dieses Ding wieder? Ich fasse es überhaupt nicht. Ja, das ist das. Das muss ich mir ja. schon mal zur Seite legen. H. Michel hat schon mal gefragt. Ja, weißt du, halt auch, wer. Ja, H. Michel hat programmiert, ne? Ist das eigentlich gar nicht so schnell, was von der Seite, also ja, habe ich, ist das irgendwie geheim? Nee, eigentlich nicht, oder nicht? Schreib mal einen Chat rein, ich nenne das hier. Ach nö, sagt er auch. Dann habe ich da kein Problem mit. Also das findet ihr unter, ach, sucht einfach nach Greasy Fork. Und das heißt dann Corrected Chords. Ich kopiere den Link mal eben in Chat, damit die über den Zeptor wieder gesichert wird. Und den packe ich auch auf die Seite, weil ich habe mit dem Ding keine Schwierigkeiten. Ich würde es nur trotzdem keinem empfehlen, ernsthaft zu benutzen, weil erstmal würde ich meine Daten nicht weggeben an anderen. Zweitens ist der Ärger vorprogrammiert. Ich würde es nicht ausprobieren und auch nicht benutzen, definitiv nicht. Aber ich höre gerne, wenn einer das ausprobiert hat, wie es lief. Prädestiniert wäre der Benebelte, der wird ja eh gerne gesperrt, ne? Ja, genau, der Benebelte, der hat ja sowieso so einen Sperr-Account, der macht das noch dauernd. Die müssen wir mal antwittern, dass er mal das Ding ausprobiert. Das finde ich eine gute, sehr gute Idee. So, was gehen wir mal weiter hier? Wie kommen wir heute? Wie haben wir gesagt, heute ist ja nicht so viel, schaffen wir, ne? Heute schaffen wir die 2 Stunden. Ich schaffe es locker. Ja, Jofri hat eine Note gepostet. Zu Hartwig, ja. Episode 3, Return of the Dark Knight. Ich habe hier mal den Code für das Note, für seine Note. Für seine Note hört sich auch an, er hat echt Note. Der Vernebelte geht eh nicht mehr, Karriere, siehst du, dann kann er das machen. Das ist GL10582VP. GL10582VP. So, und da hat er geschrieben, ich muss mal eben was trinken. Ich kann mal oh, das vorlesen. Ich habe gerade irgendwie das Kratzen. Das geht um natürlich Hartwig, Episode 3, Return of the Dark Knight. So, und da hat er eine Note geschrieben, die wie folgt lautet. So, noch kurz was zum Event hat er geschrieben. Da gab es ein bisschen finanzielle Probleme. Und dann kommen wir im zweiten Absatz. Halt, stopp, noch eines. Welche Trotteleltern haben da ja ihre hysterisch kreischende Tochter mit durch die Runde geschleift? Das bringt einen als Erschrecker ziemlich aus dem Konzept, wenn da jemand in der Mittlertruppe mehr kreischt als man selber und das schon bevor man eigentlich überhaupt performt hat. Es sollte eigentlich jedem klar sein, dass wir um die Uhrzeit im Wald nicht die Kindergartenversion von Schneewittchen und die 7 Zwerge geben. Und dass unsere Darstellungen vielleicht nicht für alle Altersgruppen geeignet sind. Die Rückmeldung kam fast von allen Stationen, dass ein verstört kreischendes Kind mit in einer Gruppe ist. Und ich würde da doch die Erziehungsberechtigten dringend bitten, ihr Erziehungskonzept in Anführungsstrichen nochmal gründlich zu überdenken. Bisher klappte es eigentlich ganz gut, dass wir die Altersbegrenzung für die Teilnehmer den Eltern überlassen haben. Die kennen ihr Kind am besten und wissen, was man ihnen zumuten kann. Dass da scheinbar irgendwer auf die Idee gekommen ist, unser Event als Schocktherapie zu benutzen. Jetzt werden wir wohl nächstes Mal zumindest kurz diskutieren müssen, ob wir eine Altersfreigabe für die Stecke einführen. Warte ganz kurz, du hast eins vergessen, nur dass wir es nicht ganz vergessen, weil es nachher noch reinkommt. Im ersten Absatz schreibt er noch, wenn man dann die Plätze Leute entsprechend kalkuliert, dann rechnet man zwar auch mit einigen Absagen, aber wenn da 30 spontane Absagen teils am Eventtag kommen, das brauchen wir nämlich nachher auch nochmal. Das nur mal so zwischendurch schon mal. Mhm. Aber wir erstmal das. So, und ich kann ja mal sagen, ich war ja da bei Hartwig. Ich bin aber nicht auf die Strecke gegangen. Ich hatte den Junior nämlich mit. Es war ja quasi ein Tag vor Halloween. So, und wir haben uns quasi nur auf dem Eventplatz aufgehalten, der schön dekoriert war. Also ein bisschen gruselig gemacht und die Leute, die da verkauft haben am Grill und an der Theke und die Token verkauft haben, waren halt alles schön geschminkt und so. Und das war schon so, ich meine, der Junior ist 6, dass der schon gesagt hat, oh, bei dem Typen an der Theke, sag mal, ist die Schraube im Kopf echt? Ne? So. Es war alles okay für ihn, der hat auch gut geschlafen danach, er fand das lustig. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, mit dem die nächsten 6 Jahre auf die Strecke zu gehen, bevor der nicht, ich sag mal, 14 Jahre ist. Ich war ja vor 4 Jahren auf der Strecke, würde ich also, da nicht einsteigen. Ich wollte sagen, man muss vielleicht mal kurz dazu sagen, für die, die es jetzt nicht kennen, das ist ein eigentlich schon bekanntes, also ja, bekanntes Event ist was übertrieben, aber Hartwig als Nachtcash ist einfach hier früher eine große, große Hausnummer gewesen. Heute kennen das jetzt nicht mehr alle, aber es war halt ein ganz, ganz großer Cash. Und da ging schon so mit, das war ein sehr technischer Cash, aber da fand man dann auch schon mal ein abgehacktes Bein, das wirklich sehr gut aussah oder sowas. Und das Event ist praktisch ähnlich aufgezogen an Halloween gewesen. Also wirklich recht heftig. Das ist schon richtig Geisterbahn, könnte man sagen. Schon fast wie Profi-Geisterbahn. Ja, es ist Geisterbahn. Das ging, glaube ich, 1,5 Stunden haben die ersten Gruppen gebraucht. Ich bin gegangen, dann irgendwann, als die ersten zurückkamen. Deswegen habe ich unseren Gleiter auch nicht getroffen, persönlich. Aber 5 Stationen und also es ist wirklich schon richtig, das ist auch schon richtig schockig gewesen teilweise. Ich habe vor 4 Jahren eine Begleitung gehabt hier vom Stammtisch. Ich hatte 3 Tage im blauen Oberarm, weil die sich so immer im Oberarm festgekrallt hat. Und die war zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie alt sie jetzt ist, ein paar Jährchen älter ist sie schon als ich. Also eine erwachsene Frau, die hat so viel geschrien. Also das war, es ist wirklich gut gemacht. Ne? Da muss man durchaus schon sagen. Ja. Also für Kinder, das ist definitiv Kinder wirklich nichts gut, ja, für Kinder. Und wenn es da noch so schrecklich ist, muss man auch, frage ich mich doch an der 3. Station, wo dieses Kind fast ausliegt, muss man doch spätestens mal merken, okay, ich breche hier ab und gehe mal zurück. Also ja, das ist genau das, was ich auch da drauf geschrieben habe, wenn ich das nicht gewusst habe, was da los ist, denn ja. Spätestens, also das, Holger hat ja das Einleitungsvideo gemacht und da habe ich dann mit dem Junior auch gestanden, ein bisschen mit Holger gequatscht. Und irgendwann sagte Holger, ich würde mal wieder zurückgehen. Es wird jetzt ein bisschen heftiger, auch im Video schon. Ja. In diesem Einleitungsvideo, bevor es auf die Strecke ging, waren auch schon abgehackte Gliedmaßen zu sehen. Und dann muss ich mich schon fragen, okay, wenn das jetzt hier schon so ist, wird das ja nachher nicht gerade weniger werden wahrscheinlich. Ne? So, also spätestens nach der 1. Station hätte ich gesagt, so, wir gehen jetzt hier zurück. Ne? Ja, ich weiß auch, also das ist unverantwortlich. Ja, doch, kann man machen, aber. Der Hoyer schreibt gerade, im Dungeon in Hamburg gilt Mindestalter 12 und das denke ich, das ist auch angemessen bei sowas. Ja, ne? Und selbst dann muss ich ja mal kurz drüber nachdenken. Ich meine, ich kenne auch mein Kind, selbst wenn das jetzt 13, 14 ist, wenn das ein ängstliches Kind ist, ich weiß gar nicht, wie überhaupt auf die Idee kommt, dann mit dem auf so ein Event zu gehen. Das ist doch nicht überraschend für Mutter oder Oma oder was, weil irgendwer schrieb auch, das ist eher die Oma gewesen, aber egal. Wenn sie das Kind auch mehr als einen Tag kennen, dann wissen sie doch auch einzuschätzen, ob das ängstlich, also spätestens an der 1. Station wird es dann ja klar. Und um mal zu verdeutlichen, wie es dem Kind ging, ich habe ja von mehreren gehört, das Kind hatte sich auch eingeschifft. Ne? Also es war, die Hose war nass, so hat es Angst gehabt. Ja, das ist mit der nassen Hose. Und da muss ich, und es war kalt den Tag, ne? Es war wirklich kalt. Da muss ich dann, also allein schon aufgrund der Temperatur und dieser Nässe in der Hose, hätte ich schon gesagt, so jetzt drehen wir um, das war es jetzt. Aber also, es ist also unfassbar, unfassbar. Ja. Da kann man auch nur mit dem Kopf schütteln. Ne? Ja, das und ich finde, das hat Jufri gut geschrieben hier, dass da hätte man durchaus nochmal ein paar, also ich hätte es noch anders geschrieben, muss ich ganz klar sagen. Ne? Noch deutlicher, ja, aber als Owner muss man dann auch ein bisschen nett sein, kann ich sogar verstehen. Auf jeden Fall wollten wir es mal erwähnt haben. Wenn ihr so ein Kind habt, dann geht dann damit nicht auf ein Halloween-Event, läuft da irgendwas falsch. Punkt 2 an dem Log, das wollte ich nämlich auch noch mit einführen. Wann ist das eigentlich Mode geworden? Also das gab es schon immer, aber so schlimm wie im Moment. 30 Leute sagen da am letzten Tag noch ab und die sind dann echt, die kommen jetzt nicht in Geldnöte, also so schlecht geht's den allen nicht im Owner da, aber trotzdem, der muss jetzt da was draufbuttern, weil 30 Leute... Naja, Moment. Es gab ja nachher dann die Idee vom NDR, der hat ja gefragt, ob man nicht vielleicht irgendwas über PayPal machen kann. Ja. So, und es kam ja nachher vom Bullenherde, der quasi der Hauptorga war, die Info, es haben nachher 300 Euro gefehlt. Ja. Für diese ganze Location und die ganzen, so, und das hat sich dann wohl relativ schnell zusammengesammelt. Ja, okay. Weil sie halt, und das macht Sinn, sie haben wahrscheinlich, sind davon ausgegangen, dass jeder so vielleicht immer 10, 15 Euro umsetzt pro Kopf, der da ist, ne? Ja. So, und 30 Leute ist dann, ich glaube 120 waren es oder so, ne, die da waren. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ja, 150 könnten auf die Strecke und dann sind es im Endeffekt 20%, die abgesprungen sind. Ja. Ne? Das ist halt nicht das viel. Das ist fast ein Viertel. Viel, ne? Und das haut dann schon mal rein. Ne? Ja, das ist so wie Schmelli. Das waren, meldet sich auch nicht zwei Events an. Ja, und es waren halt auch nicht viele Leute da, die quasi nicht die Strecke gegangen sind. Also ich war einer der wenigen, der da war, der quasi nicht auf die Strecke gegangen ist. Ja. So, das heißt, es waren jetzt da nicht 400 Leute auf dem Eventgelände, sondern es waren, sag mal, vielleicht zu den 120, die jetzt da waren, vielleicht waren es 140, 150. Nee, es waren mehr. Interceptor schreibt gerade, 156 attended. Ach so, okay. Ja, gut. Ja, aber trotzdem, es ist 30 Leute, ist dann eine Menge. Das ist wirklich, wirklich viel. Ja. Das sind schon die 20%. Also das ist echt frech. Und dann sind sie wohl, dann wollten sie die Token und die Becher da einzeln verkaufen, wobei ich sagen muss, sorry, aber die Dinger waren, also ich fand die jetzt nicht schön vorsichtig formuliert. Und wenn ich dann nicht auf dem Event war, dann würde ich die auch nicht kaufen. Also dafür waren die nicht gut genug. Wenn es wenigstens eine Tasse gewesen wäre zum Tee trinken, hätte ich vielleicht so auch noch gesagt, ja, nehme ich eine als Spende ab. Ja, die Token sahen in Realität auch ganz gut aus, ne? Aber so der Becher hätte mich jetzt auch nicht, also ich war zwar da, aber ich habe da auch keinen Becher mitgenommen oder so. Ne? Also ich habe vom letzten Mal noch eine Taschenlampe, die finde ich immer noch ganz cool. Aber du musstest eigentlich zusehen, dass du sowas halt über die Einnahmen von Würstchenverkauf und Bierverkauf ja. und so, ne? Und das waren moderate Preise, das war auch echt fair. Aber das kannst aber halt, wenn du halt das kannst 20 nicht mehr machen, ja. Ja. Kannst du echt nicht mehr machen mittlerweile, weil die Leute einfach halt, nicht kommen, ja. Ja, ich habe mich im Vorfeld auch erschrocken. Ich hatte dann immer mal gehört, dass die da tatsächlich einen vierstelligen Betrag für die Location allein hingelegt haben. Ich dachte, das ist aber heutzutage durchaus mutig, ne? Ja, das wird. Obwohl die Location klasse war. Also es war alles klasse. Aber trotzdem, kostenfreie Events werden irgendwann zu Ende sein, weil das einfach nicht mehr bringen kannst, also ohne. Die Leute sind alle so, die haben alle kein Benehmen mehr. Das ist für mich einfach auch schlechte Erziehung. Wenn ich mich an sowas anmelde, gehe ich da letztendlich sogar hin, selbst wenn ich keine Lust habe, weil ich weiß, die brauchen die Leute, damit sich das finanziert und dann. Aber das ist wie ich sagte ja, das ist, die melden sich auch auf 2 Megas am gleichen Tag an und dann mal gucken, entscheide ich einen Tag vorher, zu welchem ich gehe. Ja, aber beide Megas müssen ja auch irgendwie kalkulieren. Also ich schätze mal, von diesen 30 Leuten da waren vielleicht tatsächlich, ich sag mal so 7 oder 8, die wirklich aufgrund Krankheit oder spontan arbeiten müssen, weil irgendeiner krank geworden ist, man ja, muss da einspringen oder so. Mal, tatsächlich. Ja. Aber 30? Da werden auch locker über die Hälfte einfach, ach nö, ist jetzt doch irgendwie, ist dunkel draußen, ich fahre nicht hin. Ja. Dazu passend kam ja auch von Frau Kicks, auf Twitter hatte ich das gelesen. Da kam nämlich auch, die schrieb irgendwann auf Twitter nur so am Rande, aber gut gefülltes und unterhaltsames GIF-Event in Meckelfeld. Trotz einiger sehr kurzfristiger Absagen. Also das zieht sich richtig durch im Moment. Dieses, ich melde mich mal überall an und gehe dann doch nicht hin. Kinder, es hört doch auf mit sowas. Wenn ihr gerne Events wollt und auch mal hingehen wollt, mit sowas macht ihr die kaputt auf Dauer. Das kann sich kein Owner mehr irgendwann angucken oder will das auch nicht. Also mir ist es aber auch schon mal passiert. Ne? Ich habe mich angemeldet irgendwo, das war im Sommer, das war in der Woche irgendwie, habe ich gedacht, oh, fährst du nach Feierabend rum? Ist ja. So halb auf der Strecke. Das habe ich vergessen. Ja, ganz aber... Ganz stumpf habe ich dann nach auf einmal irgendwelche Log-Einträge gesehen, weil ich irgendwas auf der Watchlist hatte, irgendein TB oder so. Und ja. Dann denke ich, ach, das Event war schon, ach du Scheiße. Dafür gut, das kommt, passiert aber, halt, dafür aber, kommt aber auch immer mal einer, der sich nicht angemeldet hat. Ich glaube, das gleicht sich aus. Also das, glaube ich, ist nicht das Problem. Das passiert. Aber 30... Das fällt dann schon langsam auf, finde ich. Da wird es einfach krass. Ja, und ich sag mal, wenn, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dem GIF-Event, wo du warst, war. Das wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen, ich meine, wenn du da jetzt ein Kino buchst und dann sagen auf einmal 20% der Leute ab, ich weiß nicht, ob Carsten dafür Geld hingelegt hat. Nee, du musstest dich da anmelden und dann kam irgendwann im Link so ein Online-Ding, weil du hast ja pro Karte 4 € bezahlt plus irgendeine Bearbeitungsgebühr, lass das 4,20 € oder so gewesen sein. Also da hat der ja der Kinobetreiber praktisch das Geld eingenommen. Und da ist auch was übrig geblieben. Eine Spende ist da ja gegangen an irgendein Kinderwerk, glaube ich, da in Hannover und diese DKMS irgendwie aufgeteilt. Das war sogar gar nicht wenig, ich weiß nicht, 800 €. Ja, aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber der Kinobesitzer hat das wohl mehr oder weniger kostenfrei gemacht. Also das ging wirklich alles über die Unkosten hinaus, ging direkt in als Spende weiter, soweit ich weiß. Also da war das finanziell kein Problem. Aber der hatte zum Beispiel auch am Anfang gesagt, um 18 Uhr ist eine Vorstellung und um 20 Uhr und wenn es zu voll wird, um 22 Uhr auch noch eine. Und da war 22 Uhr überhaupt kein Gespräch mehr und 18 und 20 Uhr waren beide so Drittel voll, wenn es gut rechnest oder gut guckst. Also es war schon recht leer, das Kino. Die Leute gehen einfach nicht mehr so auf Events. Es sind einfach nicht mehr so viele, so muss man glaube ich eher sagen fast. Ja, ich wollte sagen, es ist wahrscheinlich die Anzahl der Cacher allgemein ist halt zurückgegangen, ne? Genau, das habe ich immer gerade, wieder. Das geschafft. Ja. Was hast du denn bis dann? Ich schreibe wahrscheinlich gerade bei mir ist der Ton da. Er war eben einmal kurz, ganz kurz hakt es, glaube ich. Kann auch bei mir gewesen sein. Nee, er sagt gerade, durch den Kartenverkauf und Barspenden vor Ort sind aufgerundet durch mich 500 € zusammengekommen, genau. KSBB und die Organisation, KSBB, das war, glaube ich, die Geschichte, genau. Irgendwas mit Kindern und das andere so ein DKMS. Ja, da ist leider noch ein bisschen, der verdreht das jetzt. Da ist er immer noch ein bisschen angefressen, dass sie ihm das da nicht reingelassen haben. Ja, also ich finde scheiße, dass sie ihn da angeschwärzt haben. Da hätte man mit ihm reden können, da hätte man alles mögliche machen, aber dass man da jetzt nicht an Groundspeak wendet, kann man machen, wenn man halt die Regeln unbedingt durchgesetzt haben will, aber ach, das ist auch so, das hat sowas von Denunziantentum. Dann spreche ich doch lieber erstmal mit Kleider selber oder so. Es muss immer einer sein, der da irgendwie Klugschiss hat, ne? Ja, Klugschiss finde ich ja noch okay, wenn das dann aber offen macht. Ich habe ja auch um Klugschiss gemacht sozusagen. Also ich habe ja auch gesagt, finde ich nicht so doll. Aber also jetzt ein Groundspeak-Fan, das ist dann immer so ein Niveau, habe ich Schmerzen. Jetzt gehe ich erstmal zu deiner Mama und dann rede ich mit dir. Ne? Ja, genau. Ja. Na gut, das also, hat auch wieder das Niveau von, wenn du meine Freunde beleidigst, dann beleidigst du mich auch. Ja. Vielleicht war es der gleiche. Nee, der war, glaube ich, nicht da. Nee, war ein sehr schönes Event da unten. Hat uns echt viel Spaß gemacht. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, über die GIF-Filme. Also das Event selber schon mal, das ist ein tolles Kino. Also das hat Heiko und mir sehr gut gefallen. Wir hatten ja auch so Plätze, wo du Fußhocker hast. Das war wirklich sehr, sehr schön zu sitzen. Ah, okay. Wir hatten erst einen hinter uns, wo wir so ein bisschen Angst hatten, oh Gott, das ist wieder so ein ganz Witziger, der dann alles kommentiert und dabei aber nicht so witzig ist, wie er denkt. Aber das erledigte sich relativ schnell, der war dann doch einigermaßen leise. Und so war das ein... Weil er den Regenschirm in der Fresse hatte. Ne? Nee, ich wollte, aber Heike hat gesagt, darf ich nicht. Das hatten wir erst. Ich war sowieso ein bisschen genervt, mir war das zu voll da an unserer Ecke und alles drängelte sich so vor und so stand da und unterhielt sich. Ich mag nicht so viele Menschen, wenn die so dicht an mir dran sind. Aber das war eigentlich ein tolles Event rundherum. Also es hat er einfach perfekt gemacht. Das war ein schönes Kino. Das ergab sich von ganz alleine, dass das gut wird. Die Filme, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber das Kino selber echt top. Also da gibt's kein Vertun. Das war, glaube ich, so auch ein bisschen älter schon. Also ja, so ein alteingesessenes ja, Kino. Ja, das sieht ne? auch ein bisschen aus, so nostalgisch Touch und so, ne? Ja, wir fühlten uns echt Heiko und ich wie in unserer Kindheit so. Also auch alles in Rot. Kinos müssen ja komischerweise immer rot sein. Warum, haben wir auch noch nicht so richtig erkunden können. Aber das passt bei uns, auch. Bei uns hier blau. Echt? Nee, bei uns blau ist also, ganz innen immer. Ja. Ich habe gedacht, ich bin... Blaue Sitze, schwarze Wände. Nee, hier ist alles, das war alles rot. Also ich hatte so, also wie so 12 Jahre in Neuwulmsdorf. So sah es aus, als ich 12 war, dann war das Kino hier auch so aus. War richtig klasse, also das hat uns gut gefallen. Na gut, aber das wollen wir... eine Stunde, 6 Minuten, ist egal. Aber wir haben ja wieder gelernt. Wir haben doch schon einiges geschafft, Jörg. Ja, wir arbeiten uns langsam voran. Also das erste Drittel haben wir. Das Geocaching Headquarter persönlich zeigt ja wieder, wie man das macht mit Events. Man macht einfach ein besonderes Icon. Genau. Obwohl, sie bringen ja... Ja, das passt ja auch nicht, der Satz, den die Reviewer da geschrieben, das kommt von der Reviewer-Seite kommt, das reviewer.de. Nächstes Jahr feiert Geocaching sein 20-jähriges und aus diesem Grund bringt das Geocaching Headquarter 2 neue Icons wieder zurück. Denk mal ganz kurz über den Satz nach. Das passt doch gar nicht. 2 neue Icons wieder zurück. Ist das nicht? Nee, das neue. Das ist irgendwie Quatsch. Ist egal, wir wissen ja, was sie meinen. Das ehemalige Groundspeak Lost and Found Celebration, das wusste ich noch nie, wofür das war, wird umbenannt in Geocaching Headquarter Celebration. Und das Ziel ist, ein Event mit diesem Icon alle 10 Jahre zu veranstalten. Das entsprechende Event 2020 findet ihr unter dem Code BLA. Gut, dieses Event hat halt nichts zu bieten. Irgendwer schrieb das auch schon auf Twitter, dass die ja richtig raushauen. Die haben dann Würstchenstand und das war's. Und wenn genau, das, 2 Foodtrucks. Ne? Genau, wenn das Giga wird, mit diesem Icon, das es nur alle 10 Jahre gibt, ich sehe jetzt schon die ersten hier mit den Hufe kratzen. Der Geheimpunkt organisiert schon bestimmt 30 Maschinen direkt auf seinen Namen. Das wird. Ja, aber der wird wahrscheinlich auch die Kescher-Reisen werden wahrscheinlich auch eine Reise wieder aus ihrem Repertoire rausnehmen dürfen, nämlich die Zeitreise zurück, ne? Weil die können ja jetzt nicht mehr zurückreisen in der Zeit und dieses Icon mal locken, was es mal gab. Ne? Stimmt. Natürlich ärgerlich. Ja. Leute, die damals sich richtig einen rausgerissen haben, um da hinzukommen. Und jetzt gibt es wieder alle 10 Jahre. Ja, geil. Ne? Ja. Aber ich möchte nicht wissen, was auf dem Event los ist, dank dieses Icons, ehrlich. Das ist und Hamichel schreibt auch gerade, da Geocaching ja anhalten stirbt, dürfte es ja das letzte Mal sein. Ja, die Mysteries sterben ja gerade ab. Also von daher... nee, also gibt's das Icon, ehrlich? Also ich fand das... fassbar fucking armselig, wenn man merkt, dass das eigene Event scheiße läuft, dass über so eine beknackte Aktion, ja, wahrscheinlich ist das gar nicht so deswegen. Es ist einfach nur aus guten. Ja, aber Sie haben ja noch ungefähr ein Jahr Zeit. Sie können ja noch Paddling-Weitwurf organisieren bis dahin, ne? Stimmt, dann gibt's ja wieder den Weltrekord. Da müssen Sie ja den Schweigert holen, naja. Aber der liebt uns ja schon. Also das wird alles schwierig. Nee, aber finde ich wirklich, also fand ich armselig. Also irgendwie weiß ich auch nicht. Na gut, wollten wir erwähnt haben, es gibt aber, also. Aber du hast ja recht. Und es werden Hunderte dahin fahren. Hunderte, ja, werden da über einen großen Teich von hier aus. Ne? Wo ist aber, welches ist eigentlich? Können wir wieder berichten über. Ja, wer alles hinfliegt. Da gibt es dann bestimmt einen geilen Blog-Eintrag, irgendwo wieder wie für zwei Icons. In 25.000 Kilometern. Ja, ne? Ich denke auch, da wird die Lufthansa wird zwei Zusatzmaschinen einsetzen. Das ist, die eine nennt sie Greta und die andere Thunberg, die extra darüber fliegen, damit man dieses virtuelle Icon bekommt. Also das wird bestimmt großartig. Seid wenigstens diesmal ökologisch, Kinders. Also die uns immer erzählen, dass man ja eigentlich, das muss ja noch erlaubt sein. Ihr fliegt da einfach nicht rüber, ihr segelt darüber, so wie Greta das auch gemacht hat. Ne? Dieser Segler muss ja irgendwo noch sein. Ja, und dafür können sie auch noch ein separates Icon nochmal oder so ein Souvenir. Dafür, dass man darüber segelt, ja. Zum Untergehen im Boot oder so. Ich werde die mal anschreiben. Ja, genau. Und das zweite Icon hatte ich eben vergessen. Oder so ein Eisberg. Was? Ach ja, genau. Genau, hier gibt es nämlich noch eins. Zusätzlich werden die Lost and Found. Was? Doch. Oder was hast du? Nee, lies mal vor. Achso, zusätzlich werden die Lost and Found Event Caches umbenannt in Community Celebration Event. Dieses sind spezielle Events veranstaltet durch die Community zum 20-jährigen Jubiläum. Weitere Details gibt es im Laufe dieses Jahres. Also dieses Icon wird dann nur wieder belebt, um einmalig diese Events während des 20-jährigen Jubiläums zu beglücken. Wenn ich das richtig verstehe. Aber dann müsste doch in Hannover ist doch auch zum 20-jährigen Jubiläum mit, ne? Ja, die dürften das kriegen. Vermute ich. Ich wollte gerade sagen, die müssten, na gut, da muss ich jetzt aber unbedingt hindern. Ne? Ich lese gerade im Chat, die bringen mich ganz durcheinander mit dem, die verdrehen das gerade, das verstehe ich nicht. Nö, also wirst du das eine Icon kriegt fast jeder nächstes Jahr, wenn er auf ein Event geht, vermutlich. Und das erste Icon, das kriegt ja wirklich dann nur der dann nach Amerika fliegt. Ja, aber da kannst du dann irgendwie, lockst du in Amerika kurz ein WA und machst dann nachher eine Note raus, weil du die verklickt hast, dann hast du es auch, ne? Ja, stimmt. Oder ich verzichte einfach drauf, aber das wäre natürlich Frevel, das geht natürlich gar nicht, also. Ja, also ich finde es gut, dass das Headquarter uns mal zeigt, wie man richtige Events macht. Ja, wir können wie man die Events macht, nicht, sondern wie man Leute holt. Ja, genau. Okay. Oh Mann, ey. Gucken wir mal, was daraus wird. Genau, haken wir das mal ab, wo wir aber gerade sowieso Geheimpunkt hatten. Der scheint Probleme mit seinen komischen Kaffee-Caches da zu haben. Also die im Café sind, wo man irgendwie Wasser raufkippen muss. Ich habe es nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall, wo man Kaffee besuchen muss. Und das habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern ich höre immer seinen 100-Sekunden-Podcast, muss ich immer lassen. Ist tatsächlich ja, selten, da höre ich auch mal rein. Ist für mich selten was Interessantes drin, das muss ich auch sagen. Aber das ist ja ein verständlich. Er macht natürlich, heute sagt er, ja, ich mache auch mal Eigenwerbung. Nein, das ist einfach komplett Eigenwerbung, diese 100 Sekunden. Und das ist auch völlig okay. Da muss er immer gar nicht so, ich weiß gar nicht, warum ihn das so peint. Naja, doch, so wie die meisten in der Community reagieren, verstehe ich schon. Ich finde es nicht schlimm. Er macht da natürlich auch viel Werbung. Er redet auch viel von seinen Cacher-Reisen und das ist auch völlig okay. Dafür macht er seinen Podcast und wer den abonniert, der weiß das. Punkt. So. Und da ist er am 6. Das Problem ist nur, er sagt ja immer, dass man auch irgendwo Kommentare hinterlassen kann, aber ich finde da nichts. Nee, wo kann man da kommentieren? Habe ich auch noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es auch noch nicht gefunden. Also vielleicht der Interceptor, der ist ja da unser Spezialist. Also wo man Kommentare hinterlässt, weil gerade zu dieser, er hatte da die Frage, Kommerz beim Geocaching schlimm oder eine Bereicherung? Da wollte ich auch was zu schreiben, aber ich habe auch nicht herausfinden können, wo ich hätte was schreiben können. Also ist mir immer noch schlimm. Nee, das hat mich auch ein bisschen geärgert. Ich hätte auch gerne mal was zugeschrieben, aber na gut. Ich du hast da nur Send Voice Message. Das ist da der Button. Den finde ich. Aber sonst nix. Ja, wenn er hören will, wie wir ihn bepöbeln, dann kann er sich hier reinhören. Ne? Ja, wir bepöbeln ihn ja nicht. Also ich Ich mag zwar Kommerz im Geocaching nicht, aber das heißt, ich bepöbel ihn. Wenn überhaupt, würde, wenn, und nicht mal das mal, aber wenn, würde ich den Geheimpunkt bepöbeln, niemals ihn. Ja. Aber da geht auf jeden Fall mal ein, ist Kommerz beim Geocaching schlimm oder eine Bereicherung? Und da geht er auch darauf ein, dass er sagt nicht was, aber da sprach er so von, dass es wohl Probleme mit dem Kaffee-Cache ging. Das ist die Folge vom 6.11. übrigens, 2019. Und dass er da noch nicht weiß, ob das weitergehen kann. Also da scheint es doch irgendwie, das scheint nicht so rund zu laufen. Da weiß ich nicht so richtig, ob das tatsächlich darauf auch ein bisschen kam, weil wir darüber gesprochen haben irgendwie. Und das natürlich. War auch ein bisschen so. Kaum haben wir darüber gesprochen, reagierende Grounds, wieso so ist das. Ja, und das ging auch so ein bisschen durch die Facebook-Gruppen und so. Da wurde ja auch ordentlich diskutiert drüber, ob das tatsächlich da irgendwo jemand in Seattle da mal mitbekommen hat, hat gesagt, Moment, wir müssen da mal irgendwie drüber reden. Ne? Du machst das ganz falsch. Du fragst, das muss aber natürlich, das Thema haben wir gesetzt und dann hat sich's verbreitet. So musst du das verkaufen. Völlig egal, ob das stimmt oder nicht. Ja, das stimmt. Hast du das, die Trump-Version noch nicht verstanden? Wenn man von der dunklen Seite, wo wir heute sind, festgestellt ja. haben, dass wir hier sind, dann kann man sowas ruhig mal raushauen und dann geht es den Berg. Auf jeden Fall, das muss man auch ausschließlich wegen uns wurde das und so weiter. Achso, der Chat unterhält sich immer noch, ob die 10 in dem Icon noch drin ist oder nicht. Ach, das ist nicht so schlimm. Das, die 10 wird noch durch so eine in Runen geschriebene 20 ersetzt, so beim Hakenkreuz im Kreis, so wie die das machen da in Amerika. So, dann habe ich heute frisch gehört, dass, aber ich, die Namen sollen wir nicht nennen, wo das herkam. Kennst du die Paddle-Caches, die in Cuxhaven, Alter, die haben das, sag mal, hört nee. Man im Hintergrund bei mir den Fernseher? Nee, ne? Ich muss die Tür mal zumachen, glaube ich. Heike hat den Fernseher unten an. Ich glaube, das wollen wir nicht hören. Mein Google-Assistent angefangen, hier mit mir zu reden. Das finde ich auch lustig. Meinen Schnabel halten. So. Ja, ich habe gerade mal geguckt hier. Ich kenne die Paddle-Caches nicht. Jetzt habe ich nicht gesehen, aber. Auf Zahl hier. Ja, das solltest du gerade nicht erwähnen. Ah, verdammt. Du warst. Ich mal gucken. Nein, ich war's. Nein, da wäre ich aber auch alleine drüber gekommen, weil die Dinger, mir gingen die auf den Sack. Er hat uns das ja nur genannt, das ist ja nichts Schlimmes. Er hat ja auch nicht geschrieben, die sind schlimm, sondern er hat nur mal darauf verwiesen. Und zwar gab es in Cuxhaven, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, kann man das eigentlich sehen? Wenn man auf den Cache geht, ne, könnte das vielleicht unter diesem Owner stehen. Ich gucke gerade hier. Der hat 13.400 gefundene seit 2007. Das ist gar nicht mal so viel, finde ich. Das hält sich ja, noch in Grenzen. Mal. Siehst du, auch im Chat kommt schon, das ganze Cuxhavener Land war doch voll davon. Also alle wissen gleich, worum es geht. Ne? Aber sind das Tratis gewesen oder was waren das? Ja, 15% von 2099 sind Paddeldosen. Ja, also da hat einer so echt alle paar Meter im Wasser. Ich habe jetzt mal hier so ein paar Paddel zwischen Tide, Sperrwerk, Stauschleuse und das geht dann... Und dann gibt's Paddeln auf der Hauptvorflut und Nessis Sichtung auf der Jade und der hat einfach, sind sogar zwei Owner, also über 15% der Caches im Landkreis Cuxhaven sind Paddeldosen gewesen. Die fielen mir auf der Karte nämlich auch schon mal irgendwann auf. Also die haben da alles zugeschissen mit Paddeldosen. Fand ich jetzt auch nicht tragisch. Ich hätte sie eh ignoriert. Ich habe da gar keinen Bock immer mehr drauf. Aber warum nicht? Aber es gab wohl arge Probleme mit Naturschutz. Ah, okay. Die lagen ja, gut, teilweise ist aber, im Naturschutzgebiet. Es ist natürlich, wenn du keine Brücke hast, wo du mal so ein Ding dran festmachen kannst, ist es natürlich immer schwierig, weil du halt immer Uferbereiche hast, ne? Ich verkannt Paddle-Caches sowieso. Ich weiß auch nicht, wer auf diese Idee immer kommt. Das ist ja nicht das erste Mal. Ja. Es gab ja schon vor einiger Zeit mal Paddle-Caches, die extreme Probleme bereitet haben. Ja. Und ich weiß, also ja, man kann ja mal eine kleine Tour legen und wenn dann wirklich dann irgendwie ein Anleger ist oder eine Brücke oder Wasserstraßenschilder gibt es da selten, wo man bleibt, ne? Aber dann packt man es halt daran, ne? Aber meine Güte, ey. Ja, hier ist auch, also warum in solcher Menge, also das kann nicht gut gehen. Wenn da einfach so viele anlegen, dann ist irgendwann die Anlage dahin. Aber bis jetzt, ich gucke gerade mal, 34 Funde hält sich ja sogar noch in Grenzen. Auf jeden Fall hat der Deichkucks hat sich angemeldet. Und die Deichkucks ist was? Der Deichverband. Der hat sich wohl einen Account gemacht und hat dann gelockt, hier, nee, geht so nicht. Und die haben aber allerdings auch gleich reagiert, ne? Sie haben das Ding also auch, die haben das tatsächlich gleich dicht gemacht. Da staune ich jetzt auch ein bisschen. Also kann man dem Bruder nicht anders vorwerfen. Die haben da sofort drauf reagiert. Ich habe erst gedacht, naja, wer weiß, ob dieser Account echt ist. Weißt du, kann ja auch einfach einer sein, dem diese Paddle-Caches auf den Sack gehen, weil er sie nicht machen kann und nicht will oder was auch immer. Aber es sind wohl auch nur die als doof gelockt worden, die wirklich im Naturschutzgebiet und so sind. Ne? Also wo die auch wirklich zuständig sind. Und ja, ich habe gerade gesehen, weil es sind ja nicht alle archiviert von dieser ganzen Serie da, ne? Ja, nee, und ja, zwar die, ja, die nicht archiviert sind, sind wohl die, die auch nichts, also diesem Deichschutz da unterliegen. Von daher ist das wohl tatsächlich auch kein Fake-Account, sondern wohl schon ein ernstzunehmender Account. Ne, da wäre ich mir jetzt sonst nämlich auch nicht ganz sicher gewesen. Aber es ist halt, also man muss sich schon fragen, was das immer soll, ne? Also warum muss man einen Power Trail auf dem Wasser legen, ne? Also, ja, also wenn es ein paar sind, finde ich es ja ganz okay. Also auf der Alster waren wir dann auch mal, da haben wir uns ein Boot gemietet mit Team Spikeman zusammen und sind dann den ganzen Tag drauf rumgepaddelt. Dann finde ich das doch ganz witzig und dann waren das aber am Ende vielleicht 5 Caches oder so. Aber so, ich weiß nicht, Hunderte, dann frage ich mich auch mal, das macht doch auch irgendwann keinen Spaß mehr. Also das fasziniert. Ja, ich meine, Cuxhaven hat natürlich... Da oben die Gegend hat natürlich das Problem. Ne? Ich meine, da hast du natürlich viel Wasser. Ne? Da hast du überall irgendwelche kleinen Gräben. Und, ne? Aber du hast doch auch Lust, immer wieder dich darüber zu lehnen und dann ist ja auch nur ein Paddling, der dann da irgendwo rumflittert. Ah, nee, also weiß ich auch nicht. 1, 2, alles finde ich ja witzig. Vielleicht auch noch 5, aber da jetzt so ganze Serien zu legen, habe ich auch so meine Probleme mit. Und das sah auf der Karte echt schlimm aus. Also auf der Karte sahst du da einen einzigen riesigen, fetten Bandwurm. Ja, ich gucke mir das gerade an hier. Das ist ja aber auch eine Strecke. Ich meine, ich bin jetzt nicht der große Paddler, ne? Ich bin irgendwie mal 2-mal gepaddelt oder so, ne? Aber das ist ja auch eine Strecke, wo man sagen muss, meine Fresse, ey, wie lange willst du denn unterwegs sein, ne? Ja. Das ist ja nicht mal eben auf dem Samstagnachmittag gemacht, ne? Das meine ich ja eben. Wir haben zum Beispiel, jetzt fahren wir demnächst vielleicht mal mit Heike irgendwann auch nach Bremervörde. Da hast du dann halt, kannst du dann mit dem Tretboot da auf dem Bremervörder See. Dann finde ich das ganz witzig. Ach so, ja, da ist auch die Oster runter so ein bisschen was noch gelegt. Ja. Oh Gott, ich sehe es gerade. In Hamburg haben sich 2 ein Boot mit Trailer und 5 PS Außenborder gekauft. Oh mein Gott, alles nur für sowas. 5 PS, da brauchst du einen Führerschein für. In Deutschland darfst du, glaube ich, nur 4 PS fahren oder sowas. Ohne Führerschein. Naja, so wichtig ist das auch nicht. Ja. Also, nur so als Info. Die gibt's nicht mehr. Wenn ihr die restlichen Paddle Caches noch machen wollt, dann glaube ich, würde ich die bald machen, bevor sie die dann auch noch schließen. Das gilt nicht nur für Cuxhaven, sondern allgemein. Ich glaube, da wird irgendwann mal jemand ein bisschen aufmerksamer und guckt sich mal an, was da wo im Wasser liegt. Was mich mal interessieren würde, wenn das einer aus dem Bereich da hört, wie der es uns gesagt hat und nicht genannt werden sollte, ob die den Rotz auch einsammeln. Jetzt. Ja, gerade bei dem Wetter die Frage, ne? Ist ja ein bisschen kälter schon, ne? Ja, auch selbst im Frühjahr, ob sie ihn überhaupt einsammeln. Also ich habe das Gefühl, da gibt es sowieso immer... Oh mein Gott. Naja, aber es ist ja schnell weg. Ne? Wenn der da liegt, einmal Hochwasser, zack, auf der Nordsee. Bis 5 PS, ich habe eben mich vertan, geht übrigens ohne Lizenz. Dann war das in Schweden ab 4 PS schon. Ah, okay. Interceptor hat gleich der hat gleich einen ganzen Artikel dazu geschrieben im Chat. So, also, sind auch dicht. GIF, kurzer Rückblick. Man darf es auch nicht zu sehr mit Werbung beschießen, so eine Paddlecaches. Nicht, dass die Nordseetaufe noch auf Idee kommt, mit dem Boot diese Paddlecaches abzufahren, ne? Nee, die Nordseetaufe hat tatsächlich, das hatte sie damals, als ich mit war, schon, die hat so irgendwie, vielleicht weil es alles alte Cacher sind, da ist so eine gewisse Ruhe vorhanden. Also das ist nicht so. Ich war jetzt Jahre auch nicht da, ne? Aber ich habe ja die ersten 3 noch mitgemacht. Und das war immer so, das ist eine ganz andere Atmosphäre da gewesen. Das war immer cool. Da ging's, also Cachen war da echt so, das war nicht so wichtig. Das war echt irgendwie, hatte das was. Wie es heute ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich war schon jahrelang nicht da. Keine Ahnung. GIF, hast du eigentlich die Filme gesehen? Nee, ich habe tatsächlich neulich irgendwo gab's Links, glaube ich, ne? Es gab doch einen Film, der favorisiert von vielen wurde, war das nicht Stimmt, die sind jetzt durch, jetzt müsste es die bald geben, ja, stimmt. Genau, und irgendjemand hatte in irgendeiner Gruppe neulich einen Link gepostet zu dem einen Film, der wohl ganz lustig sein soll, der wohl auch gewinnen wird eventuell, und ich wollte mir den schon angucken, ich hab's noch nicht geschafft. Ja, also was ich über die gesamte Breite sagen kann, die Qualität, und das habe ich von vielen gehört. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt da gerade im Chat gelistet worden? Ah, die ganzen die Filme, ich wollte ihm sagen, weil, ja, weil er eine Spalte dazwischen frei hat, war eben der ganze Chat weg. Ich glaube, aus der Schweiz war das, den ich gesehen habe, wo alle sagten, Mensch, der wäre gut, der wäre lustig oder so. Ja. Genau. New Love. Also fassen wir mal kurz zusammen. Nee, das war, glaube ich, das ist der, aber ich meine, war der Schweizer? War das nicht Spanien? Mal eben gucken. Der ist da gar nicht. Nee, ich hatte den Schweizer irgendwo gesehen. Siehst du den gerade? Der Spanier ist da überhaupt drin? Coma 2. Nee, da ist er. Looking Bernatus. Du hast recht. Schweizer. Looking for New Love. Das fand ich auch. Also Heiko und wir waren genau so im Schnitt der anderen sozusagen. Und zwar den Schweizer fanden wir auch am besten. Allerdings so Kopf an Kopf, auf welches war der zweite, den wir noch so gut fanden? Ach so, der Finne, der ein bisschen komisch langweilig anfing, aber dann auch der Typ, der könnte Charlie Chaplin sein, weißt du? Da lachst du schon, wenn du den siehst. Ja, okay. Und am Ende, das ist sozusagen der Ausklang des Films, da wo er verwischt seine Spuren, weißt du? Er will sagen Stealth-Modus und wischt so seine Spuren Schnee weg. Finnland hat ja genug Schnee. Und dann wird so hoch geblendet und dann siehst du, dass er so 3 Kilometer Schneespur hat und er erwischt die da so. Ist ein Bild für die Götter, aber man muss das live gesehen haben, es lässt sich fast gar nicht beschreiben. Der war auch sehr gut. Und als dritter, und auf den hatten wir auch so mit vorne, war Cash-Polizei aus Australien. Der war auch sehr witzig. Der war so ein bisschen wie den wir mal als Schweigende Mehrheit gedreht haben, weißt du? Geocaching erklären. Falsch, richtig. Ah, okay, die haben halt gemacht, falsch, Polizei kommt und zeigt, wie es richtig geht. Also war tatsächlich ein sehr ähnlicher Ansatz, war sehr gut gemacht. Ah, okay. Und die drei hatten Heiko und ich auch so, wo wir gesagt haben, ja, das sind die drei, die wir gut fanden, und den Rest, ja. Jetzt muss ich natürlich wieder politisch korrekt sagen, natürlich, der von unseren lieben ostdeutschen Podcast war natürlich auch wieder grandios. Nee, weil sie brachte mir nicht genug Geschichte rüber. Die haben wieder tolle Bildqualität, die haben sich auch was ausgedacht, aber irgendwie, das kam diesmal nicht so rüber. Da fehlte, glaube ich, die Action. Aber der letzte mit dem sie mal gewonnen haben, den fand ich gut. Aber diesmal irgendwie, der war nicht schlecht. Das war noch einer von denen, sagt, okay, gucke ich trotzdem gerne. Das waren aber insgesamt nur 4 oder 5 wirklich, die ich gerne gucke. Aber das reicht diesmal nicht in meiner Augen. Also da waren die anderen ein Stück vorne. Und der Rest war so, also wo Heike, ich musste Heike zurückhalten, dass sie nicht ernsthaft anfing, da zu buhen, war der aus der Tschechoslowakei. Also sie war echt kurz davor, da Buh zu rufen, weil sie sagte, macht das sonst keiner? Ich sag, dann lass mal jetzt. Das war über Tschernobyl. War der in einem Thema vorbei oder war der eigentlich? Nee, aber nein, der war so, der zeigte halt Tschernobyl, wie es da jetzt aussieht, und das praktisch das Cachen das Leben zurückbringt und das abgesprochen wurde mit den Betreibern vor Ort, dass dort Caches versteckt werden dürfen. Und ich stand da die ganze Zeit und so hab gedacht, sind die nicht ganz dicht? Das ist da verstrahlt. Punkt. Und ob ich jetzt dem Russen glaube, der mir sagt, na, man kann da wieder hin, da schadet nicht, ich weiß es nicht. Ja. Und darüber jetzt. Also, das ist ja auch so eine Sache, ich würde da. Alter. Da würde ich vorne und hinten auch in 100 Jahren nicht hinfahren, ne? Ganz ehrlich. Also, wie so toll das da vielleicht aussehen mag, ja, weil alles verlassen ist und so, ey, aber Leute, ey. Und Groundspeak ist, kackt sich wegen jedem Scheiß an. Weißt du, ist ja ein Familienhobby. Aber eine Werbung für Tschernobyl? Das geht überhaupt nicht. Also null geht das für mich. Sorry, aber die Leute, die da hinfahren, das sollen sie ja machen. Das ist ihr Problem. Ich wünsche mir nur, dass wenn sie wiederkommen und dann Krebs kriegen, dann möchte ich nicht, dass das von meinen Gebühren mit bezahlt wird, die Behandlung. Punkt. Wer so scheiße doof ist, in so ein Gebiet zu fahren, der soll dann das auch selber ausbaden. Tut mir leid, da bin ich echt irre. Ja, da gibt es für mich auch kein Grau. Da gibt es für mich nur Schwarz und Weiß. Wer in ein Gebiet fährt, das verstrahlt ist und das weiß, ja, dann soll er selber mit den gesundheitlichen Folgen klarkommen und nicht dann die Gemeinschaft irgendwann anbetteln. Ach. Aber Jörg, das ist doch schon 30 Jahre her. Ja, das ist doch alles nicht da. Genau. Und der Russe hat doch gesagt, da ist nichts mehr. Ja. Und eigentlich ist auch nicht viel passiert. Das ist alles nur Fake. Ne? Ich gucke gerade mal, welche da noch waren, an welche ich mich jetzt auch erinnere. Da gab es noch My First Geocache aus Deutschland. Der war grundsätzlich nicht völlig abwegig, aber der war einfach so kurz, dass die Outtakes irgendwie länger als der Film waren und die Aussage war auch irgendwie nahe null. Calling the Apes, genau, da haben sie die Ape-Caches so ein bisschen, der war relativ wirr und auch nicht, der hatte überhaupt keine Aussage, also, dass da irgendwo Ape-Caches sind und dann so ein bisschen mit so Alber, mit so einem Affen, der dann am Ende noch rum, ja, kann man machen, muss man nicht. In New Size, also da singen ein paar Amerikaner die ganze Zeit, weil sie so Meat Size oder irgendwas haben wollten. Die Meat Size nicht, ich vergesse den Namen wieder. Ist auch egal. Die wollten eine neue Cache-Größe. Das Video war in meinen Augen. Ich weiß gar nicht, was dazu sagen soll. Dann gab es noch Tschechei nochmal. Die haben einfach so eine Werbung für ihr Land praktisch gemacht und ihre Caches. Der war ganz nett, aber der hatte halt keine Aussage. Es war reine Werbung. Hat mich dann auch nicht so überzeugt. Viele hatten noch der andere Spanier angesprochen, wo sie so als Piraten durch die Gegend gehüpft sind. Der Film wollte praktisch sagen, dass du beim Geocachen innerhalb kürzester Zeit die verschiedensten Sachen erleben kannst. Ne? Und hier in dem Multi bist du ein Pirat und in dem Multi bist du irgendwas anderes. Aber das war einfach schauspielerisch so unfassbar scheiße, dass ich da... Wie war denn so allgemein so die Qualität der Produktion? Also mal so vom Bild her und so, war das gut? Also das war perfekt. Da gab es euch nichts, wo ich, außer die Amerikaner, die leider so eine Einblendung so schlecht hatten, dass sie die Untertitel übermalten. Ja. Das war sehr seltsam, also richtig seltsam. Und genau, Mika schreibt auch nochmal gerade, schlecht fand ich das Lego-Video. Da hat Heike mich 5 Minuten lang gefragt, was wollen die denn da, was soll denn das? Ich habe es auch nicht verstanden. Ich glaube, die haben die T&D-Wertung erklären wollen. Also wie gesagt, die optische Qualität bis auf diese Überblendung optimal eigentlich. Mhm. Was ein bisschen seltsam war, das habe ich erst später begriffen. Das ist bestimmt so eine Vorgabe von Groundspeak, damit da auch Inklusion gemacht wird für Taube oder ich weiß nicht was. Immer wenn Musik spielte, stand unten drunter dann auch Musik. Und wenn dann Windrauschen war, stand unten drunter Windrauschen. Das war seltsam. Das ist ja fast so wie den Öffentlich-Rechtlichen manchmal. Ja, mal so, schlimmer. Aus Versehen sieht die Hörfassung. Ne? Ja, das war schlimm. Also die Filme ansonsten, wie gesagt, ich fand 3-4 Stück wirklich sehenswert, wofür ich mich gefreut habe, hingefahren zu sein. 2-3 fand ich, wo ich immer noch nicht weiß, wie die das ins Finale schaffen konnten. Wahrscheinlich gab es nicht mehr. Und die dazwischen, die anderen 10, ja, die gibt's, aber die fand ich nicht schlecht, nicht gut. Also dafür wäre ich nirgendwo hingefahren. So könnte man das zusammenfassen, ja. Und das war auch, ich bin da so Durchschnittsmensch. Alles, was ich hörte, da waren sehr viele ähnliche Meinungen. Auch über die Gesamtqualität, dass die einfach nicht mehr so doll war. Ja, ich glaube, das ist auch so ein regionales Ding. Ne? Wenn du so einen Film hast aus einem anderen Land, wo du irgendwie, vielleicht ziehen die auch irgendwelche Sachen, die, ich sag mal, wenn in Spanien irgendwas die Massen an Geocachern beschäftigt, dann kommt das in Deutschland nicht rüber. Wenn wir hier zum Beispiel jetzt einen Film darüber machen würden, dass wir endlich mal ein Nano-Icon haben wollen, wird der Amerikaner vielleicht am Hintern kratzen und sagen, was wollen die eigentlich? Ja. So, vielleicht ist das manchmal auch ein bisschen das Problem. Ne? Und deswegen hat man dann so das Gefühl, so hier, wenn man sich so umhört, Menschen fanden alle ähnlich. Ne? Vielleicht sind die aber auch, also mir sind die auch, das war alles zu glatt geschliffen. Wenn ich zum Beispiel, beste Beispiel, unsere Ossis, hätte ich fast gesagt, unsere ostdeutschen Kollegen, ich nenne sie trotzdem Ossis, das ist nicht böse gemeint, sondern es ist einfach, ich komme aus einer Generation, wo das der Begriff war, fertig, also es ist wirklich nicht negativ belastet bei mir. Die haben ja 3 Filme insgesamt da eingereicht und wenn ich das so sehe, beim ersten, da hatten die, oder ich glaube, beim ersten war das, wo noch die 666-Münze vom Louis Cypher auftauchte, also Werbung at its best, und trotzdem war der Film kantig. Ostzone, genau. Die Kinder aus der Ostzone. War der Film kantig, weißt du? Und der zweite auch noch. Und dieses Mal hatte ich das Gefühl, alle haben versucht, möglichst nirgendwo anzuecken. So, genau, so wirkte das auf mich. Und das hat dem Film getan. Ich lese auch gerade, das ist die Extra-Datei, die man im Player mitlaufen lassen kann, je nach Land mit Text. Die Musikklammern konnte man rauslöschen. Ah, hätte man also rausnehmen können. Hätte dem Ganzen gut getan. Ich muss euch alle mal herholen, sehe ich gerade bei dir. Das Herr, ja, ich war ja bei dir, das war ja auch gut da. Bis auf die große Fabrik, die irritierte schon ein bisschen. Aus Merseburg. Wenn der Interceptor nicht so weit in der Ostzone wohnt, dann geht das vielleicht, ne? Das geht ja noch. Ne? Ja, Merseburg, also wir haben da ja in der Nähe dann irgendwann Nacht, da haben uns da umgeguckt, war eigentlich eine schöne Ecke da. Also hat dann Spaß gemacht, ihn mal zu besuchen und seine Frau. Doch, war ein gutes Essen da. Na gut. Man muss ja immer mal gucken, ob es die Leute wirklich gibt. Ne? Ja, genau. Das war die schnell sind mit den Links, aber. Ja. Ich habe auch geguckt, ich hatte gedacht, vielleicht spricht er auch und unten drunter wird immer so links eingeblendet, war aber nicht. Das kommt immer, wenn er den Arm hebt, immer so unter der Achsel und so ein Zettel raus. Genau. Wollen wir GIF auch nicht zu lange fassen, das ist ja für Hörer immer schwierig. Die da waren, wissen es ja auch selber. Also kurz und gut, insgesamt war die Qualität diesmal, glaube ich, nicht ganz so doll. Unsere deutschen Vertreter waren so im Mittelfeld und wir sind gespannt, wer gewinnt. Ich bin wirklich gespannt drauf. Vielleicht müssen wir mal wieder was machen. Ja, ich denke auch. Wird zwar nie angenommen, macht er aber nicht. Wir machen trotzdem konsequent wieder so einen Film und reichen mit wieder Penisstempel. Ein. Ich hätte zu gerne, also ganz ehrlich, mir war ja vollkommen klar, das ist unser erster Film, den verlinken wir dann auch nochmal. Die meisten kennen ihn ja, die uns hören. Ich hätte zu gerne drinnen gesessen, als die Amerikaner sich den angeguckt haben. Aber wirklich, ich wäre so gerne Mäuschen gewesen. Dass der nicht genommen wird, war mir klar. Nemika, wir haben für 2019 keinen eingereicht. Wir sind noch nicht, wir müssen mal wieder, ach ja, das ist ja jetzt eigentlich wieder Erkältungswetter, jetzt könnten wir eigentlich wieder, wir gucken mal, irgendwann machen wir wieder ein. Ach, okay, gucken wir mal. Ich wollte gerade sagen, es gab ja mal den Wunsch von Holger, dass wir sowas mal im Sommer machen, das haben wir noch nicht geschafft. Ja, das kriegen wir hin, diesen Sommer. Dann Holgi in seiner Regenhose, hätte ich fast gesagt, in seiner Skihose und Drohnenhose. Wir werden also einen heißen Film drehen, der dann auf jeden Fall nächstes Jahr, der wird alles gewinnen. Also Oscar, Emmy? Oder? Mindestens. Ach, was auch immer es gibt, der kriegt alles. So. Grammy, Oscar und die Himbeere. Ne? GIF ist durch. Ich muss das Ding ist verlangt, aber ich lese es trotzdem mal einmal schnell vor, ne? Denke ich mal, das müssen wir machen. Ich bin auch in der GSAK-Gruppe. Die ist sowieso, nur ein bisschen speziell will ich gar nicht sagen, aber da ist schon immer sehr fachlich die Diskussionsbasis. Aber dieses Statement, eine Sabine WGLTZJA, die nenne ich gerne, weil die hat mir so aus dem Herzen geschrieben. Die hat ein Statement abgegeben. Sie hatte was gefragt und sie hat irgendwie in GSAK, frag mich nicht, 300 Datenbanken. Warum auch immer, das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber sie hat die nun mal und hatte eine Frage dazu gestellt. Und wie es immer so ist auf Facebook, die Antworten fingen sofort an mit, ja, wieso hast du auch so viel Daten? Du könntest doch und fucking Klugscheißerei. Und irgendwann hat sich das dann erledigt und es wurde wohl rausgefunden, woran es lag. Und dann hat sie noch so einen Abschlusstext geschrieben. Und den möchte ich einfach komplett lesen, weil ich es einfach so geil finde. Also Sabine, das hast du großartig gemacht. So, dann gebe ich jetzt mal mein Statement ab. Da ihr nicht wisst, nach welchen spezifischen Kriterien ich meine Caches aussuche, wie und wie lange ich reise bzw. unterwegs bin und in welchem Radius, könnt ihr auch nicht beurteilen, mit wie vielen Datenbanken und gespeicherten Caches ich am besten arbeite. Kann ich ja machen, wie ich will, ne? Ausrufezeichen. So wie ich das für mich organisiert habe, bin ich unabhängig von PQ-Limits, von Serverüberlastungen aufgrund nerviger Souveniraktionen, von Datenvolumen und Netzabdeckung. Ich bin autark beim Cachen und beim Reisen. Sicherlich gibt es auch Karteileichen, Mehrfachabspeicherung und Umständlichkeit. Na und? Wenn ich mir vor einigen Jahren mal die Mühe gemacht habe, mit Geduld und den damaligen Mitteln 40 PQs zu erstellen, um alle Caches eines Bundeslandes in einer DB zu haben, dann werde ich die sicherlich nicht mehr löschen, sondern nur aktualisieren und ergänzen. Definiere Datenbank. Eine Datenbank ist ein System zur elektronischen Datenverwaltung. Die wesentliche Aufgabe einer Datenbank ist es, große Datenmengen effizient, widerspruchsfrei und dauerhaft zu speichern und benötigte Teilmengen in unterschiedlichen, bedarfsgerechten Darstellungsformen für Benutzer und Anwendungsprogramme bereitzustellen. Mehrfach bezogene Antworten, Toleranz und Respekt statt Bewertungen, vagen Andeutungen und spöttischen Bemerkungen wäre ich in einem fachspezifischen Forum sicherlich wünschenswert. Und Aussagen wie, ich habe das so und das reicht mir, interessieren auch niemanden, der gerade eine Frage gestellt oder ein Problem hat. Ist das nicht einfach? Ist einfach das ist krass. Schön, ich habe das ja gesehen. In dem Forum bin ich ja auch Mitglied und hatte ehrlich, das durch Zufall auch gelesen. Und ich habe das beim Lesen schon gedacht, sie hat es genau auf den Punkt gebracht. Interceptor hat es auch mal in den Chat geschmissen. Schmeiß es auch mal in die Links, dann, ich werde den kompletten Text reinsetzen für die nicht auf Facebook kommen. Weil ich es einfach, also jetzt, hat auch wirklich nicht mal was mit der GSAK-Gruppe zu tun. Das kannst du 1:1 auf alle anderen Gruppen umsetzen. Also dieser letzte Satz hier, mehrfach bezogene Antworten, Toleranz und Respekt statt Bewertung, vagen Andeutungen und spöttischen Bemerkungen wäre ich in einem fachspezifischen Forum sicherlich wünschenswert. Eigentlich müsste man dann nach der Aussage schon eine Gedenkminute einlegen. So schön ist ja, die. Ja, das kannst du eigentlich in jede Gruppe oben drüber ja. als angepinnten Beitrag setzen. Ja. Ja. Also das lag mir am Herzen, das hier wirklich komplett mal vorzulesen, auch wenn das vielleicht für den Hörer jetzt ein bisschen nervig war. Sie hat so recht. Sie wollte einfach nur eine Antwort haben und man kriegt nur erstmal seitenweise Klugschiss zu hören. Und nicht nur von einem oder so, sondern wirklich von mehreren. Und das kannst du aber überall beobachten, ne? Also ob in welchen Gruppen, ob nur fachspezifische Gruppen oder regionale Gruppen. Wir haben hier in Schneeferdingen so eine Gruppe, Schneeferdinger helfen Schneeferdinger. Da kannst du ursprünglich gedacht, damit Leute mal irgendwie sagen, hier, ich habe was über, wer will was haben. Hier, ist dasselbe, ne? Weiß nicht. Genau, so ein kleiner Flohmarkt. Ja. Da schreibt irgendjemand was rein, was er unangemessen findet, was ihn stört, und dann wird er dann nachher beschimpft und gemacht. Und wo ich mir denke, Leute, wenn sich er aufregt über irgendwas, kann er doch mal sagen, das gefällt mir nicht. Oder wenn er Hilfe braucht und fragt, Mensch, wo kann ich Altmetall loswerden? Dann kommt der Nächste und sagt, ja, bei eBay Kleinanzeigen. Ja, nee, hallo. Ja. Toll. Ne? Also, ja, ja, es ist unfassbar. Aber das Ding war wirklich. Ja, großartig, fand ich so schön. Stellinger schreibt gerade, deswegen bin ich überall weg. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch manchmal schon gedacht, ich gehe aus ganz vielen Gruppen raus, weil es ist einfach nervig. Ja, aber dann lässt man Schreien gewinnen. Da sitzen ja am Ende genau diese Spacken, die alles und bah. Ich habe da auch gerade einen bestimmten im Auge, deswegen muss ich mich jetzt immer zusammennehmen, den nicht zu erwähnen, aber gerade da so zu diesem Thema da, also, die kann man nicht gewinnen lassen, das geht nicht. Okay. Eigentlich will ich mich doch nicht mehr aufregen, ich werde da älter, ich soll mich ja nicht mehr so aufregen, aber irgendwie manches liegt mir dann doch noch immer am Herzen und kommt wieder. Es wäre so langweilig, wenn wir uns nicht aufregen. Genau. Ja, aber dann kriege ich wieder, weißt du, dann kacken mich wieder irgendwelche beim Cashen an, weil wir im Podcast irgendwas gesagt haben. Das ist manchmal so ein bisschen, naja. Dann haben wir unser erstes Log bekommen, also sozusagen Jungfahrt wurde das Cover-Log auf unsere Woodcoin. Was hat sie denn hier? TB9AP6K. Also TB9AP6K haben wir ja unsere DSM 2,5 Geocaching Boulevard Podcast. Was ist das eigentlich für ein Icon da? Das habe ich noch nie gesehen. XWG. Also das muss ja so ein Standard-Icon sein. Wir haben ja kein eigenes Icon bekommen. Ja, ja. Und wir haben immerhin mittlerweile schon 3 Discover-Logs. Der erste war am 26.10. gesehen im Affenhaus. Also endlich hat einer unsere Holzcoin auch wirklich im Cache gefunden. Dann von Glider, der die wohl von dir bekommen hat. Und genau, wir haben uns nicht persönlich getroffen, aber ich habe dann eine Dose gesucht, wo er vorbeikommt. Ne? Ah, okay. Und Bianca und Michael, die kommen ja auch immer auf unsere Events, siehst du. Also es sind so auch treue Hörer, die wir da haben. Wunderbar. Finde ich schön. Jetzt habe ich die überall verteilt. Immer nur so in einzelne Caches, auch in unseren Empfehlungen. Und endlich wurde sie mal gefunden. Ja, ich mache das auch. Ich mache das ähnlich. Ich habe zum Beispiel auch beim Hartwig einfach mal eine da zum Logbuch gelegt und so. Ah, das passt ja. Und dann hat die doch keiner, das ist erstaunlich. Ja, das habe ich auch gewundert. Ja, die mögen uns alle nicht, deswegen kommt. Ja, hilft nichts, müssen wir durch. Ja, die hatten Grill an, vielleicht haben sie es einfach zum Anfeuern genommen, das Ding. Ach, das kann sein als Pellet, ne, ja. Ich frage mich immer, ich kriege immer bei jeder Lieferung von Laser Mario immer eine Coin von ihm mit da drin, eine Woodcoin. Nach der ersten Bestellung hat man die ja schon. Weil ich verteile die dann in Cash. So. Für ihn mache ich ja, das ist einer der wenigen, für den mache ich auch Werbung. Ich sag mal, der stört mich nicht, der hat immer gute Geschäfte mit uns gemacht. Aber endlich wieder falsch. Du immer nochmal den Kamin schmeißt du immer mal an. Ne? Ja, aber ich muss noch dazu sagen, hier nicht falsch verstehen. Also Laser Mario macht nicht gute Geschäfte in uns, indem er uns Geld in die Tasche steckt und sagt, wer macht mal Werbung. Also bis jetzt haben wir noch alles komplett bezahlt, so ist es nicht. Aber der kümmert sich immer gut, finde ich. Unsere Coin hat er ja auch schöne Entwürfe von gemacht, muss man echt mal sagen. Na gut. Ja, und ging auch sehr schnell und ich finde sie auch in Original finde ich sie schön. Ne? Ja, doch. Also, wie gesagt, und er berät auch vorher, er nimmt sich auch die Zeit, mehrere Entwürfe zu machen. So. Also ich, wie gesagt, das machen andere vielleicht auch, aber bei ihm kenne ich es und deswegen erwähne ich ihn gerne, weil er einfach sich Mühe gibt mit seinen Kunden. Das finde ich einfach angenehm. Es ist ja auch immer, ich überlege mal, das heißt immer, Kommerz beim Cashen ist schlimm. Ist es ja gar nicht. Die Leute meckern ja gar nicht gegen jeden. Guck mal, beim Gründel sagt auch keiner was. Es kommt auch immer auf die Art und Weise an, wie die Leute bzw. die Firma sich benimmt. Muss man mal echt klar sagen. Naja, ich sag mal, das ist der Punkt ist zum Beispiel der Unterschied zwischen, ich sag mal, dem Gründel, Mario und solchen kommerziellen Caches wie in diesem Kaffeehaus da, ist halt, den Gründel kann ich kaufen oder ich lasse es bleiben. Ja, eine Wodcoin kann ich mir kaufen oder lasse es bleiben. Ja, aber genau. Ich diesen Cache finden will. Das ist so aufdringlich. Das ist so, glaube ich. Ja. Ja, genau. Hoja braucht Kommentarpausen. Da kann ich so schnell tippen, erst mal ein Thema hinterher. Also wenn er 5 Euro bezahlt, machen wir so eine Rentnerversion. Die muss man dann in 0,5 abspielen, nicht in langsame Zeit. Aber ich habe auch gesehen, du siehst ja, was für einen gigantischen Einfluss wir haben. Kaum haben wir es im letzten Podcast angesprochen, dass man Caches auch aufräumen muss, wenn man sie jetzt beendet sozusagen. Und es kam im offiziellen Geocaching-Blog der Geist der vergangenen Geocaches. Wo mehr oder weniger drin steht, DSM hat gesagt, ihr müsst das auch wegräumen. Sie haben das jetzt umfangreicher formuliert, aber das ist eigentlich das, was sie sagen wollten. Ne? Genau, kurz und knapp kann man sagen, schöne Grüße an Seattle, ihr hört uns. Ja, habt ihr gut umgesetzt. Siehst du, da hat Graf Zahl ja vorgeschrieben, da ist ja ein Deutscher irgendwie leitende Funktion, siehst du, der setzt halt unseren Podcast um. Das finde ich auch gut so. Dann wird alles gut beim Cachen und dann stirbt das auch nicht so schnell. Derjenige, wir können jetzt den Namen ja nicht nennen, von dem der in Seattle sitzt, der soll sich bitte mal melden, weil die Überweisung an ihn geht immer zurück. Ja. Er muss eine neue Bankverbindung haben. Ja, das stimmt. Außerdem muss er uns bald was überweisen. Wir haben ja jetzt, ich habe gesehen, unsere letzte Folge hat jetzt fast 600 Hörer voll. Also es wächst wieder, unsere Hörerschaft. Wir sind noch nicht an alten Gefilden, da fehlt uns noch ein bisschen was, aber well, ich liebe ja Zahlen. Es ist mir ja scheißegal, wie viele uns eigentlich hören, aber Zahlen gucke ich mir trotzdem gerne an. Muss ich zugeben. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja. Ganz langsam und mühsam. Aber es ernährt sich. Ne? Genau. Dann kam die aufdringliche Mail. Also ich fand die wirklich schon... Ja, die fand ich auch kurios. Grenzwertig. Von Groundspeak über das Newsletter. Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Die haben ja so eine eigene E-Mail-Adresse da. geocaching@communication.geocaching.com, siehst du? Die haben aber schlecht kommuniziert, weil du hast... Blablabla, bla, bla, Favoritenpunkte, in meinem Fall 1200. Also die schicken uns tatsächlich eine Mail, wo drin steht, dass ich so und so viel Favoritenpunkte habe und die möchte ich doch jetzt auch mal langsam verteilen. Aber das Kuriose ist ja, Jörg, dass du quasi ja 1203 Favoritenpunkte hast und dementsprechend ja auch quasi nur 1200 Caches gefunden haben kannst, weil es gibt ja pro Cache einen Favoritenpunkt. Ne? Geil, ne? Das fand ich auch. Aber der Verschreiber war nur in der deutschen Version drin, muss man sagen. Irgendwer schrieb das dann gleich. Ja, okay. In der englischen war das korrekt. Sie hatten geschrieben, du kriegst einen Favoritenpunkt pro Cache, ja. Ja, das war irgendwie. Aber ich weiß nicht. Und dann, warum du und wie du einen bewerten sollst und wann du den vergeben sollst. Aber ich möchte eigentlich nicht gedrängt werden, meine Favoritenpunkte zu verteilen. Ich fand das sehr übel. Fällt mir gerade auf im Chat. Huya schreibt, Interceptor ist mir unheimlich. Der verlinkt schneller, als ihr redet. Jetzt weißt du auch, du bist wieder zwei Themen hinterher, warum ich schon vor 2 Jahren ihn besucht habe, um zu gucken, ob der lebt. Oder ob das eine Maschine ist. Das mit den Favoritenpunkten fand ich, weiß ich nicht, fandst das nicht irgendwie... Nee. Ich glaube, die haben wahrscheinlich festgestellt, das geht mir ja ähnlich. Ich vergebe relativ selten eigentlich. Ich habe natürlich noch nicht so viele Caches gefunden wie du mit meinen knapp 2000, aber trotzdem gucke ich mir immer schon sehr genau an, wer überhaupt mal einen kriegt. Und ich glaube, die haben festgestellt, dass das relativ selten gemacht wird. Ja, aber dann müssen sie doch eigentlich zufrieden sein, weil das zeigt doch, dass die Leute sich auch Gedanken machen. Nee, ich glaube eher, das zeigt, dass die Qualität der Caches einfach scheiße geworden ist. Weil ich zum Beispiel, ich habe für diese Sendung nochmal geguckt, was hast du die letzte Zeit mal so gemacht? Dann habe ich gedacht, ja, jetzt seit der letzten Sendung habe ich keinen Cache gefunden, der jetzt eine Empfehlung verdient. Da habe ich gedacht, na gut, dann nimmst du halt einen alten Cache. Da habe ich mal zurückgeguckt heute, welchen Cache könnte ich heute mal empfehlen? Ne? Und die letzten wirklich guten zu empfehlen, den hast du entweder schon empfohlen oder ich das letzte Mal und so. Es ist, ich habe zurückgeguckt, das ganze Jahr 2019, es war nicht wirklich viel dabei, wo ich sagen kann, ja, das war... Ach oh nein, das war nett. Jetzt überschneiden wir uns auch noch, stimmt. Ne? Ja, so. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Die haben, die haben zwar gedacht, ja, ihr müsst mal ein bisschen mehr verteilen, aber die Wahrheit ist eigentlich, ich kann nicht mehr verteilen, weil ich das nicht einsehe. Was soll ich denn so ein Paddling da irgendwo? Es gibt Dating-Paddling, genau. Die gut gemacht sind. Ne? Genau, und ich gebe auch, also bei mir ist es jetzt anders, weil ich ja nicht so auf die Basteldinger stehe, aber wenn ich einen richtig schönen Wandercache habe oder mich überrascht was oder so, wo ich echt vorstehe und sage, oh, der hat mir echt eine Freude gemacht und nur dann vergebe ich den. Und das ist tatsächlich Also so und oft das mache ich auch. Ne, das ist auch so der Punkt, wo ich das gerne mache. Aber ich glaube, das wird halt immer, die Leute vergeben eher einen Favoritenpunkt für einen toll gemachten Cash. Ich wiederum vergib gerne einen Favoritenpunkt, wenn ich 10 Kilometer gelaufen bin und dann zwei Stunden sage, oh geil, ist schon vorbei. Genau. Ne? So. Und das machen aber die wenigsten, weil die sagen, muss da viel zu viel laufen und Wald gesehen. Aber ich glaube, da so allgemein die Favoritenpunkte und ich meine, die hochwertigen Caches hier, wie von den Fese das zum Beispiel, die geben Cash raus, neulich kam wieder neuer raus, da guckst du 4 Tage später aufs Listing, da hat er schon wieder 2 Stunden Punkte gekriegt. So, verdienterweise, aber es wird halt auch immer weniger, dass sowas ist, ne? Ich habe gerade mal geguckt, die Liste kann man ja tatsächlich sehen. Ich habe aber auch 380 vergeben, also von daher so wenig ist das ja gar nicht. Es ist nicht so, dass ich keine vergeben würde. Ganz im Gegenteil, wenn mir die gefallen, vergebe ich die auch gerne, aber das muss dann auch schon was Besonderes sein. Für 0815, nö. Der Stellinger schreibt gerade, er vergibt keine Fafs mehr, alle gelöscht. Das ist ja auch eine Variante. Ja, Eli Perli hat recht, das mache ich auch. Ich gebe auch eine doofen Dose für eine tolle Location, gebe ich sofort einen Punkt. Wenn ich irgendwo hinkomme und komme um die Ecke und denke, oh, was ist das denn? Ne? Okay, der muss man es aber genauer definieren. Weil das ist eigentlich das. Eine doofe Dose, der eigentliche Behälter nicht gut ist. Dose ist für mich immer so der Gesamtbegriff. Also mit Marsch dahin, weißt du, wie ich das meine? Wenn ich von Dose rede, rede ich meistens vom Gesamterlebnis. Wenn das in Ordnung ist, ist mir das egal. Da kann da sogar eine Filmdose, die nass ist, gewesen sein. Ja. Genau. Wenn ich da zu einer Location komme, wo ich dann nachher denke, boah, war das klasse. Das hättest du ja nie gedacht, dass es da ist. Dann gebe ich da einen Favoritenpunkt. Ganz klar, weil das ist der Ursprung des Geocachings. Ne? So wie der mich angepuppt hat, weißt du, der redaktionell Unzufriedene, dessen Caches wir ja nicht aufnehmen sollten. Ja, also ganz ehrlich, das eine war eine Filmdose, die stand halb voll Wasser. Da braucht er sich dann keine Gedanken machen. Nein, solche werde ich nicht nennen. Ja, und ich weiß nicht, du hast ja die große Runde von ihm da angegangen. Und ich habe das Foto ja gesehen und habe gedacht, na gut, also wenn du da schon so einen Kavenzmann in der Hand halten musst, um dann die Runde zu machen, weiß ich nicht. Also da war ich nicht hin. Also ist ja nicht weit weg von mir, aber ich glaube, habe ich keinen Bock hinzufahren. Also jetzt schon. Das ist ein Multi. Da musst du halt ein 8-seitiges in Plastik bepackte Akte mitnehmen. Kannst aber auch dir ein PDF downloaden vor Ort. Also ist QR-Code, genau, und dann kriegst du so ein PDF und dann kannst du es damit auch machen. Ich glaube, du hättest da Spaß dran mit deinem Kleinen, weil das scheint mir ganz gut gemacht zu sein. Das ist einfach nichts für mich, weil ich wusste an Station 2 schon nicht genau, was er von mir will. Ich bin jetzt aber auch ich will das lesen und wissen, was ich machen soll. Ich habe keine Lust mir da, ich vermute, da muss man wieder mit Fantasie und ich glaube, der würde dir sogar liegen. Also ich glaube, für dich wäre das was. Ich glaube, auch wenn ich den habe ich jetzt echt gefressen nach der Mail, weil der wollte einfach nur den Großkotzigen geben mit seinem affigen Geschreibe. Ist, soll er ja auch machen. Freut er sich jetzt, dass er der König ist und nicht so boulevardig ist wie wir. Ich glaube aber trotzdem, dass ihm der Cash gar nicht schlecht gelungen ist. Der ist von den meisten sehr gelobt worden und die Loks waren auch sehr lang. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, okay, na gut, dann muss ich vielleicht doch mal, weil ich habe nur das Foto gesehen und gedacht, ob das jetzt so meins ist irgendwie. Aber okay, wenn du sagst, es könnte vielleicht sein. Der wird dir gefallen und rundherum hat er so 5-6 Tradis. Die halte ich von der Qualität eher für bescheiden. Den einen habe ich beim zweiten Mal immer noch nicht gefunden. Jetzt habe ich ihn einfach auf Ignore geschmissen. Einer ist aber ganz witzig, oben im Baum zum Beispiel. Auch mal, ich zähle es jetzt auch hier auf für die Hörer durchaus, einfach mal so als Anregung. Der hat zum Beispiel einen Angelcache, der im Prinzip aber davon lebt, dass da oben eben nicht ein Paddling im Baum hängt, sondern so 10. Einer davon ist es nur. Also du musst dann alle runterholen nach und nach. Oder wenn du Glück hast, so wie ich, beim zweiten war er schon. Das fand ich schon ganz witzig eigentlich. War mal eine andere Idee. Das hat dann schon wieder was. Und es ist ja auch abgelegen und ich glaube, ihm gehört auch das Gelände. Oder zumindest hat er was mit zu tun mit dem Gut. Ja, ich glaube, das ist auch so. Das muss irgendwie. Ja. Und deswegen kannst du da auch relativ ruhig suchen, ohne dass du jetzt Gedanken machen musst, dass sich einer sieht. Und einen hat er den Wesedis gewidmet. Und der ist auch ganz witzig. Das ist so mit Monopoly irgendwie. Ich weiß nicht, wie der funktionieren soll. Du weißt ja, es gibt immer verschiedene Varianten, wie man an so einen Final kommt. Und ich habe eine andere benutzt. aber der hat sich schon was gedacht. Also das ist schon, die alten, die er da liegen hat, die sind echt schrottig, weil das sind teilweise Filmdosen, wo wirklich Wasser drin steht. Das ist nicht schön. Aber die anderen sind gut. Also die, ich glaube, da hättest du deinen Spaß dran. Und ja, okay, ist eine, ja, ist eine überschaubare Runde. Ja. Du musst doch nicht so weit laufen. Und kannst auch mit deinem Kleinen laufen, weil da fährt kaum ein Auto. Also da hinten war ich auch schon mal irgendwann. Irgendwann habe ich da mal schon mal gecached. Also die Gegend ist gar nicht schlechter. Ja, mach mal und berichte mal, wie es dir gefallen hat. Da bin ich gespannt. Ja. So. Aber das mache ich erst, wenn ich weiß, wie ich meinen Log-Eintrag gestalten kann. Ne? Du kannst ihn ja nochmal fragen, ob er bei dir auch was dagegen hat. Naja. Okay, da haben wir, guck mal, Ruja haben wir auch nochmal hier in unseren Notizen. Er hat ja so ein hübsches Mut zum Need Maintenance Banner und darf das nicht benutzen. Das finde ich echt schräg, weil das muss doch eigentlich für Groundspeak, ich meine, die werben doch sogar für, dass man das machen soll, und dann haben sie es nicht zugelassen. Also manchmal verstehe ich die in Seattle nicht, ganz ehrlich. Nee, ne? Also das, zum einen möchten die immer gerne, dass die Community irgendwie mitwirkt und und dann macht mal einer was und dann sagen sie dann, na bitte, also das geht so nicht. Also gegen dieses Häufchen, gegen Kurzlogs haben sie jahrelang nichts gehabt. Das hatte überhaupt keinen tieferen Sinn. Aber gegen das hier haben sie was. Stimmt. Also und wenn ich das dann lese, hallo Sven, dann haben sie mir da geschrieben, ja, mancher Reviewer macht das so, mancher so. Und du musst hier schon spezielles Beispiel nennen. Das ist auch so eine Antwort. Ich habe das auch mal so exemplarisch mitgenommen. Ich fand jetzt den Vorgang gar nicht so entscheidend wie die Unterstützung von Groundspeak. Ne? Die finde ich ganz oft, wenn du dich denn schon mal an die wendest, nahe null. Also du kriegst entweder so eine hohle Antwort oder so ein Blarifari ohne eine richtige Aussage. Und also ich habe manchmal das Gefühl, die haben ja Guidelines gemacht und sich auch Gedanken gemacht, aber so richtig, es sind viele Sachen nicht richtig klar ausgedrückt. Ja. Das ging auch schon damals mit dieser Geschichte los, mit du darfst Caches nicht vergraben, ne? Dann heißt es ja, also nicht selbst buddeln, aber wenn ein Loch da ist, darfst du es nehmen. Ja, genau. Den sollten schreiben, alles, was unterhalb der Schuhsohle liegen kann, ist nicht erlaubt. Ja, so, oder ne? Spätestens. Also, muss man da gar nicht. Ja, spätestens auf Nachfrage, das dann mal präzisieren. Ruja schreibt doch gerade im Chat, das Verbot kam von den deutschen Reviewern. Ja, aber die kriegen ihre Aufträge von Groundspeak. Und Groundspeak muss dann einfach klar sagen, was denn nun Sache ist. Und da muss doch mal eine vernünftige Begründung dann auch kommen, finde ich. Das fehlt mir schon. Guck mal, mir ist da bei Groundspeak zu viel persönliche Meinung drin. Also zu viel persönliche Entscheidungskraft, weil die Regeln zu viele Grauzonen haben, ne? Ja, aber entscheiden tun sie auch nicht richtig. Guck mal, die Antwort an Ruja ist ja auch ein Witz. Da hätten sie jetzt auch sagen können, pass auf, darfst du ab jetzt oder darfst du nicht? Fertig. Machen sie ja nicht. Genau, ja. Die schieben das schon wieder durch. Ich habe ein zweites Beispiel, das ist auch aus dieser Ecke so. Wir hatten ja diesen Pakusani-Fake, haben wir ja auch drüber berichtet, über diesen albernen Affen, der da den Pakusani verarschen wollte. Der fing dann an plötzlich von Ruja die Caches alle zu loggen mit dummen Sprüchen und so. Weißt du, gerade so, dass es nicht beleidigend oder was ist, aber genug, um zu zeigen, dass er natürlich nur eine Sockenpuppe ist. Und auch da, ja, wir haben den im Auge, wir beobachten das und auch egal, Reviewer, Groundspeak, alle so bla bla bla bla bla und es dauerte ewig. Mittlerweile ist der hohle Dussel jetzt endlich gelockt. Aber bis da was passiert, ne, das ist mir zu lange, da warte ich von Groundspeak. Das hat einer zu prüfen und zu sagen, okay oder nicht okay. Aber nicht immer dieses, wir gucken mal und der hat noch nichts gemacht. Und weißt du, andererseits den Benebelten sperren sie, ohne dass er auch nur nachgefragt wurde. Ja, und da finde ich andere Plattformen wesentlich schneller und besser. Ne? Also Twitter zum Beispiel oder auch bei Facebook, wenn da jemand gemeldet wird, da kriegst du relativ schnell eine Rückmeldung, ne? Ja. Dann wird auch agiert, ne? Also dann gucken sich die anderen, sagen, okay, nee, eigentlich ist es in Ordnung, kann er so machen, ist zwar eigentlich nicht richtig, aber es verstößt nicht gegen die Regeln und dann bleibt derjenige auch da. Ja. Und sonst wird er gesperrt, ne? Also der Benebelte schrieb auch nochmal dazu, der hatte nochmal irgendwann das aufgeklärt in Twitter, der schrieb zu meiner Sperre aufgrund des GC-Archivs, das ging ja um seine Seite GC-Archivs, wo man archivierte Caches suchen konnte, was ja gar nicht so verkehrt war für manche, da gab, ich weiß die Gründe gar nicht mehr, aber es gab durchaus Begründungen, wo ich dachte, ja stimmt, macht Sinn. Manche haben sogar tatsächlich so eine Art Müllabfuhr gemacht. Die haben wirklich geguckt, die sind seit einem Jahr archiviert, sind dann losgegangen, haben geguckt, ob der Müll da noch liegt und den eingesammelt. Also positiver geht's wohl kaum noch. Und zu meiner Sperre aufgrund des GCIC. Groundspeak hatte kritisiert, dass es auf der Seite die Möglichkeit zum Download einer GPX-Datei der Suchergebnisse gab. Diese GPX beinhaltete aber keine Cache-Beschreibung, keine Attribute, keine Hints und so weiter. Ich teilte Groundspeak nach meiner Sperrung mit, dass die Idee dahinter war, dass man die Daten schneller in GSAK übertragen kann. Darauf wurde ich ohne weiteres Feedback wieder entsperrt. Zumindest mal entschuldigen hätte man sich darüber können. Also der hat doch was richtig getan für die Community. Gesagt, also, ich wollte gerade sagen, es gab, glaube ich, auch welche, die haben gesagt, wenn sie mal irgendwo einen Cache gefunden haben durch Zufall, konnten sie da wenigstens gucken, was ist das für einer? Ja, genau. Ist der, wo ist der gelistet? Kann das der sein? Ne, habe ich das Feinde gefunden durch Zufall oder so? Ja, es ist ja, mein Gott, also ja, den ist doch kein Zacken damit aus der Krone gebraucht. Was hat denn Groundspeak damit? Was hat der benebelte Groundspeak denn wehgetan damit, dass er das anbietet? Also welchen Schaden nimmt denn? Weiß ich nicht. Also, ja, das, also ich lese auch gerade im Chat wieder, das Scepter schreibt gerade, die deutschen Reviewer hauen leider viele unterschiedliche Infos raus. Als ich meinen Cache wegen Fledermaus-Schutzzeit deaktiviert hatte, wurde ich abgemahnt. Jetzt lese ich gerade, dass man das machen soll. Also ich kenne das auch nur so, dass man die machen soll. Das hauen die doch sogar, kommt das nicht über die Reviewer-Seite? Ja, genau. Und auch der ein oder andere Reviewer haut es ja auch bei Twitter dann raus, wenn es dann losgeht, ne? Also da kann ich nur zu raten, wenn die Zeit jetzt da ist. Sowas ist, denn wendet euch an appeals@groundspeak.com oder über die Kontaktseite, beschreibt denen das Problem. Vielleicht muss einfach dem Reviewer nochmal geklärt werden, was denn nur Sache ist, weil ganz klar, Fledermaus-Schutzzeit sollen die dicht gemacht werden, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Na, ich frage mich halt immer so, also gerade mit so Reviewer-Geschichten, das sind ja auch nur Menschen, die machen halt auch Fehler. Die Frage ist nur, wie werden die eigentlich eingewiesen in ihre Aufgabe? Kriegen die eine Schulung? Ja. Kriegen die nur ein Handbuch in die Hand? Nee, ne? Soweit also ich da, weiß, gibt's da so eine Schulung. Ich kenne ja mal ein paar. Das müssen wir, haben wir das damals nicht mal in der Folge von, wir hatten die ja mal im Interview, haben wir das da nicht abgefragt, das weiß ich gar nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, die Folge habe ich gehört, ich weiß auch noch, wer da war, aber ich meine, schön wäre natürlich, wenn du jetzt irgendwo Reviewer wirst und dann wird gesammelt und hast du irgendwie 10 Stück zusammen, dann heißt es hier, pass mal auf, wir machen mal so ein kleines Workshop-Wochenende und dann wird mal so ein bisschen durchgegangen, wie man was handhaben muss und so ein bisschen die Guidelines erklärt oder so, noch tiefer, ne? Würde ich nicht schlecht finden, weil so habe ich manchmal das Gefühl, die kriegen irgendwas vorgeschmissen, müssen sich damit beschäftigen. Also das müsste tatsächlich das müsste gar nicht bei uns laufen, das müssten die tatsächlich mal auf ihrer geocachingreviewer.de Seite oder wie die heißt, da müssten sie das wirklich mal machen. Guck mal, Elli schreibt gerade, sie war ja auch mal Sie war ja mal Reviewerin, sondern nur Anleitung von Erfahrenen. Ja, aber es ist ja eine Art Schulung schon. Also natürlich nicht am Stück, aber siehst du, es gibt Schulungsskripte und die Reviewer werden ausführlich von Kollegen angelernt. Das finde ich, die beste Variante. Das finde ich noch besser als eine Schulung. Weil in der Praxis lernst du, glaube ich, mehr, als wenn du jetzt so eine trockene Schulung mit ein paar Beispielen machst. Ja, ich hatte jetzt bei Workshops auch eher so tatsächlich daran gedacht, dann kommen vielleicht 10 neue Reviewer, dann sitzen da vielleicht 3, 4 Erfahrene und dann wird tatsächlich online werden Listings freigeschaltet, ne? Also wirklich könnte man auch reelle Fälle durchgehen, ne? Dass man da so ein bisschen sowas in der Art, ne? Weil mir kommt es halt manchmal so vor, als wenn dann doch zu viel halt Grauzone in den ganzen Sachen ist, ne? Da wo dann ein bisschen Unklarheit ist. Siehe das jetzt mit der Fledermaus. Das ist nicht unbedingt. Das höre ich das erste Mal, dass da ein Reviewer irgendwie meckert, weil das ist doch eigentlich. Also der hat dann. Ich weiß, wenn das gemeckert wurde. Ja, und ich weiß, dass das mal gemeckert wurde, wenn du Caches im Winter, die im Winter nicht machbar waren, deaktiviert hast, dann haben sie gemeckert, ne? Ja, das ist aber dann ist auch richtig. Das kannst du mit dem Icon halt machen, ne? Mit dem Attribut. Ja, klar. Aber bei den Fledermaus-Geschichten höre ich es auch zum ersten Mal. Sehr seltsam. Vielleicht ist er wieder so ein einzelner Amok laufender Reviewer. Gab es ja immer wieder mal. So wie der eine Reviewer, der mal irgendwann meinte, man müsste immer ein Ersatzlogbuch dabei haben, ne? Echt, also, ja. Wir wollen sich wieder aufrollen. Der ist ja schon Geschichte, von daher. Genau, ja. Was haben wir noch? Ach so, genau, was Sie eben untersagt haben, war ja auch die DKMS-Geschichte, wo Glider, glaube ich, sehr ungehalten war. Wie schrieb er? Ich bin so glücklich, dass es noch Menschen gibt, die anderen helfen wollen. Dank Hinweisen aus der aufmerksamen Community wurde ich heute Abend von einem freundlichen Reviewer gebeten, das Listing und insbesondere die erfolgten und im Listing verlinkten Announcements zu ändern bzw. vollständig zu löschen. Er war etwas gereizt. Ja. Naja, ich sag mal, ich kann ihn ein bisschen verstehen. Er wollte was Gutes tun, er wollte helfen. Ja. Es ist halt also ärgerlich. Mein Hauptproblem ist auch, ehrlich gesagt, da konnte man ja mit ihm drüber sprechen. Das ist ja nicht so, dass er, ne, kann man ja ansprechen, aber dass man ihn da in die Pfanne haut bei Groundspeak. Und die unterstalten ihm ja tatsächlich gleich noch, die wollten das ja gleich archivieren, das Event. Weil sie ihm unterstellt haben, dass er das absichtlich machen würde. Das fand ich dann schon. Das ist im Nachhinein. Ja, aber das kannst du doch sehen, oder? Das kannst du doch in den Logdateien irgendwie sehen, wann was bearbeitet wird. Ja, er hat oder? Das ja nachträglich eingebaut. Aber ob das jetzt böswillig war, das gleich zu unterstellen, finde ich schon wieder schwierig. Und war nicht die DKMS auch irgendwie mal, gab es da nicht eine Kooperation mit Groundspeak damals, mit diesem Travel-Bug, den sie rausgebracht hatten? Stimmt, eine Coin? Ja, stimmt, da war irgendwas auch mal was. Ne? Ja. Also die beiden sind ja eigentlich quasi Bruder und Schwester, so ein bisschen. Nee, irgendwann mochten die sich, glaube ich, aber nicht mehr. Da ist Groundspeak ja auch immer sehr seltsam. Wobei ich immer noch finde, ich mag eigentlich ihre ganz restriktive Linie zu sagen, nee, hier kommt Kirche und auch, weiß ich nicht, Rotes Kreuz, DKMS, alles. Wir wollen das nicht. Das trennt ihr fertig. Das finde ich gar nicht, also das gefällt mir persönlich. Bisschen albern wird es dann bei Speisekarten, aber gut. Ist dann schwer, die Grenze zu ziehen. Ja, auf jeden Fall macht das nicht. Ich denke immer so ein bisschen, ich wollte gerade sagen, es ist halt, ich denke immer bei so Hilfsorganisationen sehe ich das halt immer ein bisschen anders. Tendenziell, wenn man da einen Link reinhaut, ja, aber im Endeffekt, vielleicht ist das richtig zu sagen, konsequent nein, ja, keine Verlinkung auf irgendwelche kommerziellen oder Unternehmensseiten und ja, fertig. Du hast einfach da schon das Problem bei DKMS. Was ist denn dann noch wirklich ein Unternehmen, das hilft und was ist aber schon leicht kommerziell? Das ist das Gleiche, als wenn du anfangen würdest mit Organspende. Da ist nun mal nicht jeder für. Auch wenn immer dann gleich alles auf ein Auge einhaut, nein, es gibt es, nicht alle Menschen finden Organspenden gut, Punkt. Und deswegen finde ich, hat das in Events nicht zu suchen. Das ist für mich so der Punkt. Ja, und ich weiß gar nicht, gut, die DKMS ist natürlich auch kein Verein, sondern es ist ja ein Unternehmen, ne? Ja. Genauso eben. Wie die Organspender. Ja. Geschichte, ne? Ja, die verdienen ja Geld mit. Ja, das ist eigentlich das konsequent. Und was fängt an? Ja. Wo hört es sonst auf? Homöopathie tut auch keinem was. Kann ich dann ja auch ein bisschen verlinken. Ja, das ist einfach, lass das einfach alles raus und dann ist das, genau, Schlemmerkescher schreiben auch gerade. Wer soll entscheiden, welche Agenda in Ordnung ist oder nicht? Also, ja. Das kann ich echt verstehen. Da haben Sie recht. Dann lieber alles raus und dann ist Ruhe. Das finde ich eigentlich die bessere Variante. Ja, mit mir gerade schon der Hals. Das hatte ich nochmal, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben. Dieses komische, die Kescher haben eine sehr hohe Quote an Klugscheißern. Das muss man mal so klar sagen, da gehören wir ja auch zu. Aber die ist schon bei Keschern extrem hoch. Warum müssen manche meinen, immer sich auf Vorlogs beziehen zu müssen? Also ich habe wirklich ein ganz normales Log geschrieben und ich habe einfach reingeschrieben, das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist, dass ich an Station 1 ein Lied erkennen muss, weil ich einfach keine Musik höre. Mehr nicht. Ich habe den nichts Negatives zu dem Cache geschrieben. Ja. Gar nichts. Sondern wirklich, ich habe den Cache nicht schlecht gemacht. Gar nicht. Also wirklich nur geschrieben, dass mir das nicht so gut gefiel, weil ich einfach keine Musik kenne. Das ist bei mir nun mal so. Und was ist der Nächste? Kommt ja, seine 5-jährige Tochter hätte dieses Lied erkannt. Ja, ist ja schön, wenn, das muss man aber zusagen, auf der Reeperbahn nachts um 12:30 ist ein Sauflied, wird mir eher zu denken geben, wenn meine 5-jährige Tochter das kennt. Und ob ich das noch auf dem Blog verebne, weiß ich auch nicht. Wann singst du dieses Lied? Also eigentlich nicht im nüchternen Zustand in der Küche, sondern wenn du voll wie ein Eimer irgendwo in der Disco bist, dann singst du solche Lieder. Und wenn seine 5-jährige Tochter das kennt, na, herzlichen Glückwunsch. Das sagt auch einiges über ihn. Also ich bin mal... Ist jetzt einfach böse. Da kann ich mal eine kleine Geschichte zu erzählen. Als meine jetzt mittlerweile schon etwas größere Tochter aus erster Ehe 4 Jahre alt war, sind wir, ich sag mal, im Februar in den Kindergarten morgens. Sie hat sich hingesetzt, die Schuhe ausgezogen und auf einmal fängt sie an, ein Lied zu summen. Und ich denke, was ist denn das? Das kennst du doch. Diese Melodie kennst du doch. Dann geht sie in die Kindergartengruppe und singt volle Granate, aber aus vollem Halse, eisgekühlter Bummerlunder. Und dann habe ich nur gedacht, wo hat sie das denn her? Das ist mir eingefallen. Ja, und das ist mir eingefallen, die etwas größeren, ihre Schwester und die etwas größeren Mädels, die schon so 6, 7 damals waren, die haben auf der Playstation dieses Gesangsspiel gespielt, dieses Karaoke-Spiel, Silvester, und da war halt auf dieser CD drauf Eisgekühlter Bommerlunder. Und das konnte sie so gut merken, die hat nämlich nur mal so Schinken, Ei, Bommerlunder gesungen, die Melodie war richtig. Also das zum Thema die Fünfjährigen. Aber grundsätzlich hast du recht, welche Fünfjährige kennt Sauflieder, ne? Ja. Das ist aber, ich glaube, das hat nicht mit den Geocachern zu tun, das ist unsere Gesellschaft. Ich habe neulich auf der Arbeit mit einem Monteur gesprochen, ich mache nun Zeichnungen, und er ist vom Monteur, und der hat dann zu mir gesagt, also seine fünfjährige Enkeltochter, die könnte besser zeichnen. Ja. Dann habe ich gesagt, mein Freund, das ist schön, dann gib ihm mal bitte meine kleine Vorzeichnung, die Skizze, die ich hier gemacht habe, dann kannst du den Plan zu Ende machen, mich brauchst nicht mehr anrufen. Dann habe ich aufgelegt. So spricht man einfach mit den Leuten nicht. Und das macht man weder im Logs noch im Real Life. Das ist einfach... relativieren, bevor wieder einer mich beschimpft. Natürlich weiß ich, dass seine Tochter nicht saufen geht, und er vermutlich auch nicht. Ich kenne ihn nicht, keine Ahnung, was er macht. Aber was kann er sich das nicht sparen? Also was soll denn so ein Gesabbel? Ja. Dieses Lied kann ja sein, dass das der nächste kam, dann gleich wieder der blöde Pfaffe da aus Hamburg, der nur mit seiner komischen Pfaffenuniform rumläuft. Das wäre in Hamburg ja, das müsste man ja wissen. Nein, muss man nicht. Punkt. So einfach ist das. Und nee, dann kann er ja mal jeden in Hamburg fragen, der in den letzten 5 Jahren dahergezogen ist, und viele davon werden, oder einige davon werden vielleicht auch aus dem Nahen Osten kommen, und kann mal sagen, Mensch, was ist das für ein Lied? Kennst du doch, bist du Hamburger? Ne? Ja, es ist auch einfach, ja, nein, das ist sowieso, der Typ ist sowieso hohl. Also das Lied kannte ich auch, aber ich hätte das der Melodie nicht zugeordnet. So oft höre ich dieses Lied nicht. Also das ist einfach, vor Ort und erkannte dieses Lied nicht. Also mein Gott, und das kann man doch ins Log schreiben. Was soll man denn überhaupt noch? Ich habe das Log dann gelöscht, weil ich auch da schon keine Lust habe mehr auf diese Diskussionen immer. Hattest du den Cache gefunden oder hast du eine Note geschrieben? Nee, ich hatte ihn nicht gefunden, habe auch DNF gelockt. Und dann kam eben der Typ, da habe ich dann nochmal drauf geantwortet in einer Note, dass ich das jetzt nicht so doll finde, sein Log da. Dann kam wieder der Pfaffe aus Hamburg, und da habe ich gedacht, was ist das, ich lösche meine Logs, ich schreibe da nur noch rein, habe ich nicht gefunden, war zu doof, fertig. Und dann ist das Ruhe. Da kommt dann die Buddy an und hat 16.000 Caches gefunden. Ja. Kennt das Lied nicht, sowas Einfaches. Da geht irgendeinem. Das Gefühl hatte ich auch, dass die Leute einfach, ganz oft habe ich das Gefühl, die hören uns immer, die mögen uns, oder mich meistens, mögen sie dann nicht, und dann lassen sie es über so einen Umweg aus oder so. Ich habe keine Ahnung. Wenn sie dir gegenüberstehen, dann sind sie alle scheißfreundlich. Ach, naja. Leute, wenn ihr uns nicht dazu schreibt uns eine Karte. Genau. Nein, ich wollte einfach nur dazu aufrufen, lasst doch einfach Vorlogs, scheiß doch drauf. Da hat einer irgendwas empfunden bei diesem Cache, das schreibt er auf, und dann ist das auch okay so. Und dann braucht ihr das nicht kommentieren. Punkt. Wenn überhaupt, dann kann der Owner das machen, weil ihm irgendwas nicht passt. Aber nicht irgendwer anders. Und ihr müsst auch nicht für den Owner sprechen. Das könnt ihr euch alles klemmen. Punkt. Weiter. Kommt was Schönes. Und wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann geht einfach mal Nelly besuchen. Ja. Fand ich das geil. Wo kam das überhaupt? Wo hatte ich das eigentlich gelesen? Bei Facebook kam das, glaube ich. Ja, oder Twitter, ich weiß auch nicht mehr genau. Aber nee, ich habe es gesehen in der Facebook-Gruppe. Ach stimmt, du hast recht, das war Facebook, genau. Und irgendeiner leitete das weiter. Er hat eine Mail übers Message Center, glaube ich, sogar bekommen. What are you waiting for? Ja, genau. Und dann die Bombe, die sei www.sxxxboom.com. Soll er hingehen. Gibt freie VIP-Zugang für ein Jahr. Und das war die Userin, da habe ich mir echt die Arbeit gemacht, das rauszusuchen. Nelly505, alles zusammengeschrieben. Und das finde ich schon ärgerlich, aber eigentlich, also wenn dann Nelly69 oder sowas. Hätte ich auch erwartet. Also ein reiner Fake-Account natürlich, ist auch mittlerweile gelockt. Aber leider hat sie, ich habe geguckt, in der Galerie auch keine Bilder. Also da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, dass ich da wenigstens noch was zu sehen, oder vielleicht haben die Amerikaner das aus Nippelgründen auch gelöscht, das weiß ich nicht. Leider war nichts. Das ist ja mal so ein Problem. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber seitdem ich in diesem Podcast auftauche und auf dem Blog irgendwo, kriege ich relativ viele Freundschaftsanfragen bei Facebook. Ja, das stimmt. Von sehr gut gemachten Fake-Accounts. Dann sind dann hier hübschen Mädels und schreiben mir eine Freundschaftsanfrage. Und dann guckst du 3 Fotos weiter runter in ihrer Galerie und dann siehst du nämlich das Real-Life-Foto, und das ist irgendwie so ein 16-jähriger thailändischer Junge, der da so einen Fake-Account aufsetzt, aber leider die alten Fotos vergisst zu löschen. Also so ein, sag mal, Leute, seid ihr total dämlich oder was? Ist also, ne? Ja. Ne. Ja, da das ist unfassbar. So drüber nachdenken. Dann war natürlich der Aufreger in der Community. Das fand ich, oh, ich liebe das ja, wenn die Leute, weißt du, was ich schön finde, ist, was ich an unserer Gesellschaft, das hat mich aber schon immer gestört, ist diese extreme Verlogenheit. Und keiner steht zu Sachen, wo er weiß, dass die vielleicht mal nicht politisch korrekt sind. Und dann wird so drumherum geredet. Also was passiert ist, am 31. Oktober wurde die Stasi-Funktion entfernt. Nämlich, dass man in PM-Logs, also wenn ein Owner einen Cache listet und den als PM markiert, also nur für Premium-Mitglieder, dann hatte er so ein Audit-Log, wo man gucken konnte, wer wann auf seinen Cache da zugreift und wie oft. Wie oft drauf war, ne? Genau. Ich weiß, ich habe das ewig nicht mehr gesehen, ich kannte das aber auch von früher. Also es war schon, ich habe beim ersten Mal, als mir das bekannt wurde, schon gedacht, das kann doch nicht ihr Ernst sein. Ja. Und dann ging das so durch alle Blogs und Podcasts und so. Irgendwo die Podcasts höre ich nicht, aber die bei den Blogs habe ich es gelesen dann. Wieso alle anfingen zu begründen, warum das ja doch eigentlich, also na ja, und eigentlich haben sie nur geguckt bei ihren Mystery-Caches, ob denn der den gelöst hat, vorher überhaupt mal auch ein bisschen gerätselt hat und so. Und also absurdeste Begründung. Jungs, ihr habt einfach gespannert. Ihr wart geil drauf zu sehen, wie ihr auf eurem Listing geguckt habt. Punkt. Lasst also das doch einfach so stehen. Grundsätzlich sowieso immer fraglich, warum muss man Premium-Caches überhaupt legen? Das verstehe ich doch. Habe ich auch gemacht. Da hast du weniger Traffic und so. Ja, ich habe das noch nie gemacht irgendwie. Also ich sehe da nicht so den großen Nährwert drin. Aber tatsächlich dann eine Funktion zu haben, wo du gucken kannst und sagen kannst, hier guck mal, da war jetzt so oft da drauf und so. Also wenn ich gucken will, ob mein Mystery vernünftig gelöst wird, dann kann ich mir einfach einen Checker hinterherhauen und mal gucken, wo so die Koordinaten liegen, die sie so schätzen. Und dann siehst du ja schon, wird gerätselt oder wird probiert. Ne? Ja, die Begründungen waren ja nur sowieso ziemlich dämlich. Der eine war dann schon auf Facebook. Das ist nämlich, was da rausgedeutet wird aus diesem Audit-Log, war ja schon schlimm. Da war auch gleich einer. Ja, ich kann hier mindestens drei nennen, die haben meinen Rätsel-Cache, die waren nur einmal auf der Seite und haben den dann schon gefunden. Dabei war der super schwer. Bis dann einer drunter schrieb, Mann, du Hirni, die haben GSAK, die brauchen nicht noch ein zweites Mal darauf. Oh, wie kann man, weißt du, das ist das Problem, was da rausgelesen wurde aus diesen Logs. Nicht die Logs selber. Ja, und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Rätselgruppe habe, ne? Und dann hat einer gerätselt und drei locken den, dann bin ich auch noch einmal drauf gewesen. Genau. Ne? Also das sagt doch überhaupt nichts aus. Ne? Genau, deswegen, also und wie gesagt, finde ich alles gar nicht schlimm. Ich finde es gut, dass sie es entfernt haben, weil das sowieso gegen jede Datenschutzverordnung verstoßen dürfte. Aber diese Begründung, ja, ich habe das ja nur da und da. Nein, ihr habt alle einfach eure menschlich geile Neugier befriedigt. So wie ich das auch gemerkt habe, als es das noch gab. Und nichts anderes, alles andere. Warum redet ihr so einen Scheiß zusammen? Ey? Gebt's doch einfach zu. Vielleicht sollten wir dafür sorgen, dass es bei Groundspeak im Archiv verschwindet, dieses Tool, und einfach Else Kling Tool heißt. Ja, mehr die Stasi finde ich viel schön. Ich lese gerade, wenn von einer App drauf zugreife, wurde das auch nicht gezählt. Ach, das wusste ich auch nicht. Schreibt der Stellinger rein. Der weiß auch immer ganz schön viel Sachen. Ich glaube, das ist auch so ein heimlicher, der ist ein Mitbetreiber von Groundspeak oder so. Das kann das mal gar nicht merken. Ich sagen, ja, das ist, genau, so ein kleiner inoffizieller Mitarbeiter, ne? Ja, genau. IM Stelli oder so. Ne? Neugier und so ist ja beim Cachen auch ganz selten. Also, nimm doch mal irgendeinen Cache und sag, oh, da ist was ganz Schlimmes passiert. Und dann guck danach auch mal auf die Watchlist. Dann weißt du, wie neugierig die Cacher sind. Da kannst du mit Hochzählen den Zähler wieder nach oben schießen. Ach, herrlich. Nee, deswegen wollte ich es mal mit reinnehmen. Also ich finde, wenn man über sowas berichtet, das kann man kurz erwähnen, so wesentlich finde ich es ja eigentlich überhaupt nicht. Aber dann seid doch wenigstens ehrlich und macht nicht so ein Geschiss, sondern gebt zu, ja, einfach so aus einer Neugier, guckt mal da rein, dass da nichts Schlimmes. Denke ich mal. Nee, ich denke das auch. Also die Neugierde liegt ja in der Natur des Menschen, ne? Ja, das muss man einfach mal zugeben. Genau. Jeder interessiert sich ein bisschen, was so abgeht. Ne? Ja, das ist doch gut so. Das ist so. Gut, dann haben wir jetzt noch ein paar Kleinigkeiten. Heute bleiben wir unter zwei Stunden. Naja. Heute wird eh nicht so lang, hast du mal gesagt. Ja, ja. Genau. Das sind alles nicht so tiefgehende Themen. Geocaching-Vergleichstest, so schlagen sich die Schatz, das brauchen wir nochmal kurz ansprechen, auf abgefahren, also app.app.gefahren.de. gab es einen Geocaching-Vergleichstest, so schlagen sich die Schatzsuche-Apps für iOS. War das nur für iOS? Ja, nur für iOS. Ja, nur für ich iOS, weiß ja. Ehrlich gar nicht, wer gewonnen hat, muss ich gestehen. Ist da irgendwo ein Überblick? Weil ich ja kein iOSler bin. Also ich gucke mal gerade hier durch. Es ging, also die offizielle Geocaching-App haben sie gehabt. Dann haben sie Cachely gehabt. Also wir können mal eben nennen, genau. Geocaching-App, Cachely, Cachebot und Looking for Cache Pro. Genau. Unser Fazit fällt eindeutig aus. Ne? Klarer Testsieger ist Cachely. Da habe ich viel von gehört auch schon mittlerweile. Aber viele den habe ich tatsächlich noch nicht getestet. Nee, aber viele haben doch schon von Looking for Cache immer so geschwärmt und die landen hier auf dem letzten Platz. Aha. Also Looking for Cache hatte ich, glaube ich, auch schon mal probiert, aber nicht die Pro-Version, sondern die, ich glaube, da gab es eine Lite-Version. Da fand ich jetzt auch nicht so, war okay. Ich glaube, Holger benutzt das. Der hatte, glaube ich, eins davon. Müssen wir mal nächstes Mal nachhaken. Ja, stimmt. Stimmt. Ich glaube, der... Der hatte dafür immer positive Worte. Maruja auch, siehst du? Also wird auch viel... Ja, also man hat er ist auch der Dino, soweit ich weiß. Auch am längsten, glaube ich, dabei, ne? Ich weiß das gar nicht. Also ich benutze eigentlich... Ich habe immer wieder was anderes benutzt. Eigentlich bin ich immer so bei CGO hängen geblieben. Ich weiß nicht, warum. Weil es die erste App war, die ich mal so probiert hatte, glaube ich. Gibt sie denn? Aber für iOS gibt sie gar nicht, ne? Ich mache das. CGO? Doch. Ach so, wusste ich nicht. Ja, ich benutze immer noch Locus. Das ist diese eierlegende Wollmilchsau, die wirklich alles kann. Die ist nicht nur fürs Cachen gut. Von daher, ja, werde ich dabei bleiben. Also wer das mal nachlesen will, wir verlinken das. Wie gesagt, appgefahren.de Geocaching. CGO ist nur für Android, sagt Mika. Whatever. So, was haben wir noch? Geocaching-Vergleich. Genau. Das fiel mir dann auch zufällig auf. Es gab auch tatsächlich einen Arbeitgeber-Vergleich zwischen Amazon und Geocaching. Das fand ich ja cool. Wie heißt der? Glass. Das kenne ich gar nicht, das Portal. Nee. GLASS. Glastür. Und dann Door wie Tür, also door.de. Und da findet man dann unter Vergleich Amazon versus Geocaching Headquarter. Verlinke ich aber, ist keine Frage. Und da haben sie verglichen die Arbeitgeberqualitäten von Amazon und Geocaching. Und Geocaching hat gewonnen. Ne, mit 4,4 Punkten, was schon recht gut, also 5 gibt's nur, 4,4 Punkten zu 4,1. Auch wenn sie nur 22 Bewertungen haben. Ne? Aber wir haben ja auch nicht so viel angestellt. Ja, aber... Ich wollte sagen, also die Karrierechancen sind jetzt nicht so gut, aber zum Beispiel Work-Life-Balance kann ich mir vorstellen, wenn du eigentlich nur im Wald rumcachst, ist die Work-Life-Balance gut, ne? Ja, muss man mal sagen. Also bei Karrierechancen ist Amazon tatsächlich vorne, da ist Headquarter wesentlich schlechter. Bei Vergütung und Benefits ist Groundspeed knapp vorne. Bei Work-Life-Balance, die ist bei Geocaching Headquarter fantastisch, 4,9, viel besser geht nicht. Führungsebene ist auch sehr hoch, 4,1 von 3, gegen 3,6. Und bei Kultur und Werte gewinnen sie mit 4,5 zu 4. Und die Bewertung des CEOs ist bei Amazon 94% und Brian hat 100%. Also wirklich, die meisten sind Firmen nicht so doll bei diesen Vergleichen. Ja, da sieht Headquarter wirklich, wirklich gut aus. Aber ganz unten sieht man wieder, was wir anfangs schon gesagt haben, Geocaching ist tot. Ne? Positive Geschäftsprognose, 62%. Oh ja, stimmt. Die ist sehr schlecht bei Grau. Oh ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Die Geschäftsprognose ist wirklich dünn. Die merken einfach, dass es weniger wird, die Angestellten, klar. Also coole Seite. Kann ich mal empfehlen, mal raufzugucken. Wie gesagt, wir verlinken das, keine Frage. So, jetzt muss ich mal gucken, wo sind wir denn eigentlich? Da ohne Namensnennung. Da weiß ich nämlich nicht so, ob wir die nennen dürfen, aber da ging es nochmal, auch siehst du, da habe ich schlecht sortiert, da ging es nochmal um das Schnüffelloch. Ja. Da gibt es wohl unterschiedliche Ansätze. Wieso ist das so groß, die Seite hier? Das kann man ja nicht so... Wo haben sie das für benutzt? Irgendwo steht das. Wir sind da ambivalent. Wir haben das Feature... halt auch nur bei einem Cache genutzt und da auch nur, um die Spoilerdichte bei Hilfsanfragen zu koordinieren. Je länger und je häufiger auf das Listing geschaut wird, desto mehr Hilfe haben wir geleistet. Das heißt, die haben bei ihrem Mystery sozusagen geguckt, wie oft drauf zugegriffen wurde und wenn das sehr oft war, dann haben sie angefangen, Tipps praktisch zu geben. Das ist so eine der wenigen Begründungen, die ich sogar mal nachvollziehen kann. Und wetten, dass sie trotzdem auch aus Neugier Ja, haben? Ja. Aber genau das kann ich ja auch machen, wenn derjenige Hilfe braucht, dann meldet er sich. Also ich schreibe die. Naja, da, aber sag, da haben sie ja nicht. Ja, aber weiter, dann musst du ja dich an alle wenden. Und sie haben wohl geguckt, wenn jetzt 10 Leute sehr oft drauf geguckt haben, dann haben sie nicht 10 Leute anschreiben müssen, sondern haben in das Dingsen hinten. Also das kann ich nachvollziehen. Doch, das ist für mich. Ja, ja, okay, das ist einer der wenigen Gründe, wo ich sage, okay, ja, da habt ihr eure Neugier so gut begründet, dass ich sie verstehen kann. So, jetzt müssen wir auch mal zum Ende kommen hier langsam. Skandale. Ja. Das kam wieder über Twitter rein. Das ist auch so geil. Das ist in, ich weiß gar nicht. Ach, das war die Geschichte. Sagen wir mal Jugoslawien, weil ich weiß nicht, in welchem der jugoslawischen Länder es ist. Kurz und gut, es gab 2 Caches, die wohl dicht nebeneinander lagen, wenn ich es so richtig sehe. Einer ist verschwunden und jetzt loggen sie praktisch immer den, der noch da ist, einfach auf beide. Und der Owner macht das noch mit. Habe ich das verständlich formuliert? Nicht wirklich, ja, glaub, doch, aber... Das ist auch schwer zu beschreiben, als ich mir das durchgelesen habe. Ich muss jetzt erstmal begreifen, was die machen. Also nochmal, es gibt da 2 Caches, und zwar... Nennen wir mal GC7A32H. GC7A32H. Und es gibt den Cache GC794RZ. GC794RZ. Hatte ich mir das nicht so irgendwo dazu geschrieben? Nee, hatte ich nicht. Und jetzt ist ein Cache wohl verschwunden. Wohlgemerkt, das ist auch noch ein D5, ne? Also T5. Das ist aber, glaube ich, nur, weil man da mit dem Buch rüberkommt oder so ähnlich. Genau, der eine ist, glaube ich, irgendwie auf dem Wasser, ne? Ja, ja. Genau, man kommt irgendwie nur mit dem Wasser rüber. Die sind beides T5, weil man nur mit dem Wasser, auch über Wasser hinkommt. Und dann hängt das Ding einfach, das sieht man auf so einem Spoilerbild, hing das, glaube ich, unter so einem Dachsparren oder so. Und jetzt ist ein Cache verschwunden und der andere liegt eigentlich etliche Meter entfernt. Also sowieso viel zu dicht davon mal ab, aber trotzdem irgendwie so dicht beieinander. Und jetzt wird aber das eine ist ein Reverse-Cache, ne? Genau. Und jetzt machst du es aber trotzdem so. Dass ich, ja, genau. Genau. Und der eine, der fehlt, der wird einfach die Dose vom anderen genommen, um das da drin zu loggen. Und der Owner weiß das auch mehr oder weniger. Also in irgendeinem Log kann man auch nachlesen, schreibt er auch mehr oder weniger, oh, dann ist das mal so. Also richtig süß. Das nenne ich mal wirklich irgendwie coole Nutzung von Caches. Genau, so Cashbox has magically moved to a different position. So spoiler pictures is no longer up to date. Das heißt, er hat gemerkt, dass sein Cache jetzt plötzlich auf einer anderen Stelle gelockt wird und hat aber sogar noch sein Spoilerbild angepasst. Also er weiß definitiv, dass das nicht seine Dose ist. Wie cool ist das? Ja, und wahrscheinlich, ich weiß. Und wenn wahrscheinlich ein Reviewer drauf stößt da unten, dann wird er aber sagen, ja. Die haben wahrscheinlich so viele Länder da unten zu betreuen, weil zu wenig sind. Ich denke die sind auch, froh, wenn das, überhaupt eine Dose liegt, die man locken kann, ne? Ich finde es irgendwie auch sehr schräg. Ich wüsste gar nicht, wenn ich vor Ort bin, das muss ja erstmal begreifen und dann so abgebrüht sein, dass da auch 90% der Leute offensichtlich auf die Idee kommen, das dann so zu locken, finde ich auch erstaunlich. Aber die werden ja auch alle wahrscheinlich die alten Loks angucken. Ne? Also anders kommen sie auch, ich wäre ja erstmal gedacht, was ist das denn jetzt hier? Ne? Dann machst du wahrscheinlich dann, durch, sagst du, okay, dann machen sie alle auch, so, mach's auch. Ne? Ja, also ich fand das sehr spannend. Also das fand ich auch sehr, kam auch über Twitter rein. Sehr interessante Variante. Also das ist wirklich mal eine ganz neue kreative Geschichte, die ich also in 15 Jahren noch nicht gehört habe, dass man einfach für 2 Caches einen Final nimmt. Richtig cool. Also ich kann es noch nicht mal so richtig verurteilen. Also ist das halt so. Du, für die Umwelt ist es genau richtig. Ne? Also ja, weniger Müll in der Umwelt, wenn irgendwann archiviert wird. Ne? Ja, das stimmt. 50% Plastikeinsparung, ne? Das ist wohl wahr, ja. Genauso kreativ, was ich auch in 15 Jahren noch nicht erlebt habe. Ich kannte immer, dass sich die alle immer scheiden lassen. Und dann, ja, ich muss hier nachloggen, weil ich jetzt meine Frau verlassen habe und bla. Ich lese gerade eben. Ja, stimmt, genau. Graf Zahl schreibt gerade, bei dem Where I Go steht drin, man soll nicht die zusammen mixen. Ja, das steht da drin, aber es wird weitergemacht, wie das halt so ist bei Cachern. Okay, aber was jetzt kommt, jetzt haben 2 ihren Account zusammengelegt. Was ich auch nicht so richtig irgendwie, aber naja, wir haben uns, Knuddelratte und Spitäler, entschlossen, unsere beiden Accounts zum neuen Account Zwillingsflammen zusammenzulegen. Dabei übertragen wir unsere früheren Logs mit den damaligen Daten, die wir mit Knuddelratte und Spitäler gelockt haben, rückwirkend in den neuen Account. Die Variante kannte ich auch noch nicht. Aber warum eigentlich nicht, ne? Jetzt ist aber die Frage, löschen Sie Ihre alten Logs? Ah. Oder für, ne? Also theoretisch musst du dann ja sagen, okay, jetzt macht ihr einen neuen, dann müsst ihr eure alten löschen. Und ich persönlich bin ja immer so der Meinung, ist es eigentlich richtig? Also diese Team-Logs, ne, wenn du irgendwo hinfährst und sagst, wir haben Logbuch sparend als Team X und Z gelockt, ist ja eigentlich. Ja. Eigentlich ist es nicht richtig, weil eigentlich stehst du nicht im Logbuch. Nee, zu faul, seinen Namen ins Logbuch zu schreiben, das finde ich auch immer. Nee, sorry, das geht für mich auch bei Massencaches nicht. Nein, da trägt man sich ein. Punkt. Das ist die einzige gültige Regel. Ich muss im Logbuch stehen. Punkt. Ja, richtig. So, und theoretisch kannst du sagen, wenn sich jemand als Team so und so eingetragen hat, kannst du eigentlich sagen, hier, ich lösche eure Logs, weil ihr steht nicht drin. Ne? Ja, du wirst lachen. Du kannst hier die alten auch löschen. Die stehen unter dem Namen nicht drin. Da steht Groundspeak sogar hinter. Da kriegst du als Owner keinen Ärger. Mhm. Das war irgendwo hatten wir es schon mal. Er hat schon mal versucht nachzuloggen. Und bei 5, 6 konnte er das nicht, weil die gesagt haben, nee, du stehst nicht unter dem Namen da drin. Fertig. Und dann haben die das gelöscht. Ja, ich meine, im Endeffekt wird es jeder irgendwie machen, wie er möchte. Früher habe ich immer gedacht, was lockt jetzt noch einer seine ganzen Caches, meine ganzen Caches wieder nach? Was soll der Scheiß? Nervig, wenn er euch trennt, dann ist es so. Dann fahr wieder hin und trag dich ein. Aber jetzt mittlerweile denke ich, wenn du es locken willst, mach doch, was soll's denn? Ja, sehe ich auch so. Das hilft eh nichts. Und die meisten verschwinden dann auch bald. Die merken, selbst ihr Betrügen hilft ihnen nichts. Und dann gehen sie irgendwann wieder. Ja, ich glaube ganz oft, das ist so ein bisschen Bewältigung dieses persönlichen Schicksals dann, das brauchen sie, um damit klarzukommen. Ja. Wenn ich da irgendwo Therapeut sein kann, dann lockt die und dann ist es alles gut. Ja, absolut. Dann haben wir nochmal Help Score. Das ist einfach nur nochmal so eine Geschichte. Also die findet man im Help Center. Wir verlinken das. Das brauchen wir ja nicht groß besprechen. Da steht nochmal genau drin, wie dieser Help Score sich zusammensetzt. Da hatten wir in der letzten Folge mal kurz angerissen, dass da irgendwer ein Schreiben gekriegt hat aufgrund dieses Help Scores, dass uns das auch überrascht hat. Also der ist offensichtlich im Betrieb und das kann man auch auf der Groundspeak-Seite nachlesen. Wird verlinkt. Das brauchen wir, glaube ich, nicht ins Detail gehen. Deswegen kann man immer sagen, wenn es Probleme mit einem Cache gibt, lockt bitte ein NM, das hilft immer. Ne? Das hilft tatsächlich mittlerweile. Früher war das, glaube ich, nicht so, aber mittlerweile wird auch darauf reagiert und das ist auch gut so. Und ein NM tut auch nicht weh, da wird keiner böse sein. Das ist nur ein Hinweis an den Owner, kümmere dich. Ne? Ja, wäre ja schön, wenn man dann Banner einbinden könnte. Aber das hat Hoja uns ja versucht. Das ist meine Idee. Hat der nicht nett genug gefragt. Und deswegen dürfen wir das jetzt alle nicht einbinden. Dann habe ich als kleines Tool habe ich das einfach mal reingeschrieben. Da brauchen wir gar nicht groß besprechen. Rudelcaching.de. Da geht es nicht um Rudelcaching, wie ich erst dachte, sondern da findet man Events. Also rudelcaching.de. Das ist ziemlich cool, fand ich jedenfalls. Also wer mal schnell gucken will, was in seiner Nähe für Events gibt, dafür ist die Seite echt, also ich fand die gut. Also die hat mir gut gefallen. Die ist gut. Ja, einfach zu bedienen, da brauchst du nicht viel rumklicken und zack, hast ein Ergebnis. Ja. Das hat mich richtig begeistert, muss ich sagen. Und ist auch schön aufgelistet, finde ich so. Es ist schön übersichtlich gemacht, ist klasse. Das ist wirklich gut. In der Einfachheit kann man empfehlen. Gerade, ne? Also es ist wirklich so, man sieht schnell, kriegt einen Überblick und so. Das ist ein sehr schönes Tool. Genau, das wollte ich reinstreuen. HHCDJ, wollen wir da hin? Was meinst du denn da? Wann ist denn das überhaupt? Ich muss mal gucken, ja. Das ist, glaube ich, im Januar. Also wir reden jetzt am 1.2. Hamburger Cash des Jahres, das Finale, weil wir ja schlecht mal drüber gesprochen haben und die Ownerin auch, die damalige, ganz nicht, die war unentspannt. Dabei haben wir gar nicht so schlecht drüber geredet, sondern haben nur gesagt, für mich ist das nichts, ich halte auch nicht so viel von diesen Wettbewerben, aber ich fand es immer gut, wenn es die Leute dazu anregt, Caches zu legen. Punkt. So einfach ist das. 1. Februar. 2020. Ja, ich weiß noch nicht. Ich muss mal überlegen. Mal gucken. Wahrscheinlich stecke ich da in starken Vorbereitungen für das Event vom 29. Februar. Oh, was willst du denn da 28 Tage vorher? Unsere Events sind doch immer ohne Inhalt. Also Gewinne. Ja, aber die Lostrommel musste ich vorbereiten. Nein, ich muss mal gucken. Das hat auch noch Zeit. Ich wollte es nur mal eintragen, dass du es auch mal gehört hast. Da können wir ja mal gucken, ob wir da vielleicht mal überlegen. Weil das klingt ganz nett so, das ist so wie so eine Abendveranstaltung. Weißt du, ist mal was anderes. Finde ich, könnte interessant sein. Wieso kriege ich jetzt... Ach nee, ich dachte eben, ich kriege jetzt was über Twitter gerade rein. Über unsere 7er Twitter-Gruppe da, aber es war nichts Neues leider. Ah, okay. So, wo war ich jetzt? Jetzt hat es mich ganz durcheinander gebracht. Da, genau, HCDJ. Also ich glaube, ich hatte mit Heike schon mal geschnackt, ja, für sie ist das nichts, aber ich glaube, werde da mal hinfahren. Von mir aus ist das ja hier auch ein Katzensprung. Das ist auch, glaube ich, im Hamburger Süden, ne? Das ist fast, also wenn du aus Neuwurmsdorf rausfährst, sind noch 3-4 Kilometer, das ist ein Katzensprung. Ah, okay. Da kannst du gut parken. Aber wäre sogar von mir machbar. Ja, überhaupt kein Problem. Und der Laden ist auch nett. Wir haben da auch immer Eigentümerversammlung, deswegen kenne ich den. Das ist da ganz gut. Da kannst du gut essen und so. Das ist. Ja, dass der Hoya da ist, das habe ich mir gedacht. Ja, mal gucken, vielleicht. Ja, weil sowas hängt ja immer rum da. Das ist ja da dicke Hose, Villa, weißt du? NM-Lock kriegt er nicht hin, da hätte ich fast gesagt, aber nicht mal ein Banner, aber. Hoya müsste vielleicht nochmal sagen, wie die Kleiderordnung ist, weil ich habe ja keine Hosen, ne? Also wird er, weiß ich nicht, mal gucken. Ne? Ja, er kommt ohne Hemd immer, glaube ich. Nee, das kriegen wir noch hin. Also. Die Stelling aber auch noch nicht da. Siehst du, dann lernen wir den, ich kenne ihn ja, aber dann lernst du ihn da gleich kennen. Also, ne? Versuch mal, dir den Termin freizuhalten. So, dann haben wir noch einen Tipp von Josef bekommen, unserem Josef Scharnitz, unserem Ösi. Kein Ossi, sondern Ösi. gc.de/gc. Der Reverse Vergo Solver. Das ist so lesen, habe ich überlegt, hatten wir den letzten Mal schon drin? Ich dachte nicht. Ist egal, dann nennen wir ihn nochmal. Das ist ja. Wie diese Reverseware Go Solver, kannst du da praktisch aus diesen sechsstelligen Codes, die man da eingibt, kannst du den da lösen. Macht das Leben wieder einfacher. Muss man nicht irgendwo über den Parkplatz laufen. Ja, ne? Genau. Und dem Owner muss man es auch nicht erzählen, sonst ist der wieder beleidigt. Also es gibt diesen Solver, ob ihr ihn nutzt oder nicht. Entscheidet ihr eh selber. Ich glaube jetzt den letzten, das lassen wir mal fürs nächste Mal. Genau. Mal gucken, was haben wir. Das ist auch zeitlos dahinter. Das können wir auch noch mal rauslassen, weil meine Stimme macht nicht mehr lange hier. Das können wir auch noch ein bisschen rauslassen. Was wir noch mal reinnehmen, weil das jetzt aktuell war, ist diese Einladung zu Podimo. Alle Podcaster genau. Scheinen das bekommen zu haben, die bei iTunes sind. Haben wir bei unseren Ossis auch schon gehört. Wenn ihr Podimo hört, installiert es nicht. Ignoriert das, meidet das, das ist Quatsch. Um das mal kurz zusammenzufassen, also, da können wir hinziehen als Geocacher. Die hosten uns dann. Man muss im Endeffekt, also die haben eine ganz ungewöhnliche Geschäftspraxis angewandt und da kann man eigentlich nur sagen, es gibt genug kostenlose Podcatcher, die man nutzen kann. Ja. Den gibt es auch, aber man sollte einfach auf andere. Ja, die wollen ab Januar Geld nehmen und wenn ich meinen Podcast dort exklusiv hoste, dann kriege ich 50% der Einnahmen, wie immer sich die auch genau berechnen. Das ist so ein bisschen unklar und auch nicht wirklich transparent. Und wenn ich den Podcaster hoste, aber trotzdem auch öffentlich bin, kriege ich immerhin noch 20%. Nur wer zahlt denn da bitte 5 € Monatsgebühr, um mich zu hören, wenn er mich auch umsonst hören kann? Das ist doch Quatsch. Also, ach, das passt alles hinten und vorne nicht zusammen. Deswegen einfach nur Podimo echt aus unserer Sicht lastet bloß sein. Ja, die Tatsache, dass sie wirklich jeden Podcast reingenommen haben. Sie haben zwar E-Mails geschickt, aber im Endeffekt musstest du widersprechen, damit du nicht gelistet wirst. Und das ist halt so eine Geschäftspraxis auch. Ja, dass sie überhaupt Podcasts da reingenommen haben. Das war auch, und auch Podcasts mit einer Lizenz, die das gar nicht zulässt. Die haben sie mittlerweile wieder rausgenommen. Da haben sie wohl doch Schiss gekriegt, dass sie jetzt mal einen richtig auf die Eier kriegen. Du merkst einfach auch, wenn du mit denen kommunizierst, ne, dass sie keinerlei Ahnung vom Podcast haben. Also null. Ich wollte gerade sagen, die hatten nämlich auch allgemein weder Ahnung von Podcast, noch von der Szene, noch von rechtlichen Geschichten. Da hat einer überhaupt keine Ahnung gehabt. Ja, das ist wirklich so und ein Start-up. Das wird nicht lange überleben, da bin ich mir sicher. Aber ich habe gehört, im anderen Podcast habe ich gehört, die kommen ja aus dem Ausland, aus Dänemark oder so, ja, Holland. Genau. Und die haben aber 6 Millionen irgendwo bekommen als Kapital, ne, für das Startup, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie keine Mittel hätten, ne? Nein, aber überleg dir das mal. Da gibt's irgendwelche Juristen einzustellen. Irgendwelche reichen Menschen, die keine Ahnung haben, die jetzt in ein Startup investieren, die aber überall hören Podcasts. Das ist zurzeit das Ding. Ja, da wird da Geld reingeschmissen und jetzt wird dieses Geld von Leuten verbrannt, die keine Ahnung haben, dass sie eigentlich vom Podcast keine Ahnung haben. Also so viel keine Ahnung in einem Satz, dann weißt du, vergiss es einfach. Das wird nie was werden. Also, was die Leute immer wieder vergessen, Podcast ist toll und Podcast ist auch ein Hype. Aber Podcast lebt auch davon, dass umsonst. Sonst kann ich nämlich auch mir richtig. Netflix oder sonst was holen, dann brauche ich keinen Podcast. Also, ich bin selber der Überzeugung, das wird nicht funktionieren, nie im Leben. Das ist genau wie diese Podcasts von den ganzen Prominenten. Die laufen alle ein Jahr ganz gut und dann verschwinden die auch langsam wieder. Das ist, weil sie kein Geld damit verdienen. Das wird auch nicht funktionieren auf Dauer. Also da, bei denen hast du ja auch ganz oft das Gefühl, die haben nicht so richtig ein System dahinter, kein Konzept. Ne? Das ist dann irgendwie, ich mache jetzt einen Podcast und dann mal gucken. Ich habe gehört, das bringt viel Geld. Weil sie alle machen. Ne? Ja. Ich habe gerade so einen Comedian, ich will gar nicht sagen welchen, sonst gibt es ja nur wieder Diskussionen, ob das gut ist oder nicht. Aber so ein Comedian, der macht jetzt gleich schon 2 oder 3 dann, weil er auch gemerkt hat, da lässt sich auch noch was machen. Ja, und der ist auch nach 3 Wochen nicht mehr lustig, weil er wiederholt sich, er wird langweilig, er hält sich für den lieben Gott. Kann's vergessen. Aber gut, das wollen wir auch nicht, es war nur mal, also Podimo, wir werden da niemals sein. Das heißt, wenn wir da gelistet werden, werde ich dem nicht widersprechen, weil es mir ehrlich gesagt scheißegal ist. Aber hört uns einfach über ganz normalen RSS-Feed, seid ihr viel besser dran. Und es gibt uns immer positive Bewertungen bei iTunes. Ja, genau. Ne? Das macht uns... da haben wir 3 Stück schon, also richtig cool. Waren letztes Mal auch 3. Also hat letztes Mal auch nicht funktioniert. Uns bewertet irgendwie keiner. Ist aber auch nicht schlimm. Uns findet das sowieso keiner. Ich weiß gar nicht warum. Wir werden immer noch nicht unter Geocaching gelistet in iTunes. Und ich habe alles richtig gesetzt im Blog. Also Apple ist einfach scheiße. Ist auch nicht schlimm. Vielleicht, wir müssen mal wieder, es heißt ja immer nur DSM, bla, Folge irgendwas und fertig, ne? Und früher, in dem Podcast damals, den ganz anderen, da hatten wir immer noch so einen Sendungstitel hinter. Vielleicht sollten wir das wieder einführen. Und diesmal muss er Geocaching heißen, damit er bei iTunes, vielleicht wird er dann gelistet unter Geocaching. Ich weiß das nicht. Geocaching stirbt. Nee, einfach nur mal wieder. Geocaching Apple, ihr seid scheiße oder so. Ich muss mal gucken. Ich muss mir mal irgendeinen Titel überlegen. Also irgendwas werde ich dahinter schreiben mit Geocaching diesmal. Vielleicht, dass das bringt. So, jetzt kommt wir tatsächlich über Titel sollten wir tatsächlich mal nachdenken. Da hast du recht, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das sollten wir einfach mal machen. Das war damals auch ganz witzig, das können wir auch wieder einführen eigentlich. Ja. Denn daran erkennt man nämlich Geschichten von früher. Das muss ich mal sagen, es gibt nur noch eine Folge von früher, die höre ich immer noch gerne. Und zwar Alles in Braun. Ne? Das war die legendäre Zakir-Folge. Ne? Mit seinem Toiletten-Event. Ne? Ja. Da sind nämlich die letzten 7 Minuten die besten. Ne? Ach, ich fand den Zaki auch irgendwie, das ist auch so eine Marke für sich. Nee, ohne Hose nützt mir nichts, da findet man uns immer noch nicht. Ach, Geocaching ohne Hose, das würde auch gehen. Das klingt gar nicht schlecht, das muss ich mir merken. Stimmt. Gut, den letzten nehmen wir noch mit rein, weil der ja sonst auch veraltet. Die Geocacher finden eine 120 Jahre alten Flaschenpost. Da musst du was zu sagen, das hatte ich ehrlich gesagt gar nicht gelesen. Ich bin da irgendwie bei Twitter drüber gestolpert, sind Geocacher in Holzminden in der Lutherkirche gewesen. Da muss wohl anscheinend ein Cache liegen, irgendwo oben im Turm. Und die haben alles abgesucht und durch Zufall haben sie eine Flasche gefunden. Das war eine 120 Jahre alte Flaschenpost, die da oben lag. Da war ein kleiner Zettel drin. Ne? Das war cool, nicht mehr ist das denn, ey? Ja, schade, aber kann man gerade sagen, die Zettel kann man auf dem Bild nicht erkennen. Aber das ist ja cool. Ja. Aber die Tatsache ist schon, ich finde sowas auch mal faszinierend. Ich habe auch schon mal eine Flaschenpost richtig am Meer gefunden. Da konntest du auch nichts mehr lesen. Da kam nur noch so ein nasser Klumpen raus. War quasi eine Filmdose im Wasser. Klar. Aber da habe ich nur auch gedacht, Mensch, es ist eine coole Sache. Ne? Aber versteckt. Sowas finde ich immer klasse. Versteckt zwischen den alten Holzbalken des Kirchturmdaches. Das heißt, da hat 120 Jahre echt keiner hingefasst, so mehr oder weniger. Ja. Wie cool. Und da musst du danach überlegen, war es jetzt gut, dass ich keine Handschuhe anhatte? Ne? Und das ist auch so schön, das ist so ein richtig schönes, so ein Ausklang. Das ist ein schönes Thema zum Abschluss, das finde ich gut. Ja. Ne? Das muss ja auch, wir müssen ja auch mal positiv aus der Sache rausgehen. Obwohl, wir haben ja immer noch unser Abschluss, die Cash-Tipps, die müssen wir ja nur noch reinnehmen. Und dann haben wir es auch, guck mal, immerhin, die 3 Stunden, ne, wir bleiben unter 3 Stunden. Immerhin unter 3 Stunden, 2,59 sind auch unter 3 Stunden. So, welche haben wir denn? Ach, sind die alle von mir? Ja, ich war der Einzige. Sind alle von dir. Die können wir aber auch kurz durchgehen. Das ist GC67483, also GC67483, der Bruchpilot, wobei ich da getwittert habe und die scheinen alle außer mir schon gekannt zu haben. Na, ich kannte den noch nicht, aber Weil mehrere haben mir gleich geschrieben, der war aber ich glaube, Hamichel schickte mir gleich ein Bild, wie der vor einem Jahr aussah, also mit seinem Jungen drauf und so, also von überall kam sofort, jeder kannte den irgendwie. Und der ist, das ist auch nichts irgendwie super, aber für ein, das ist ja ein Autobahn-Cache an der Autobahn Richtung Norden. Mhm. Und für ein Autobahn-Cache einfach geil, weil da pisst keiner hin, das Ding hat so ein das ist ja witzig Effekt, also mehr nicht. Ne? Also nichts basteln, gar nichts, sondern Dose schreiben und so gut, aber der hat einfach was. Mehr will ich gar nicht sagen, weil bei dem Bruchpilot können sich viele auch vorstellen, um was es so grob geht. Den, Den habe ich mir auch schon auf die Liste genommen für unsere Dänemark-Fahrt im Mai. Ne? Also da ja, also deinem Kleinen wird er mit Sicherheit gefallen, da bin ich mir sicher. Ja. Dann habe ich GC27BJH. Das ist Tour de Hinsholm. Der ist einfach geil, weil es ist so ein Multi mitten in der See. Also es ist keine Insel, weil sie hat halt einen schmalen Landzugang, aber es ist mitten in der See rundrum. Das ist Dänemark allerdings auch schon. Mitten Ostsee und also toll. Macht einfach Spaß, weil die Gegend toll ist. Dann kommt, das ist ja mein Dänemark Kartoffelmuseum. GC16KDD. Ich weiß gar nicht, wie viele Stationen. Nee, das hat er nicht als Stationen, hat er als Wegpunkte gemacht. Sind so 6, 7 oder 8 Stück, ich weiß nicht mehr genau. Die sind auch gar nicht so wichtig. Da kriegt man ein paar Sachen gezeigt, die sind auch alle hübsch, das ist aber nicht so entscheidend. Aber das ist so ein altes Gut, das super top gepflegt ist, also wirklich schön, auf dem man aber auch ganz offiziell rauf darf und suchen darf. Und die haben so ein kleines Kartoffelmuseum mit drin. Das ist auch mal nett, das guckt man sich an, das ist auch ganz witzig und schön gemacht. Aber dieser ganze Park ist einfach, wir waren da bei strömend schüttendem Regen, und zwar ganztägig strömendem Regen, und der hat uns echt nicht gestört, weil dieser Park ist fantastisch. Der hat teilweise so exotische Bäume drin, dann kommen wieder, du hast das Gefühl, du läufst irgendwie durch 3 verschiedene Länder auf diesem Hof, das ist einfach toll. Wie gesagt, nicht zu viel von dem Cash eigentlich erwarten, der ist einfach wie so ein Multi halt ist, 7, 8 Stationen ablaufen, bisschen rechnen Ende. Aber tolle Gegend. Dann die Bruchbude, den kannten auch schon einige. GC67. Den kenne ich auch. QZG. GC67QZG. Kennst du auch? Cool, das Ding, ne? Also da kann man eigentlich fast nicht zu sagen, ohne zu spoilern. Also der ist der wörtlich zu nehmende Name und der ist geil. Also das ist einer der wenigen ist ja fast ein Bastel-Cache ein bisschen auch. Genial, das Ding. Also wirklich großartig. Genau. Und liegt auch verkehrstechnisch ganz gut. Eigentlich kommt man ganz gut hin, wenn man unterwegs ist. Von der Bahn, das ist nicht so weit weg. Doch, kann man machen. Den würde ich wärmstens empfehlen. Also der ist witzig. Ja. Der ist schnell erledigt eigentlich auch, aber der ist einfach witzig. Und den letzten, den ich habe, ist GC81CD4. GC81CD4. Der heißt CSDS Cheese. Und da hält man einfach nur an, da gibt es auch einen kleinen Parkplatz, das passt. Der ist auch nichts Besonderes, ist ein Traddi, ist aber praktisch unter dem Blitzer fast steht der. Und der ist einfach, das Thema ist toll umgesetzt. Es ist einfach ein schönes, kleines Bastelding. Ich guck gerade mal, das ist doch in der Zellerecke da irgendwo, ne? Das war auf dem Weg zum Event drunter, über Zelle gefahren. Genau. Ja, da ist das. Da gibt es, glaube ich, noch einen von, glaube ich, in der Nähe. Ja, kann sein. Der heißt ja auch Cheese 2. Deswegen gehe ich davon aus, dass er. Ja, stimmt. Also der ist jetzt auch nichts Besonderes oder so, aber ist einfach süß. Also so, du machst den auf, guckst rein und denkst, ach mein Gott, wirklich das Thema zu 100% getroffen. Ja. Das ist süß gemacht. Ja, guck mal, schon 2 Stunden 46 und keine 3 Stunden, was wir gesagt haben. Wir nähern uns die 2 Stunden sozusagen an. Und wir nähern uns auch immer unserer grundsätzlichen Anfangsplanung, dass wir gesagt haben, wir machen nicht nur Geocaching-Content, sondern wir machen auch was anderes. Ja, irgendwann kommt ja automatisch. Guck mal, Greta war wieder dabei. Also wir machen immer viel für Klima noch mit. Da piesack ich ja immer wieder gerne. Stimmt, rum. Hatten wir. Ja, aber die anderen auch, Themen. Genau, die anderen Themen schieben wir jetzt. Das stimmt, da hatten wir alles ein bisschen dabei. Ja, genau. Ich denke auch. Das muss auch mal reichen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich gucke mal rüber. Nächsten Termin. Ich gucke mal so einmal quer durch noch. Nächsten Termin sprechen wir gleich noch drüber. Das ist was anderes. Die Themenwahl gemacht. War jetzt doch ein bisschen länger als erwartet. Ich staune ehrlich gesagt immer wieder über unsere Live-Hörer. Müsst ihr alle nicht arbeiten? Es reicht doch, wenn ich morgen nicht arbeiten muss. Die sind echt zäh, ne? Die halten wirklich lange durch. Das kann man nicht anders sagen. Ist auch und auch viele von Anfang an dabei hier heute. Ne? Ja. Und auch immer wieder eine schöne Unterstützung. Ist der Doktor, gerne. Dr. Ringding sagt Homeoffice, da schließe ich mich an, ich habe morgen nämlich auch Homeoffice. Echt? Ich auch. Ich noch nicht. Ich muss mich morgen wahrscheinlich hinsetzen und muss mal den Podcast dann fertig machen. Ich glaube, heute werde ich das nicht mehr schaffen, dass wir jetzt doch so viel Links dazu bekommen. Ich hatte ja schon alles vorbereitet, den Text dafür, also die Links und so, aber jetzt ist so viel dazugekommen. Jetzt muss ich erstmal nachher alles prüfen, was mir da der Interceptor alles reingeschrieben hat. Wer uns nicht live hört, der kann auch einen Tag länger warten. Ne? Ja, das sehe ich auch so. Morgen muss ich mal wieder cachen gehen, glaube ich. Ich habe noch ein paar Wesen das offen. Ne? Mal sehen, ob die mich diesmal glücklich machen oder nicht. Ich muss auch vorsichtig sein, was ich hier sage, sonst heißt das, ich habe irgendwen angegriffen. Man weiß es nicht. Ja, dann hoffe ich, habt ihr euren Spaß gehabt. Jetzt müsst ihr wieder 4 Wochen warten rund. Um 9 Uhr hat der Termin, ja, das sind ja alles. Na gut, ich kann morgen ausschlafen. Ja. Aber du schläfst ja eh nicht aus, dein Frühaufsteher, ne? Nee, morgen, also nach dem Podcast komischerweise mal nicht, das macht doch ganz schön müde, so viel zu reden. Das merke ich doch schon. Doch, danach werde ich auch müde. Aber das geht alles. Das ist ja nun selbst ausgesucht. Okay, dann würde ich euch, Lieben, ne? Dann würde ich sagen. Genau, ja, vielen Dank fürs Zuhören. 35 aufstehen, Ruja, ne? Das ist, ja. Wie vielen Dank fürs. Du musst sagen, ihr dürft euch bedanken, dass ihr zuhören durftet. Wir müssen das Selbstbewusstsein noch ein bisschen ausbilden, aber das kommt auch noch alles. Wir sagen dann hier jetzt Tschüss, würde ich sagen, ne, damit wir jetzt nochmal in unseren Raum kurz gehen und noch kurz besprechen, wann wir das nächste Mal loslegen. Genau. Und hier sagen wir Tschüss und beenden die Aufnahme. Vielen Dank allen Live-Hörern. Macht's gut. Und genau, bis demnächst. Ja, bis in 4 Wochen ungefähr. Ciao. Alles klar. Ciao.